Ich will nur die Spiegel zerbrechen. Ich will nur die Rechte beschneiden. Ich will nur Durst nach Wissen. Ich will nur an der Spitze stehen. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Da sind sie. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Und Woche Depression gut überstanden? Wie immer. Am Sonntag ist wieder alles schön. Für 2-3 Stunden. Wenn der eigene Verein gewonnen hat, vielleicht dann ja. Ne? Der eigene Verein. Ja, nur das war Weltraumaffen. Naja, oder der Verein Katholische Kirche, ne? Der kann auch gewinnen. Vatikanverein. Vatikan Fußballclub. Da gibt es einen neuen Mitspieler, habe ich gehört. Ja, genau, das ist hier das offizielle Maskottchen des heiligen Jahres 2025. Warum ist das Jahr heilig? Hat doch keiner nachgeguckt. Keine doch keiner nachgeguckt. Ich habe mich das schon gefragt und noch nicht geguckt. Du kannst Fragen stellen, Mammon. Ja, ich meine, warum ist das Jahr heilig? Meinst du, das hat dir jemand nachgeforscht? Oder? Ich hätte erst angenommen, dass sie jedes Jahr als heilig bezeichnen, aber müssten sie auch jedes Jahr eine Figur machen. Das machen sie aber nicht. Ne? Ja, scheinbar aber nicht. Und hier sehen wir auch die Figur. Das ist ja, eigentlich wäre das ja schlau, wenn die mehrere machen. Dann könnten die ja so ein Ding machen, dass die Gläubigen alle von denen sammeln müssen irgendwie. Und dann kämpfen gegeneinander antreten müssen. Ja, so mit den Münzen, mit den Vatikanmünzen. Ne? Auch recht beliebt als Sammlerobjekte. Ja, und dieser Archbischof hier mit dem unaussprechlichen Namen. Fisichella. Ich meine, so wie Giancarlo Fisichella, der ehemalige Formel 1-Pilot. Das ist ja nur ein Name, der geht noch. Sagt, dieses Figürchen ist, um sogar in der Popkultur zu leben, die von unserer Jugend so geliebt wird. Ja, sie biedern sich an, ne? Hätte auch sein können. Wir biedern uns ein bisschen an. Das Püppchen ist ja süß mit der gelben Jacke, mit der gelben Regenjacke. Und es gibt doch schon einen Manga, wo Jesus und Buddha in einer WG wohnen. Also ich weiß gar nicht, warum die katholische Kirche da noch was Neues machen muss. Super beste Freunde von South Park, oder wie? Ja, so ähnlich. Ja, wir mussten sowas Kindliches machen. Aber wofür hat er denn den Stock in der Hand? Oder sie, oder es, das Kind, so ein Kind, ne? Ich sag mal, bei der katholischen Kirche besser in der Hand, ne? Also den Stock. Ich finde auch schon, wie der nach dem Kind greift da. Da habe ich Assoziationen, die ich gar nicht haben will. Das zeigt nur, dass der Stock nicht spitz ist. Das ist ein bisschen wie Joe Biden bei Kindern. Sowas. Daran erinnert mich das. Das Kind schützt sich mit der Mütze, ne? Mit der Butze schützt sich das Kleine. Vor dem bösen Joe Biden. Hinter ihm. Genau, der Stock ist dazu da, so Leute wie Joe Biden einfach auf die Finger zu hauen, wenn sie irgendwie wieder schnüffeln wollen. Mal nach hinten zu stochern. Und der hat doch extra eine Kapuze auf, um die Haare vor dem geschnüffelt werden zu schützen. Ja. Aber in der Realverfilmung von Simpsons würde ich ihn ins Mr. Burns casten, den Erzbischof. Weiß nicht, ob das eine gute oder eine schlechte Sache ist für die Diözese. Ja, tolles Männchen. Ich bin begeistert. Und das mit dem Heiligen Jahr kriegen wir auch noch raus. Macht das auch so TikTok und sowas? Weil das gehört schon dazu. Ich weiß nicht, ob die katholische Kirche schon so hip ist, dass sie das auch weiß. Gute Frage. Hat doch einen Namen, ne? Lucia oder was? Lucia, italienisch für Licht. Ey, Lucia, komm mal hier rüber. Kann man ja nach googeln, aber ob man da was findet, so einfach nur mit dem Wort Luze. Luze und Patsche. Könnte man fragen, ob es nicht auch was mit Luzerfahrt zu tun hat oder so? Wahrscheinlich. Ne? Das ist zumindest irgendwie angelehnt, scheinbar. Lebt. Ja. Unsere Jugend so liebt. Ja, da kommt er her, genau. Von den Verblendeten oder so. Bald Trickfilmserie, Sammelkarten, das ganze Programm. Ja, verzweifelte Versuch der katholischen Kirche, irgendwas mit Popkultur zu erreichen. Ich hatte lange Zeit, oder ich weiß gar nicht, wo ich den inzwischen eingelagert habe, immer den Buddy Christ rumstehen aus Dogma, weißt du? Den mit dem zugekniffenen Auge und dem Daumen hoch. Daran erinnert mich das bisschen, leider. Luce J. Quack, sagt der Psychodad 89. Und das befürchte ich auch. Was ist denn? Was ist denn mit dieser katholischen Glaube? Warum lässt er keine Frauen rein? Da könnte doch auch Frauenpriester sein. Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Jo. Ja, auch so eine lustige Meldung kommt hier von den Russen, die sagen, dass Google ihnen Geld schuldet. Und das, diese Schulden verdoppeln sich angeblich wöchentlich. Ja, das kann man ja so machen, rechnerisch, ne? Warum nicht? Aber eintreiben wird man das wahrscheinlich nicht können. Auf jeden Fall liegt die Summe, wie sie schreiben hier, über der erheblich, weltweit, erheblich über der weltweit existierende Geldmenge. So, ja, kann ich mir vorstellen. 20 Quintilliarden, ich weiß gar nicht, wie viel das sein soll. Muss man mal klären, ob es amerikanische Quintilliarden sind oder europäische. Ne? Wahrscheinlich sind die amerikanischen wieder weniger. Psychodad lässt dann nicht los hier. Warum bin ich so gläubig? So gläubig? So gläubig? Ja, zu diesem Jahr muss ich sagen, es ist 1 Million Dollars. Ja, Ja, genau. mich erinnert das halt an Fingerabdruck so. die alte Legende von dem Mann, der irgendwie in China irgendwie eine Belohnung kriegen sollte und dann zum Kaiser gesagt hat, leg mir auf das erste Schachfeld irgendwie ein Genau. Reiskorn und dann Das verdopple es ist jedes Mal. der Und Effekt da von ist der Verdopplung, Kaiser genau. halt auch irgendwie in Schwierigkeiten gekommen. Und Und mich erinnert das auch an die Amerikaner, die ja gesagt haben, sie wollten ihre Schuldensumme auf einen Geldschein drucken. So irgendwie 20 Billionen oder so. Und dann haben sie den Geldschein als Sicherheit. Können sie wieder neue Kredite ausgeben. Ja, so Vorschläge gibt es da. Bei den Bekloppten. ja, das Interessante ja eigentlich bei diesem Artikel ist, dass das wegen Sperrungen auf YouTube ist von russischen Kanälen wie Russia Today und Achso. anderen. Ja, das Und interessiert ja da auch so ein das amerikanisches Unternehmen ganz russische schrecklich. Ja. Gericht diese Strafe verhängt. Es sind echt viele Nullen, die da stören. Ungeheuer hat das mal Ich finde, ist hier was mit 5, oder gepostet. nicht? Fünfte Steigerung dann wahrscheinlich. Ich habe das nachgeguckt letztens mit Exatlon. Haben sie doch diesen komischen auf Sport 1, diese komische Veranstaltung, oder Exatlon nennt das. Was ist denn Exa? Ne? Exa ist die Steigerung von Tera, glaube ich. Das ist ja bei uns. Giga, Tera, Exa. War noch nicht irgendwo noch Peter? Peter, genau, Peter war noch davor, genau. Und danach kommt dann noch Femto oder sowas, ne? Und Fantastilliarden kommen dann Ah, das noch. sowieso, ja, genau. Ja, das sind auch hier. Quintilliarden sind fast Fantastilliarden, glaube ich. Das ist, glaube ich, deckungsgleich. Ich protokolliere das mal auf meiner unsichtbaren Rechenmaschine. Oh Ja, da rechnen Leute, wir dann auch hoch spürt ihr irgendwas es mal. schon? Ich spüre das schon, ja. Ich Hab ich habe mir nochmal das auch angeguckt. wieder nicht angeguckt, weil ich wusste, es wird mich so zornig machen, dass ich wieder Blutdruck kriege. Ich meinte, spürt ihr schon, dass wir jetzt endlich selbstbestimmt sind? Ich muss erstmal eine Frauenumkleide gehen, dann Per vielleicht. Gesetz. Dann fühle ich das vielleicht auch. Am ganzen Ja. Körper, wie es prickelt. Und vor allem im Nicht die Leute Bauchnabel. hauen und sagen, raus hier. Ja, aber da gibt es eine Narrative. Kann so Ne? sein. Alles könnte so schön sein, wenn es diese Narrative nicht gäbe. Narrative gegen queere Menschen. Oh mein Gott. Was ist das? Wie geht Dann das? ist das dann gut, der mit Luce, dem Heiligen Jahr. Der Lichtbringer. Queere Narrative hätten sich sehr verfestigt. Also, ja, was sieht heute, ist heute schon alles weiß, ne? Also. Also die Narrative sind mit Narrative Gegen. Capture in Storage Die verfestigt Narrative worden. gegen die queeren Die werden Menschen haben jetzt sich sehr verfestigt. tief in die Erde eingebracht. Wenn etwas aussieht wie False Balance und riecht wie False Balance und so schmeckt wie False Balance, dann ist meistens welche dahinter. Ne? So Also. der Influencer Fabian Grischkat. Überhaupt. Warum ordnen die den Influencer nicht auch ein bisschen ein, so, weil der ist ja nun nicht von, ist ja nicht, steht ja nicht in der Mitte dieser Diskussion irgendwie. Das führe zu Hass und Gewalt. Ja, das ist nicht der Versuch erkennbar, da irgendwas Neutrales hinzustellen. Irgendjemand mit einer neutralen Meinung oder so, ne? Oder einer neutralen Sicht. Ja, schauen wir mal. Mehr Aufklärung sei daher wichtig. Genau. Klär mal auf, Junge. Wir müssen es den Leuten nur besser erklären. Ja, noch löst dieses Thema aber heftige Reaktionen und Diskussionen aus. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Fabian Grischkat, Influencer, Moderator. Und er war Sachverständiger in einem Bundestagsausschuss, der sich mit den Rechten von queeren Personen befasst hat. Und damit einen schönen guten Abend nach Berlin. Guten Abend. Die Debatte, wir haben es gerade auch gesehen, um Geschlecht, Gender, Identität und Selbstbestimmung eskaliert ja sogar manchmal. Warum ist das so? Nun, zuallererst möchte ich festhalten, dass der Hass auf queere Menschen nicht naturgegeben ist. Wir sehen, dass diese Debatten orchestriert werden, dass es da eine große Einflussnahme gibt. Wir haben zum Beispiel queerfeindliche Netzwerke in ganz Europa, aber auch weltweit. Die sind gut vernetzt. Da gibt es Finanzierungen, die wir aus Russland mittlerweile auch tracken können, aber auch aus Mexiko, von Evangelikalen aus den USA, die seit über 10 Jahren dieses Narrativ konstruieren, dass zum Beispiel das Transsein etwas total Unnatürliches ist, dass es eine Gefahr darstellt für zum Beispiel die klassische Familie, für die Mehrheitsgesellschaft. Und diese Narrative haben sich sehr verfestigt, haben sich gerade auch im social-medialen Raum unglaublich ausgebreitet und führen am Ende auch tatsächlich, und das sehen wir dann in Kriminalstatistiken, zu Hass und Gewalt im echten Leben gegen queere Menschen. Aber das Lüge. Also, einmal die ganze Verschwörungstheorie ausgekotzt, ne? Furchtbar. Also von Evangelikalen habe ich überhaupt noch nie gehört, dass die da aus Amerika, dass die da irgendwas tun. Was mit Deutschland? Ja, da ging es ja irgendwie um Mexiko oder so. Irgendwie, weißt du, da hat er wieder, also das ist ja auch ein Stilmittel, Dinge einfach wild durcheinander zu werfen. Ja, es gibt ja Gruppen, die da engagiert sind, aber die bedienen ja nicht die Narrative, die er da aufgezählt hat. Ne? Und dass Transmenschen ja irgendwie eine Gefahr für die Gesellschaft sind, das sagt, glaube ich, keiner, sondern was die Leute sagen, ist, dass dieses ganze Thema in Gefahr für die davon Betroffenen ist, weil die falsch behandelt werden. Ja, und die Denkverbote, die aus diesem merkwürdigen Kult darum entstehen, sind halt schon eine Gefahr für die Gesellschaft. Ja, scheint ja doch zu spalten. Also warum kann man darüber nicht vernünftig sprechen und diskutieren? Na, ich denke schon, dass man darüber vernünftig sprechen kann. Kann ich dir sagen, Dunja, weil die eine Seite eine Maximalposition einnimmt. Und dann, wenn die Gegenseite da sagt, könnte man das nicht vielleicht ein bisschen mehrheitstauglicher machen, wird geschrien, Nazi, mit dir rede ich nicht, du weißt gar nicht, wovon du redest, du willst uns alle umbringen, du willst uns unsichtbar machen. Deshalb wird darüber nicht vernünftig diskutiert. Das ist relativ einfach. Und ja, die Narrative werden eben so gebaut, dass die diskussionsfest sind, so ungefähr. Wir sehen es ja auch bei dem Selbstbestimmungsgesetz. Das geht ja vielen von den Leuten und auch wahrscheinlich dieser Figur hier nicht weit genug. Ne? Also es ist ja immer noch ganz schrecklich ungerecht und einschränkend und was weiß ich. Und das wird halt nicht aufhören. Ja, die Hass und Gewalt, ne? Müssen wir halt alles wegkriegen durch ordentliche Denkverbote. Gewalt ist doch gar nicht vorhanden in Wirklichkeit. Ja. Naja, in Berlin würde ich halt nicht Händchen halten, durch gewisse Straßen gehen. Das ist schon völlig klar, als schwules oder lesbisches Pärchen, weil queere Pärchen interessieren mich eigentlich nicht. Ja, das hat vielleicht auch mit der ignoranten Diskussion zu tun, ob sowas zunimmt, aber gut. Das ist nochmal ein anderes Thema vielleicht. Ja, und ob irgendwann halt, wenn die Leute das jeden Tag ins Essen gemischt bekommen, schon die Milch im Müsli ist morgens regenbogenfarben, dann haben die vielleicht auch irgendwann den Kanal davon voll. Weil das passiert gerne, wenn Leute sich immer, immer, immer in jeder Diskussion in den Vordergrund stellen. Und ich denke halt auch viele, viele Homosexuelle haben inzwischen den Kanal ordentlich voll davon, dass sie immer mitgeschleppt werden als Argumentverstärker von diesen Leuten, die eigentlich nur Q und T repräsentieren. Ja, man kann gespannt sein, ob sich die Leute das gefallen lassen, dass sie ihre Kinder praktisch aus den Schwimmbädern oder so dann abziehen. Alternativ. Das ist ja das, was man so erlebt hat, ne? Dass die Leute dann ihre Kinder gar nicht mehr zum Schwimmen schicken. Ja, oder ob es da nicht andere Methoden dann sich aussuchen oder so, die dann nicht mehr so friedlich sind. Ne? Das kann natürlich dann schon auch dazu führen. Genau. Das ist ja und passiert. Wo sind denn die tätlichen Übergriffe auf? Also nicht, dass ich die möchte oder. Ja, eben, ne? Das meine ich irgendwas, aber wo sind denn die Übergriffe auf Georgine Keller? Zeig dir mal die Statistik. Oder Tessa Gangsera. Ja. Ich meine, die müssen auf jeden Fall einen Haufen Gewalt. Kritik ertragen, ja, aber die Gewalt sehe ich da halt nicht. Ja, die Gewalt ist online. Das ist schon Gewalt. Ja, verbale Gewalt, ja. Bla bla. Ja. Aber das ist eins von den Konzepten, das als erstes sterben muss, wenn wir diesen Unsinn irgendwie jemals besiegen wollen. Das stimmt, ja. Ja, ich hatte übrigens auch eine Dokumentation gesehen, habe ich jetzt nicht eingereicht, von Arte zum Thema mit diesen angeblich verbotenen Büchern in Amerika. Und das war auch ganz, ganz furchtbar, wie sie das alles hingeframed haben. Also ganz schrecklich. Da hatten sie da so eine Bibliothekarin, die jetzt irgendwie ein Buch drüber geschrieben hat, wie toll sie dafür kämpft, dass die Bücher nicht verboten werden oder so. Und nachdem sie dann über dieses Genderqueer-Buch da irgendwie gesprochen hatten und sogar da Ausschnitte, Bilder draus gezeigt hatten, was ja also eindeutig irgendwelche sexuellen Handlungen da drin dargestellt werden in diesem Buch. Zwar von so Zeichentrick, also so gezeichnet, nicht jetzt fotografiert oder so. Und dann haben sie diese Bibliothekarin, wie sie so meint, so, ja, und ich frage die Leute dann immer, welches Buch meint ihr denn damit, welches Buch? Und die können mir keins nennen, keiner kann mir ein Buch nennen. Und dann meint sie so, ja, wenn mir einer ein Buch nennen kann, dann würde ich das ja einsehen, aber es kann mir ja keiner eins nennen. Dann sage ich so, ja, dieses Genderqueer-Buch, so, das ist eins, das würde ich nennen. Also, es braucht in so einer Bücherei oder in so einer Schule einfach nicht sein, also, sorry. Und ja. Und auch diesen ganzen, das ist ja nicht nur dieses sexuelle Zeug, sondern auch halt diese Weiße sind das Böse oder so Bücher, ne? Und über die zanken sie sich natürlich auch. Und das wurde halt auch nur so dargestellt, dass es da nur um Rassismus ginge und ja, wie der sich ja darstellt und so. Aufklärung praktisch. Ja. Ah, ganz furchtbar. Halt so richtig. Und dann, das Witzigste war, sie haben dann so einen Spieler gehabt, wo sie sich mit diesem Skokes Monkey Trial da beschäftigt haben. Also wo damals hier die Kreationisten probiert haben, die Schulen dazu zu kriegen, dass sie da die Evolutionslehre nicht mehr unterrichten dürfen. Und das fällt ihnen dann überhaupt nicht auf, dass sie halt die Kreationisten sind in diesem Vergleich. Also mit ihrem Gender-Konstrukt und so. Also, weil die wollen das ja haben, dass man nicht mehr über biologisches Geschlecht und so geht. Und auch geil in dieser Dokumentation war, die hatten dann so eine Vorsitzende der amerikanischen Library Association, irgendwie sowas. Und von der haben sie gesagt, ja, und dann sind Social Media Dinge von ihr aufgetaucht, wo sie irgendwie geschrieben hat, sie wäre eine Marxistin und so weiter und so fort, also selber halt. Und dann haben sie so einen O-Ton von der gehabt und die meinte dann so, ja, und dann haben die Leute behauptet, ich hätte den, jenen und jenen, mit dem würde ich mich irgendwie unterhalten und mit denen wäre ich irgendwie, also sie haben quasi irgendwelchen Leuten, so wie diese andere Bibliothekarin, haben sie irgendwie vorgeworfen, dass die halt mit ihr zusammen irgendwie den Marxismus befeuern würden. Und sie meinte dann so, ja, ich habe die ja nie getroffen. Und das wird dann in der Dokumentation so nach dem Motto, ja, da ist überhaupt nichts dran. So, du hast zwar die Vorsitzende von so einer Vereinigung, die irgendwie eine überzeugte Marxistin ist, aber dass das irgendwas mit Marxismus zu tun hat, ist ja Verschwörungstheorie. Also, ja, da denkt man sich wieder so, das kann doch echt nicht euer Ernst sein, Leute. Aber ja, es war deren Ernst. Und dann hatten sie noch irgendwie so einen Rabbi, dessen Kind irgendwie transsexuell ist und der durfte dann so ganz betroffen irgendwie sagen, so ja, wenn das jetzt hier verboten wird in meinem Staat, dann muss ich in einen anderen Staat ziehen und also verboten wird, dass er irgendwie sein Kind da irgendwie als transsexuell behandelt. So genau wurde das nicht festgelegt, was er da irgendwie vorhat oder so. Es wurde halt alles im Wagen gelassen. Aber wenn du halt mit deinem Kind nichts tust, dann ist es ja auch nicht illegal. Also, aber wenn du deinem Kind dann irgendwelche Behandlungen da machen lässt, dann halt schon. Aber es wurde alles nur so im Waage gehalten, irgendwie so nach dem Motto, so, ja, die wollen uns hier irgendwie Böses und da muss ich irgendwie den Staat verlassen, weil die Regierung hier irgendwie gegen mich ist oder so. Ja, das kann man mit selektiv gewählten Aussagen ja auch mal schön so ein bisschen so darstellen oder verwischen, irgendwelche Eindrücke oder so. Das machen die auch ganz geschickt, finde ich, mittlerweile. Perfide könnte man das auch so nennen. Und diskutieren kann. Ich glaube, vor allem die Gruppe, die wir auch heute wieder erlebt haben, ist eine sehr kleine Gruppe, eine dafür aber sehr laute kleine Gruppe, die in großen Teilen für Argumente. Hallo, kleine laute Gruppe. Ich habe, da stand mal in der Scheune, das wäre ganz böse, sowas zu sagen. Und verschwörerisch und so. nicht mehr zugänglich ist. Die große Mehrheit, wenn ich zum Beispiel mit meiner Familie spreche, wenn ich im Freundeskreis spreche, auch wenn man dort noch nicht zu 100% informiert ist, ist man doch offen und ein normaler Diskurs. Ja, weil man nicht zu 100% informiert ist. Wenn man zu 100% informiert wäre, wäre man nicht mehr offen. Kann stattfinden. Ich glaube aber auch, dass von unserer Seite da ab und an vielleicht auch ein wenig aufs Gas, aufs Bremspedal gedrückt werden muss. Wir können nicht erwarten, dass alle in einer Diskussion von Anfang an auf dem gleichen Wissensstand sind. Und dann erleben wir aber auch harmonische, schöne demokratische Diskussionen und Ergebnisse. Schöne demokratische Diskussion. Schöne demokratische Diskussion, ja, weil ihr euch ja auf jeden Fall auch nach der Mehrheit richten wollt, ne? So richtig schön demokratisch. Ganz bestimmt. So ein Quatsch. Das ist nämlich genau dieses Ding. Irgendwelches Geschlechtsleben von den Leuten, das sollte überhaupt gar nicht dem Mehrheitsvotum unterlegen. Also. Aber das fällt Es euch ja immer nicht seien ein, Teile dass davon eure. sind minderjährig. Ja, aber ich rede. Ich, ja, also, es halte ich für selbstverständlich, dass es hier nur um Dinge geht, die jetzt keinem wehtun. Und Gegenseitiges so. Einverständnis. Ja. Und das solltet ihr euch vielleicht mal durch den Kopf gehen lassen, ob das überhaupt so schlau ist. Dieses moralische Sittenverständnis irgendwie von der demokratischen Mehrheit abhängig zu machen. Eure tolle private ist politisch scheiße. Glauben Sie, wenn man mehr aufklärt und mehr miteinander spricht, dass dann Kritiker des Gesetzes, die ja in Teilen das Gefühl haben, es wird ihnen vielleicht etwas weggenommen oder dass auch alle Dämme brechen, zum Beispiel in Klärt doch mal der auf, ey. Umkleidekabine? Ihr klärt doch mal auf. Das ist doch keine Aufklärung, was Sie hier betreiben. Das sind doch nicht die Gegenargumente der Leute, verdammt nochmal. Jetzt kommt sie mit Umkleidekabine, das ist schon ein Ja, okay, Argument. das ja. Kabine bei Sportevents oder aber auch in Frauenhäusern? Ich kann ja an dieser Stelle mal mit der Aufklärung hier im ZDF beginnen. Es gilt weiterhin Oh. das Hausrecht, das heißt im Sonderfall, wenn es solche Fälle gibt, Oh. wie zum Beispiel der Sportumkleidenfall, kann das im Einzelfall noch geklärt werden. Und ihr Gleichzeitig werdet sehen einen, Lüge, einen Lüge, Lüge, Lüge. Rechtsschutzfonds aufbauen und sehen, dass ihr mit allen üblen Tricks versuchen werdet, Präzedenzfälle zu schaffen. Das weiß jedes Kind eigentlich jetzt schon. Sheroes Fund. Ja klar, ihr werdet eure Narrative, ihr werdet diese Leute fertig machen, wenn die ihr Geschäft da beschützen wollen, ihre Genau. Kunden beschützen wollen, ihre Ja, genau. Angestellten beschützen wollen, irgendwas in der Art und Weise. Ihr werdet diese Leute einfach durch den Dreck ziehen und das ist dann vollkommen egal. Ja, So, und so viel, wie vor ihr die durch Gericht den Dreck irgendwie. zieht, so viele Prozesse werden die gar nicht führen können. Siehe hier Korrektivrecherche, wo dann auch Öffentlich-Rechtlichen einfach weiter das Falsche behaupten, obwohl es ihnen verboten wurde. kann ja dann der Gebührenzahler bezahlen, die Strafe. Wir auch heute in einer YouGov-Umfrage, dass eine Mehrheit, vor allem junge Menschen, sich schon gut mit dem neuen Gesetz auskennen. Es gibt aber auch über die Altersgruppen hinweg immer 20-30%, die überhaupt gar nicht wissen, was dieses neue Gesetz eigentlich regelt. Ich glaube, wenn wir da ansetzen und die Menschen nüchtern und sachlich abholen und genau zeigen, hey, einer Mehrheit... Wir müssen es ihnen noch mal besser erklären, die geheime Wunderwaffe der Progressiven. Wir müssen nur noch mal hingehen und noch eine NGO bezahlen, die dann da Workshops hält für die 20%, die noch nicht wissen, was ein transbinärer Non-irgendwas ist. Ja. Denke auch, das sind die zwingenden Probleme unserer Zeit, auf die wir uns konzentrieren sollten. Mhm. Verwehrt, sondern eher einer Minderheit wird ein gleiches Recht, kein Sonderrecht, sondern ein gleiches Recht zuteil, dann wird der Diskurs auch deutlich harmonischer. Ein gleiches Recht, ne? Nochmal, ja, die werden sich ja auch einklagen, ihre gleichen Rechte, ne? So, dann haben die Gerichte wieder schön was zu tun. So ein Blödsinn. Sorry, ich habe sie unterbrochen, glaube ich. Ja, nee, im Zweifelsfall schon, aber ja auch ein gleiches Recht. Ja, das ist ja genau das Problem. Diese Leute haben halt dieses gleiche Recht, da in die Umkleide zu gehen oder so, halt nicht unbedingt verdient. Also, das ist ja gerade das Problem. Und dann kommst du und sagst, ja, das kann man ihnen auch vorenthalten durch das Hausrecht. Aber das Gesetz ist jetzt für das gleiche Recht. Wenn das Hausrecht so weit gehen würde, könnte ich auch Frauen einfach zu den Männern drüber schicken oder Männer zu den Frauen oder so. Das ist ja auch im Endeffekt ja jetzt aktuell auch schon so. Also es gibt kein Gesetz, dass du getrennte Toiletten oder also sowas haben musst. Das gibt es vielleicht in der Verwaltung, weil da irgendwelche Leute drauf pochen, gibt es irgendwelche Regeln. Aber du musst ja jetzt bei dir in deinem Restaurant keine getrennten Toiletten irgendwie bereitstellen oder so, wenn du das nicht möchtest. Das Ding ist halt eben nur, dass das wahrscheinlich von deinen Kunden halt nachgefragt werden wird. Und deswegen wird das so eingerichtet. Und ja. Ja, okay. Klar, also richtig verschlossen oder so ist das ja auch nicht. Jeder kann ja im Prinzip da mal reingehen auch, ne? Ist ja richtig. Macht man ja im Prinzip. Ja, wenn das nicht getrennt ist, dann wird das schon so sein, dass es nach dem, also wenn du das auszeichnest, dann ist es ja eigentlich klar, dass du das erwartest, dass sich die Leute daran halten. Ja, das gehört dann sozusagen zu deinem AGB, dass du sagst, dass du vorschreibst, dass da die Toiletten getrennt benutzt werden müssen. So, peng. Kannst du ja so machen. So, das weiß ich nicht, AGBs. Aber kannst du nicht sagen, einen, der dem Anschein nach nicht dem Geschlecht zugeordnet ist, kann ich dann wegschicken oder so. Pff, Anschein zählt ja nicht unbedingt. Zum Thema, na, wofür wir dieses Gesetz brauchen und so. Dieses, was er da jetzt gerade benannt hat mit dem Hausrecht, ja, dafür brauchen wir ja auch kein neues Gesetz, weil das Hausrecht, dass man da sich überlegen kann, wer wie, was, wo, das ist ja schon immer so gewesen. Also es ist so, ja, macht euch keine Sorgen, das kann man ja alles regeln, aber wir haben jetzt auch ein Gesetz für gleiche Rechte. Ja, man hätte auch so sagen können, ja, die Transfrauen sollen aber in die Frauen reingehen, wenn die Frauen das zulassen, ist gut, ne? Aber, ja, soweit hat man es dann nicht, so hat man es nicht gesagt. Man hat es versucht zu regeln und es ist nicht geregelt. Ja, naja, das kannst du ja auch im Endeffekt, so ein Gesetz kannst du ja nicht schreiben. Wer soll das? Ist es okay, wenn es okay ist, oder sonst ist es nicht okay ist? Das kann man ja nicht machen. Ja, nur prinzipiell entscheidet doch aber sowieso immer jeder selber, auf welches Klo er geht, ne? Ich entscheide mich eben immer für die Männerseite. Manchmal entscheiden sich die Frauen ja auch für die Männerseite, wenn es zu voll ist bei den Frauen oder so, kommt ja vor. Aber eigentlich greift da ja niemand ein, hast du ja recht, ne? Wenn man den Leuten die freie Wahl lässt, ja, dann sollen die Transmenschen doch selbst entscheiden, wo sie hingehen, sozusagen. Und wenn sie da bei den einen rausfliegen, ja, gucken, wenn sie bei den anderen auch rausfliegen, dann haben sie wirklich ein Problem, dass sie vielleicht mal regeln müssten. Aber so ist es doch nicht, ne? Kann ich mir nicht vorstellen. Gucken alle doof, ja. Und deswegen brauche ich nicht so ein Gesetz. Ja, das Hauptproblem ist ja im Endeffekt, dass du jetzt Ansprüche hast durch diese Geschichten. So nach dem Motto, genau, ihr dürft mich ja jetzt hier nicht diskriminieren, ich bin doch eine Frau und deswegen müsst ihr mir doch hier alles zuteil werden lassen, was wir euch an super tollen, ne, Stichwort gleiche Rechte, also es gibt ja 1000 Sonderregelungen für Frauen. Und die sind sicherlich auch nicht alle plemplem. Aber, also nimm alleine diese wunderbaren Quoten bei den Grünen. Das ist ja auch eine Geschlechterquote in der Partei. Ja, das ziehen die knallhart durch. Ne? Ich glaube, in der Schweiz ziehen sie da sogar mit der Rente durch, dass wenn die Leute sich zur Frau erklären, dann kriegen sie 2 Jahre früher ihre Rente. Das ziehen die knallhart durch. Okay. Ja, weiß ich nicht mehr. Wir hatten ja letztens irgendwie, glaube ich, irgendwie was so. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, wie das ausgegangen ist. Ich meinte, hätte irgendwer geklagt oder so. Ja, kann sein, dass es das noch nicht in der Schwebe ist, aber sie versuchen es dann durchzuziehen, ne? Immerhin. So absurd das eben auch ist, irgendwie. Manche denken ja auch, dass zum Beispiel Jugendliche, junge Erwachsene gar nicht wissen, was sie wirklich wollen, wer sie sind, womit sie sich identifizieren. Zyniker sagen, heute Junge, morgen Mädchen, übermorgen Maus. Was halten Sie denn da dagegen? Nun, auf der einen Seite wird jungen Menschen auch in anderen Bereichen immer wieder vorgeworfen, dass sie gar nicht wüssten, was sie eigentlich wollen. Eine Art... Ja, genau. Da sollte man doch häufiger mal nachgucken. Also... Zum Beispiel die ganze Wirtschaft umschmeißen, weil Geld kommt ja von Papi und Mami und danach vielleicht von Papi und Mami Staat oder so. Brauchen wir noch keine Wirtschaft, Igitt, müssen wir ja alle nur arbeiten gehen und so. Ist voll ungerecht. Trans-Hype, wie er ja auch genannt wird von der Gegenseite, können wir empirisch... Ja, können wir empirisch nachweisen, kommt jetzt bestimmt, ne, wird er jetzt bestimmt sagen. Nicht feststellen und auch nicht belegen. Ja, das ist ja glatt gelogen. Mensch. Natürlich können wir das. Mangel an Dateninformationen. Das sehen wir auch gerade bei den Anmeldungen 15.000. Da sind auch ganz viele mit dabei. Ältere Menschen, Menschen, die schon länger ihren Geschlechtseintrag ändern lassen wollten, aber eben gewartet haben, bis nun das neue Gesetz verabschiedet wurde und in Kraft getreten ist. Das heißt, und darüber hinaus, auch junge Menschen können sehr wohl entscheiden, wer sie sind. Die sind sich über ihr Geschlecht und über ihre Geschlechtsidentität bewusst. Und eben einen solchen Hype, einen rasanten Anstieg, den können wir aktuell nicht sehen. Früher waren zwei... Können wir schon sehen. Und das ist ja auch bei den Kindern nochmal eine andere Geschichte. Ne? Da haben sie ja auch dieses mit bis 14 oder so, kann man es glaube ich noch nicht selber machen und so. Und das wird sich jetzt alles dann zeigen, wie das dann läuft. Also, weil was ja auch befürchtet wurde, ist, dass die Eltern, die irren Eltern, dann irgendwie ihre Kinder triezen, indem sie sie dann irgendwie, weil die können ja dann früher, du kannst ja auch für deine Kinder das Geschlecht dann ändern, bis zu diesem Alter, wo sie das selber machen können. Oder dieses ganze Gedöns mit dem gegen deren Willen, wenn das Gericht das bestimmt und so, was sie sich da reingeschrieben haben. Aber alles egal, oder wie? Es sind alles keine Einwände, die irgendwer hat. Es ist alles richtig, weil es guckt ja ein Gericht dann da drauf, mit anderen Worten, dass da irgendwas schieflaufen kann oder so. Ist ja ausgeschlossen. Das sind schon Einwände, aber die sind unberechtigt, Chris. So einfach ist das, weil du hast da gar keine Ahnung. Du bist ja kein transzendenter Mensch und deshalb hast du von vornherein Unrecht. Hoffentlich hilft Aufklärung. Ja, psychiatrische Gutachten vonnöten, ein Gerichtsbeschluss, das hat alles das Bundesverfassungsgericht gekippt, hat gesagt, das sei verfassungswidrig und demütigend. Ist denn das jetzige Verfahren perfekt? Das ist auch falsch. Also das Gericht hat ja an diesem transsexuellen Gesetz einiges musste da schon dran geändert werden, aber diese Gutachten, die sind halt geblieben. Und da hatten auch bei Twitter Leute geschrieben, dass sie auch in diese Urteilsbegründung explizit reingeschrieben haben, dass diese Gutachten in irgendeiner Art und Weise natürlich irgendwie erfolgen müssen eigentlich. In welcher Art die genau erfolgen, brauchen die nicht festlegen, das macht halt das Gesetz und das kann auch das Gesetz und so wie das war mit diesen zwei Gutachten, so ist das ja bestanden, bis man das Gesetz jetzt geändert hat. Wenn das nicht so gewesen wäre, dann ja, hätte man das Gesetz ja wahrscheinlich schon viel früher ändern müssen oder so, oder wegen irgendeinem, oder halt wegen dem Gerichtsbeschluss oder so. Aber es ist ja jetzt geändert worden, weil man das ändern wollte und nicht, weil man das gemusst hat. Tut doch nicht so, also. Also verstößt das praktisch gegen Verfassungsgesetzurteil sozusagen, das neue Gesetz. Dadurch, dass es eben überhaupt keine Bewertungen mehr braucht, professionelle oder wie. Das kann ich dir nicht genau sagen. Es klang so ein bisschen so, ja. Aber ich hätte jetzt noch nicht gehört, dass da jetzt irgendwie geklagt wird oder so. Ich auch nicht. Also auf jeden Fall haben sie das nicht, sie haben es halt nicht gestrichen und sie haben es auch nicht in Frage gestellt, diese Gutachten. Wo es ja immer hieß, die werden so einschüchternd und so. Und das hat ja auch der Korte ja auch gemeint, dass diese Gutachten halt nötig sind. Und wenn es darum geht, um irgendwelche Geschlechtsgeschichten, dann werden die Leute halt auch irgendwelche Geschlechtsfragen gefragt. Wo sie ja meinen, das wäre so es wäre so erniedrigend und so. Weil diese Leute, die man damit ja gerade aussieben will, diese Fetischisten und so, da muss man halt gucken. Ja, die sind teuer, das könnte eine Hürde sein, ne? Gutachten. 3.000-5.000 Euro oder so. Ja, das stimmt, du brauchst ja auch zwei. Das haben sie auch extra so festgelegt. Und warum haben sie das so festgelegt? Natürlich, damit du nicht irgendwie so einen Gefälligkeitsmenschen irgendwie hast, der einfach alles begutachtet und fertig. Damit nur Reiche das machen können. Nee. Aber das, was ich gerade gesagt habe, war halt wirklich die, deswegen sind es zwei. Hm. Ja? Also sie wollen das extra ausschließen, dass du zu irgendwelchen Aktivistengruppen da einfach nur hinrennen kannst und die dir einfach einen Stempel dann geben. So war das bisher. Aber jetzt brauchst du ja noch nicht mal mehr einen Stempel. Perfekt in Ihren Augen? Nun, perfekt ist es nicht. Es ist eine große Errungenschaft. Es gab durchaus Kritik von verschiedenen, auch großen queeren Verbänden. Die wurde eigentlich überwiegend ignoriert. Wir sind trotzdem alle froh, dass wir... Ja, genau. Und die Kritik war nämlich genau das, was er gerade gesagt hat, was ja, wo man sich ja keine Sorgen machen muss, nämlich diese AGG-Geschichten mit Hausrecht und so. Das habt ihr kritisiert. Da habt ihr gesagt, das ist böse, böse, böse. Ach, was, echt? Ja. Das ist doch stigmatisierend. Und wie kann man denn jetzt wieder kommen und die Leute dann wieder ausschließen oder so? Wir wollen doch gerade das Problem beheben. Dass wir nun dieses Gesetz haben. Es gab ja auch keinen anderen Weg. Das Transsexuellengesetz musste geändert werden. Es gibt Kritik zum Beispiel auch an den Ja, das musste schon ein paar Mal geändert werden, aber nicht jetzt. Jetzt muss das nicht geändert werden. Fristen, da wurde gerade eben schon drüber berichtet, die 3 Monate Frist ist aus unserer Sicht nicht wirklich begründbar, weil eben Menschen genau wissen, welche Geschlechtsidentität sie haben, und das wird sich vermutlich auch über 3 Monate nicht stark ändern. Zudem ist es auch für Asylsuchende, gibt es einige Hürden bis hin, dass sie zum Beispiel gar nicht ihren Geschlechtseintrag ändern können. Also man hätte da noch an ein paar Stunden durchaus... Ich meine, das ist das Wichtigste, ne? Du kommst aus dem Krieg. Ja. Dein Haus ist ausgebombt, deine halbe Familie ist tot, aber dann kannst du in Deutschland, musst du warten, bis du dein Geschlecht ändern kannst, oder kannst du es am Ende nicht. Dann kannst du es auch deswegen nicht, weil du dann gar keinen Pass mehr hast oder so. Noch ein paar Opfer dazu gezählt, wunderbar. Geschlechtssuchende sind das dann. Feinjustieren können. Im Großen und Ganzen ist das aber eine Errungenschaft und ein Gesetz, das einer kleinen Minderheit großen Stress nimmt und das Leben einfacher macht. Sagt Fabian Krischkat. Vielen herzlichen Dank nach Berlin. Gegenstimmen leider heute nicht zur Verfügung. Vielen Dank nach Berlin. Ja. Ja, wo auch sonst hin, ne? Genau. Ceterum censeo Berlin esse delendam. Ja, Aufklärung ist wirklich wichtig. Stimmt schon. MeToo geht jetzt erst richtig los. Ach so. Ist das nicht schön? Macht euch das nicht. Ich meine, wir haben schon so viele tolle Sachen. Jetzt geht auch MeToo noch richtig weiter. Ja, das ist ja die übliche Verdächtige, ne? Die Frau Löffler, die ich ja auch schon mal getroffen habe, die von BuzzFeed auch kommt und sich da und damals auch schon mit Machtmissbrauch und so beschäftigt hat. Und ich habe sie ja getroffen bei dieser Vielfaltskonferenz vom Deutschen Journalistenverband in Niedersachsen. Sag niemals Niedersachsen. Die da auch so verkniffen geguckt. Nee, ist ja ganz stolz auf ihre Arbeit. Wir haben auch schon diesen Republika-Beitrag mit ihr geguckt, wo sie auch gute Laune hatte, so wie die anderen Leute auch. Mhm. Ja, und ganz zufällig ist eine Woche vor diesem Artikel ihr neues Buch Missbrauch, Macht und Medien erschienen. Ganz zufällig. Schreibt sie danach immer. Also ich sehe hier nirgendwo was von irgendwie bezahlter Inhalt oder Promotion. Ja, die ist ja arbeitet ja beim Spiegel. Also. Ja, aber trotzdem ist es komisch, wenn du dann ein Essay schreibst mit dem Inhalt deines Buchs praktisch. So. Ja, aber dass das ihr eigenes Ding ist, das ist ja ein One-Trick-Pony, das ist ja irgendwie klar. Ne? Also, und sie war ja auch die mit der Julian Reichelt-Geschichte. Die, exakt, genau. Ne, die sie hat war ja bei diese ganze Sache wie warmes Bier herumgereicht, bis es dann jemand veröffentlicht hat. Genau. Und dann ist sie ja dann zum Spiegel gewechselt, wo sie das jetzt machen darf. Und ich hatte mich ja auch gefragt, ob sie jetzt eventuell in diesem Rammstein-Verfahren mit, na, da steht ja im Raum, dass die vom Spiegel von diesen eidesstattlichen Versicherungen irgendwelche Seiten weggelassen haben oder so. Und ich bin mal gespannt, wer dann dafür den Ärger bekommt. Ob das jemand aus der Chefredaktion dann ist oder sie, die das ja wahrscheinlich maßgeblich verantwortet hat, diese Berichterstattung. Also gehe ich jetzt mal von aus. Das ist, wenn sich die MeToo-Bewegung professionalisiert, dann kommt sowas mal raus, ne? Gehe ich mir einen Anschiss hinterher. Ich habe mich jetzt auch gefragt, ob da die vielen Gerichtsverfahren gemeint sind, die verloren gegangen sind in dieser MeToo-Bestrebung. Ja, weiß ich aber nicht. Hast du es gelesen? Ich hab den nicht mitgebracht. Ich habe den mitgebracht. Okay. Der Dan sagt, ich höre immer Marcel Reich-Ranitzky mit Frau Löffler. Das geht nicht nur dir so, Dan. Männer missbrauchen unverhohlen weiter ihre Macht. Aber die Strategien der MeToo-Bewegung haben sich professionalisiert. Es hat sich viel mehr getan, als auf den ersten Blick zu erkennen ist. Was sagen Sie dazu, Frau Löffler? Ja. Ich schreibe eine Essay drüber. Und Frau Löffler packt dann halt die übliche Taktik aus, die wir jetzt zur Genüge kennen, nämlich das Vermischen. Ja, wie sie geil vermischt das in diesem ist. Artikel ganz viele Namen und die fängt da gleich ja. im ersten Absatz an. Die ersten vier haben schon mal nichts mit dem zu tun. Diese Einleitung finde ich schon mal geil genug, weil die Strategien der MeToo-Bewegung haben sich professionalisiert. Also ihr gebt jetzt zu, dass Anschuldigungen erheben gegen irgendwelche Leute etliche Jahre, nachdem irgendwas passiert ist, und dann fordern, dass diese Personen jetzt gefälligst zu bluten haben und zu verschwinden haben, dass das professionell von euch so betrieben wird, ja? Kann man gut so verstehen, ne? Ja. Der Regisseur Dieter Wedel, der Comedian Luke Mockridge, der Journalist Julian Reichelt, der Sternekoch Christian Jürgens, der Galerist Johann König, der Fußballer Jérôme Boateng, der Rockstar Till Lindemann. Die Liste dieser Männernamen ließe sich fortsetzen. Stopp. Ja, alles ist das jetzt schon eine Vorverurteilung, sie alle in einer Reihe aufzuzählen? Kann man einen Vergewaltigungsvorwurf neben den des Machtmissbrauchs stellen? Also einmal finde ich halt den Namen Jérôme Boateng hier sehr unpassend, weil der Gewalt ausgeübt hat, soweit ich mich recht erinnere, auch gegen Personen. Dann, okay, ich glaube, der Wedel, da war doch am Ende, war da überhaupt was dran? Also das sind alles Sachen, die nicht vor Gericht gegangen sind oder wo. Oder Mockridge war doch auch nicht vor Gericht. Richtig. Also alles nur diese Gerüchtefälle. Und der Herr Lindemann, da wird sie später noch drauf kommen, da ist ja nichts bei rausgekommen. Also ja, und bei Mockridge war ja auch nichts mit Machtmissbrauch oder so. Das ging es ja um ihn und seine Freundin. Ja, sie fragt ja, kann man einen Vergewaltigungsvorwurf neben den des Machtmissbrauchs stellen? Das ist eine Frage der Interpretation. Tatsächlich sind die Vorwürfe in all diesen Fällen völlig unterschiedlich gelagert. Beileibe nicht alle sind strafbar. Und doch gibt es entscheidende Dinge, die diesen Fällen gemeinsam sind. Es geht um Vorwürfe gegen mächtige Männer, erhoben von Menschen, fast immer Frauen, die in der Hierarchie unter ihnen standen oder abhängig von ihnen waren. In welcher Hierarchie? Ja, bei Mockridge. Meinst du jetzt am Arbeitsplatz oder... Oder was genau für eine Hierarchie ist? Wo ist Jérôme Boateng? Der kann einen Ball treten. Wo ist er in dieser Hierarchie? Ja, bei dem ging's doch, bei dem ging es ja auch um seine Lebensgefährten, oder? Da waren, glaube ich, mehrere Sachen irgendwie. Ja, nur wenn man außen die Hose anhat, heißt das ja nicht, dass man das zu Hause auch hat, ne? Also, ja, das ist auch wirklich kein Vergleich zu irgendwelchen Leuten, wo man dann irgendwie sagt, so Besetzungscouch und so. Ja. Ja, aber die werden das schon alles miteinander vermengen. Ja, kann man das zusammen sagen? Ja, das gehört alles ins Köfferchen, oder, Juliane? Das gehört alles ins Machtmissbrauch-Köfferchen rein. Das wird sie doch wohl noch sagen dürfen, oder? Allen Personen, die gegen die Anschuldigungen erhoben wurden, haben die Vorwürfe gegen sich bestritten und tun es bis heute. In weiten Teilen ging es ohnehin um Verhalten, das nicht strafbar wäre. Medienschaffende hatten etwa auch für Vorwürfe von Machtmissbrauch eine Menge Indizien und Hinweise zusammengetragen. Aber dass ein Verhalten nicht strafbar ist, heißt noch lange nicht, dass es gesellschaftlich akzeptabel ist. Und auch darum geht es bei MeToo. Ja, aber ist das eigentlich nicht eure Botschaft? Auch jetzt, wenn es um Queerness zum Beispiel geht? Weil das ist ja auch gesellschaftlich, sind viele Dinge wie mit Hundemasken irgendwie Popo-Sex haben, sind nicht unbedingt gesellschaftlich akzeptabel. Da finde ich jetzt das komisch, dass ihr auf der einen Seite halt Dinge den Leuten aufdrücken wollt, die sie nicht akzeptieren, und jetzt aber hier sagt, das können wir nicht akzeptieren. Hm. Keine Frage, MeToo-Vorwürfe wiegen schwer, sie können Biografien zerstören, immer bleibt etwas von ihnen haften. Doch am Ende konnten die anfangs erwähnten Männer, mit Ausnahme des 2022 verstorbenen Wedel, zurückkehren in ihre Arenen. Mit teils deutlichen Abstrichen, aber weitestgehend ohne Worte der Reue oder Einsicht. Ja, was möchtest du denn? Möchtest du, dass die öffentlich Abbitte und nie wieder dürfen sie in irgendeinem Comedy-Club auftreten? Und die sollen Geld bezahlen. Geld, ja. Möglichst für viele Frauen, aber für alle Betroffenen auf jeden Fall. Ne? Viel Geld bezahlen. Also bleibt die Frage, was nutzen all die Debatten, die aufwendigen Recherchen, die langwierigen Ermittlungen, wenn am Ende die Beschuldigten doch weiterhin in Machtpositionen bleiben und zugleich immer wieder neue Fälle bekannt werden? Und dann kommt halt die Geschichte, dass Leute bestraft werden für das Aufmucken. Als in Deutschland 2023 über die Vorwürfe gegen Till Lindemann rund um die Band Rammstein berichtet wurde, waren es zwei Frauen, Shelby Lynn und Kayla Schücks, die sich trauten, namentlich von ihren Erinnerungen zu erzählen. Das ist schon sehr schön gewordet, ne, Spiegel? Frau Löffler tastet sich ja um das rum, was sie sagen darf. Sie sprachen unter anderem über das perfide Casting-System rund um die Band, das offensichtlich dazu diente, Till Lindemann mit Sex zu versorgen. Weiter oben haben wir ja gehört, dass das nicht strafbar ist, manches. Und so geschmacklos ich das finde, sich als alternder Rockstar irgendwie organisiert Frauen zuführen zu lassen, gibt es halt doch auch immer die Frauen, die das wollen. Und wer bin ich, einer erwachsenen, selbstbestimmten, starken Frau zu sagen, ob sie mit dem Opa pennen soll oder nicht? Ja, es hatten sich auch welche gemeldet, die gesagt haben, dass sie das gerne gemacht haben. Auf die Irin Lynn setzt ein Unbekannter über einen Post auf Instagram ein Kopfgeld von $200.000 aus. Die deutsche Influencerin Schücks hatte Angst um ihre persönliche Sicherheit, zog sich mehrere Wochen aus dem Internet zurück und wagte nicht mehr, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Ein Unbekannter, mit anderen Worten Edgelord, oder wie? Komisch. Sie haben in sozialen Netzwerken viele Drohungen erhalten, sagte sie, man habe ihr Vergewaltigung, Kidnapping oder Mord angedroht, teils unter Klarnamen, ganz ohne Scham. Schämen, so die Botschaft, müssen sich nicht diejenigen, die Hassnachrichten verbreiten, sondern Frauen, die ihre Stimme erhoben haben. Und dann, das finde ich das Unappetitlichste von der Frau Löffler hier. Also da bin ich ja echt böse. Dann mischt sie nämlich als nächstes diesen Vergewaltigungsfall in Avignon da rein, wo ein Mann halt seine Frau unter Drogen gesetzt und dann von anderen Männern hat vergewaltigen lassen. Und das in 200 Fällen, 70 verschiedene Männer. Ich weiß nicht, ob man das halt so einfach in diese Lindemann-Geschichte reinwursten kann und in die Mockridge-Geschichte. Schon frech, ey. Dann ist der nächste Absprung geht dann zu hier P. Diddly Doodly, Sean Combs nach Amerika und wie sich das entwickelt hat. Aber sie zählt eigentlich, also ich verstehe gar nicht, was das da wirklich zu suchen hat, weil in beiden Fällen zählt sie eigentlich nur noch mal den Stand auf. Vielleicht sollte das einfach länger werden und sie wollte hier noch ein bisschen was Aktuelles in der Werbung für ihr Buch reinmachen, ich weiß es nicht. Wenn eine kritische Masse erreicht ist, steigt die Chance, dass mutmaßlich Betroffene Gehör finden, dass ihnen geglaubt wird und dass am Ende gerichtsfeste Belege stehen bleiben. Das ist eine Lehre der vergangenen Jahre, sagt sie zu dem P. Diddy-Fall, ja, und das wird uns auch zeigen, wenn da halt Dinge rauskommen, die so erdrückend sind, dass man ihn verurteilen muss, wird er verurteilt werden. Und bei Lindemann gab es diese Dinge halt eben nicht. Und auch die Masse nicht, sondern es gab hier zwei, drei Damen, die sich beschwert haben und einen Haufen Frauen, die sich denken, Alter, ich habe Lindemann hier gepoppt, unter der Bühne, Wahnsinn. Ja, und ob die Frauen, die einen oder die anderen jetzt irgendwie recht haben, das entscheide nicht ich, sondern es entscheiden die Frauen selber, wie geil sie das fanden oder auch nicht. Ja. Und in Deutschland gibt es aktuell nicht den einen Fall oder das eine Gesetz, an dem sich solche Veränderungen erkennen lassen, aber es gibt Fortschritte, die sich im Kleinen zeigen, also du sagst, bessere Studien und Datenlage zu sexualisierter Gewalt und so weiter und so fort. 79% der Opfer sind weiblich, die Dunkelziffer liegt um ein Vielfaches höher, 155 Frauen wurden getötet in 2023, Entschuldigung. Es gibt Wörter, die sich im Medienbetrieb etabliert haben, um Formen von Gewalt und Übergriffen zu benennen. Sexismus, Dickpics, Upskirting. Wenn Männer ihre Partnerinnen und Ex-Partnerinnen umbringen, sind das keine Eifersuchtstaten, das sind Femizide. Seit 2020 steht der Begriff im Duden. Da steht er gut und da sollte er auch bleiben. Der Duden ist ja auch zum feministischen Hauptwerk verkommen oder so, ne? Ja, warum steht er da? Weil der Begriff benutzt wird. Warum wird er benutzt? Weil ihr euch professionalisiert habt, ja, deswegen. Ja, das muss es sein. Manche Fragen müssen heute nicht mehr ausdiskutiert werden, weil das vor einigen Jahren bis zur Erschöpfung geschehen ist. Darf man jetzt noch flirten? Ja. Ist es wichtig für die Beurteilung von Schuld, was eine Frau bei dem Übergriff anhatte? Nein. Kann es Machtmissbrauch innerhalb einvernehmlicher Beziehungen geben? Natürlich. Ja, aber ich meine, die Leute gehen nun mal Beziehungen mit anderen Menschen ein, Juliane. Das ist nicht so einfach immer. Machtgefälle in einvernehmlichen. Ja. Was ist denn mit dem Machtmissbrauch? Was ist denn, wenn die Frauen ihre Macht missbrauchen, indem sie den Männern irgendwie drohen und so, mit Anschuldigungen und Falschen vielleicht sogar? Mhm. Wie wär's denn damit? Das ist nicht so relevant, weil Männer können sich ja wehren. Schließlich. Aber wie wirksam ist das alles? Die Debatte ist hart, aber es sieht nicht so aus, als würde sie zeitnah verstummen. Im besten Fall empfinden die jetzt heranwachsenden Generationen das, wofür Betroffene und ihre Unterstützerinnen heute kämpfen, einmal als selbstverständlich. War das jetzt seit einiger Zeit fast verstummt? War das nicht eigentlich schon fast verstummt? Bis irgendwie so professionelle Leute kommen und sich dann wieder über Spiegel hervortun mit dem Thema? Seit einiger Zeit verbreitet sich in sozialen Netzwerken ein Kinderschutz-Rap gegen sexualisierte Gewalt. Ein gutes Geheimnis behalte ich für mich, ein schlechtes Geheimnis sage ich weiter, heißt es darin. Dass immer mehr Fälle ans Licht kommen, ist erschreckend und zugleich ein Erfolg von MeToo. 7 Jahre sind keine lange Zeit. Nee, das ist kein Erfolg von euch. Absolut nicht. Verstehe ich auch nicht, wo der Zusammenhang sein soll. Verstehe ich auch nicht, ne. Ja. 7 Jahre sind keine lange Zeit. Es sieht so aus, als wäre Hashtag MeToo der Auftakt einer sehr viel größeren Entwicklung. Auch bekannt als Great Reset, Projekt 2030 oder was auch immer euch für einen unsinnigen Name diese Woche vorschwebt. Das hat mich enttäuscht auf so vielen Ebenen. Es war grauenhaft, Frau Löffler, grauenhaft. Gehen Sie jetzt weg. Ja, wie die Überschrift schon sagt, eine Frau hat ihren Freund in einen Koffer eingesperrt, also quasi den Koffer zugemacht. Und der ist dann gestorben und sie wurde jetzt wegen Mordes schuldig gesprochen. Ja. Und ihre Verteidigung war, dass die beiden Verstecken gespielt haben. Komisches Versteckenspielen, wo der eine den anderen in seinem Versteck einschließt. Also. Und die hat es gefilmt. Wie er da irgendwie gesagt hat, ich kann nicht atmen. Hat man schon mal gehört, sowas. Und sie sollte ihn freilassen und dann ist sie schlafen gegangen. Und am nächsten Tag war er tot. Cool. Das ist ja cool. Und schlafen zu können, das ist echt cool. Also, abgebrüht, kann man nur sagen, vielleicht. Mann, Mann. Ja, und sie hat auch irgendwie gemeint, er hätte sie gewürgt irgendwann mal. Und sie hat dann irgendwie, als er gesagt hat, ich kann nicht atmen, hat sie gesagt, ja, so fühle ich mich dann auch. Also so in fairer Weise noch dazu sagen. Ja, wo ist das gewesen? Amerika oder was? Amerika, ja. Okay, kann man auf die Strafe gespannt sein. Florida Woman ist das. Florida Woman. Es gibt ja immer dieses Florida Man-Meme von irgendwelchen Verrückten, die irgendwas machen, okay, aus Florida kommen. Achso. Das ist jetzt eine Florida Woman. Typische Florida-Frauen, meinst du? Ja, und die ist fast 50 und ihr Lebensgefährte Mann, wie auch immer, war auch die Versteck gespielt. Aber jünger als sie. Ja, mit 50. Ja, genau. Verstecken gespielt, ja. Bestimmt. Viel interessanter ist doch, sind Crockett und Tubbs schon an der Sache dran. Es war, glaube ich, nicht in Miami, es war nur Florida. Florida ist groß. Florida ist groß. Mit dem Speedboot jagen oder so. Aber mit so diesen Dingern und diesen Luftkissenbooten mit den Propellern hinten dran. Ach Gott. Everglades, ja. Ach Gott, bitte Chris, seit wann machen wir denn Drama? Ich fand's einfach nur niedlich. Und es ist auch so ein bisschen Männer- und Frauending halt wieder so. Und ist Niedersachsen mit dabei. Ich fühle mich persönlich beschuldigt hier. Also sie findet keinen, ne? Auch Mensch. Ja, sagen wir mal, das ist Annabelle S. Wir müssen ihren Namen nicht sagen. Das ist auch kein Drama. Also Annabelle S. war gestern im Dönerladen und sagt, von mir ein Typ in meinem Alter. Ich sage, also, sie will wahrscheinlich darauf hinaus, dass dieser Mann nicht mehr jung war, würde ich mal sagen. Der war ca. 1,70 groß, riesige Bierwampe, dämliche Skatercap auf, um die Glatze zu verstecken. Schweinchennase. Okay. Roter Bart. Furchtbare Cargohosen. Dazu kommt immer noch so eine völlig unsympathische, uncharmante Tölpel-Mentalität. Also Typen, die von ihrer Frau als die Regierung sprechen, etc. Ich hab nie gehört. Was macht sie da? Spähen sie verheiratete Männer aus oder was irgendwie? Ich meine, wenn die doch eine Frau haben und sagen. Ja. Und warum ist das Tölpel-Mentalität? Verstehe ich nicht. Das sind doch diese Vögel. Ich erinnere das an kariertes Hemd und Samenstau. Der Kerl studiert Maschinenbau. In solchen Momenten bin ich so froh, Single zu sein. Hier in Niedersachsen sieht gefühlt jeder zweite Deutsche auf Tinder so aus. Okay. Auf Tinder? Es ist ganz schlimm. Gepflegt und gestylt sind hier fast nur Typen mit Mi-Hi-Gru. Migration sich darunter soll es wahrscheinlich bedeuten. Soll es, ja. Ich dachte, das kürzt man Migrahu ab. Aber okay, Mi-Hi-Gru. Und dann wundert man sich wieder, warum die jungen Mädels auf irgendwelche Abduls reinfallen. Ja, so ist das in Niedersachsen. Es ist ganz gruselig, was hier für Männer rumlaufen in Niedersachsen. Vielleicht ist das vom Fitnessstudio besser. Sollte sich das mal hingehen. Wahrscheinlich, ja. Beim Döner, genau. Wir reden hier vom Dönerladen. Ne? Also ja. Das sind die Faulen, die nicht selber kochen. Im Dönerladen, ne, hier, Tickermeldung. Im Dönerladen treffen sich die schönsten Männer. Nein, tun nicht. Im Dönerladen achten die Leute nicht so auf sich. Und jetzt kommt mir nicht mit Oberflächlichkeit. Die Erscheinung eines Menschen sagt sehr viel über ihn aus. Ja, aber ich mache auch jedes Mal, wenn ich in den Dönerladen gehe, mache ich mich auch erstmal vorher fertig, das ist klar. Ne? Das ist ein schöner Schlusssatz. Kommt mir nicht mit Oberflächlichkeit die Erscheinung eines Menschen. Ja, okay. Okay, verstehe ich nicht, aber entweder oder Annabelle, aber... Ja, ich glaube, sie, also ich verstehe das so, dass sie sagt, kommt mir nicht mit, das ist doch oberflächlich oder so. Das ist wichtig, was oberflächlich ist. So habe ich das verstanden. So ungefähr, ja. Ja, nun Oberfläche. Hast du meinen Post auch dazu? Nee, ne? Nee. Schade. Ich habe so eine, so 5 oder 6 Reihen zu je 5 Bildern von Osterinselstatuen gepostet. Und dazu geschrieben, jede Frau aus Niedersachsen sieht so aus und ich kann das alles nicht. Oh Mann. Ja. Ja. Ich glaube schon, ja. Kann aber auch Leitung. Ja, das ist, ich meine, das ist halt so dieses Dragon Lord, wie wir in den Fachkreisen sagen, Problem. Ja. Du gibst eigentlich nur Grütz von dir, aber du willst trotzdem relevant bleiben. So kommt sie mir leider manchmal ein bisschen vor. Aber wir können jetzt mal mit dem Drama aufhören. Ja, aber auch so, wenn ich jetzt irgendwie loslaufen würde und irgendwie sagen würde, ja, hier bei mir Hannover, die Frauen, die sind alle, was denken die sich überhaupt? Also. Ja gut, man muss fairerweise sagen, mit dieser Sache, da gab es jetzt auch nicht viel You Go Girl oder so. Das war auch schon eher so, dass sie eigentlich Männer und Frauen nur gesagt haben, was willst du eigentlich? Also. Aber der Kingsburn im Chat hat schon recht, wenn er sagt, um ehrlich zu sein, sind die Baseballkappen ein bisschen peinlich für erwachsene Männer. Ja, richtig. Ah, da pflichte ich ihm voll und ganz bei, wenn du nicht in Amerika so bist, dann... Ja. Ja. Runter von Annabels Grundstück, ja. Genau. Ja, aber es gibt ja auch Leute, denen ist das dann vielleicht für einen Moment auch mal echt nicht so wichtig. Ne? Ich meine, in Amerika gehen sie ja dann irgendwie auch im Trainingsanzug, im Jogginganzug oder so einkaufen. Das kommt ja langsam. Alter, warst du mal draußen in den letzten Jahren? Ja, die laufen alle in diesen komischen Hosen rum. Es ist grauenhaft. Ja. Das hat sich geändert und ja, eben das mit dem, wie gesagt, das mit dem Schönmachen, wenn man mal einkaufen geht, das ist nicht mehr so angesagt unbedingt. Da musst du halt einfach irgendwie auf andere Events gucken oder so und weiß ich nicht, wenn der 1,70 groß ist, der hat er eh nicht so gut. Keine Ahnung, also alle Leute, die ich kenne, die eine sogenannte dämliche Skatercap aufhaben, sind eigentlich total gechillte Leute, also. Ja, das ja. Na, vielleicht ist das ja auch das Problem, die regen sich wahrscheinlich nicht genug auf oder so, sind stattdessen zu Tölpelmentalität oder so. Komm, ich sag da meistens hier eine große Lamatschun mit Käse und Knoblauchsoße. Und dann. Tölpelmentalität ist, wenn einer hier blöd im Weg steht oder so. Oder ne, sein Einkaufswagen in der Mitte vom Gang steht. Ja, aber wer ist denn sie zu entscheiden? Ach Gott, ja. Ja, hättest du die Welt ist voll von Leuten, die sich nicht so benehmen, wie man das von zivilisierten Menschen erwartet. Das ist neu für die Dame vielleicht. Ich weiß es nicht. Tja, das ist natürlich auch eine Frage des Umgangs, ne? Ja, aber jetzt ist auch mal gut mit dem Drama. In der Tat. Ich denke an Lösungen. Hier ist ein Lösungsvorschlag. Tja, ich habe schon überlegt, wie ich das wohl mal erkläre hier. Das Endziel unserer Grünen oder so, dass die Leute nicht mehr bestimmte Themen austauschen dürfen oder so. Na, in Afghanistan wird das nicht. Ja, genau, kann man ja so sagen. Anti-Hass-Redegesetz. Jetzt. Ja. Jetzt ging üble Nachrede und Hassrede hier in einem Fall komplett untersagt. Und das sind eben wie soll man sagen, das sind so die Auswirkungen oder das Endstadium der Auswirkungen, wenn man versucht, den Leuten auf der Straße das miteinander reden zu untersagen, zu verbieten. Ja, die werden ja auch Strafen aussprechen und so weiter. Die Frauen sollen wohl irgendwie nicht miteinander reden, weil das dann nicht elfengleich ist oder göttlich oder irgendwie sowas in der Art. Und jetzt dürfen die Sprache so soll verdeckt sein, steht hier drin. Ja, genau, die Sprache soll zu verdeckt sein, genau wie der Rest des Körpers ja auch verdeckt wird, sozusagen. Wie sagte schon Mohammed, Eckstein, Sprache muss versteckt sein. Ja, kann man sich ausrechnen, die werden miteinander reden irgendwie auf der Straße und dann kommt der Trupp vorbei von den Taliban und dann sind sie still und wenn der wieder weg ist, dann reden sie miteinander. Was soll der Stuss, ja? Das funktioniert halt einfach nicht, sowas so. Ja, wer weiß. Auf die Art, und das werden sie auch merken, die Leute werden sich angesiedelt. Naja, hier steht ja auch, nachdem das bereits in der Öffentlichkeit verboten war, wird diese Regelung jetzt auf den privaten Raum ausgeweitet. Und wir wissen ja auch, dass in solchen Regimen wie dort oder dem Vorbild zum Teil im Iran auch auf keinen Fall irgendwie geheime Beaufsichtigung geschieht, die dann irgendwo anrufen und sagen, hier, die Yasemina hat gestern mit ihrer Nachbarin gesprochen. Wissen wir ja, das passiert in solchen Ländern nie. Es gibt keine schwarz bekutteten Patrouillen. Ja, trotzdem, dann kommen die vorbei und machen irgendwas und dann regen sich aber die Männer auf und es gibt auf jeden Fall Ärger, sowas. Ne? Ich bin davon überzeugt, dass es ja, auch... Ja, mit den Frauen wird das auch so sein. Also du kannst davon ausgehen, das ist ja einfach nur ein Vorurteil, was die Leute hier haben, dass das ja immer von den Männern ausgeht und die Frauen das ja alles überhaupt gar nicht wollen und auch nicht mitspielen würden, dieses Spiel. Aber in Wahrheit ist es ja so, dass diese ganzen Verhüllungsgeschichten und so von den Frauen ganz massiv vorangetrieben werden. Und du kannst dann auch davon ausgehen, dass die alle nicht wissen, mit welchen Frauen sie sich da unterhalten dürfen und welche Frauen dann da ganz hier moralisch unterwegs sind und dann auf die Fainting-Couch fallen und erstmal Bescheid sagen oder Bescheid schreiben oder so, dass sie hier gerade angesprochen wurden, unsittlicherweise. Ja, möglicherweise sind die da auch ein Treiber. Steht jetzt, glaube ich, in dem Artikel nicht so genau. Da kommt das der Trusted Fucker von der Taliban. Ja, immerhin sind die Leute ja hier schon mal ein bisschen in Sachen Gleichberechtigung schon mal weiter. Das Catcalling wenigstens für alle verboten. Das ist schon mal gut. Catcalling, aber was macht dann Sazan Chebli, wenn sie nicht mehr sagen darf, Allah, bist du schön, Allahu Akbar, bist du schön? Ja, sie sagt es ja gar nicht. Sagen die anderen jetzt zu ihr oder nicht? So. Irgendwelche religiösen oder göttlichen Dinge dürfen sie, glaube ich, noch von sich geben. Ich glaube, das ist auch nicht verboten. So, dass sie sogar beim Gebet darf man sie nicht hören. Ja, das ist auch verboten. Dürfen sie nicht von jemand anderem gehört werden, nicht mal von Frauen? Ja, es ist ein bescheuerter Wahnsinn. Ne? Das, wie gesagt, ich bin sagt los. Das ist ein Stadium, ne? Der Beeinflussung oder der Zensur. Ja, neue Forschungen über weibliche Videospielcharaktere ist jetzt so ein bisschen so ein Schnitt im Thema. Aber wir kommen zum von vielen gefürchteten Game-Schwerpunkt beim Gamer-Game-Deutsch-Stream. Ach nee, wir sind ja die Weltraumaffen. Surprising. Genau, und diese neue Forschung zeigt uns einen überraschenden Twist. Den fand ich jetzt, ja, mäßig überraschend. Wo ist denn mein Artikel? Den hatte ich mir doch extra übersetzt. Verdammt nochmal. Bin ich blöd? Da. Genau. Weibliche Spieler, das ist nämlich der Twist, spielen lieber die stark sexualisierten Charaktere, obwohl sie diese nicht mögen. Und sie haben hier... Ja. In der Umfrage dann oder was? Ja. Nee, die haben wirklich eine Studie gemacht. Also sie haben die Leute verschieden spielen lassen, verschiedene Power-Levels, verschiedenen Attraktivitätslevels. Die wollen verstehen, wie die Geschlechtersozialisierung und Vorteile wie Sexismus die Entwicklung von Videospielen und das Spielerlebnis beeinflussen. Hört sich erstmal ziemlich Sarkisian an. Und das geht auch so weiter. Sexismus ist in Spielen allgegenwärtig. So werden in Spielinhalten überwiegend männliche Charaktere dargestellt, werden zentrale weibliche oder geschlechtlich untergeordnete Charaktere. Zentrale weibliche oder geschlechtlich untergeordnete Charaktere. Ausgeklammert werden. Können wir die im Schwimmbad immer rausfliegen? Dieses Spiel ist stereotypisieren und objektifizieren diese Gruppen häufig negativ. In Online-Spielerfahrungen zielen Männer und Jungen mit sexistischer und belästigender Kommunikation auf Frauen, Mädchen und geschlechtlich untergeordnete Personen ab. Und deswegen möchten die darüber mehr wissen. Ja. Die Forscher führten zwei kontrollierte Experimente durch, um zu untersuchen, wie unterschiedliche Designelemente die Wahrnehmung weiblicher Videospielcharaktere beeinflussen. Bei jedem Experiment wurden einzigartige Charakterdesigns verwendet, die im Kampfspiel Soul Calibur 6 erstellt wurden. Die Teilnehmer erhielten eine Reihe weiblicher Charaktere, die sich systematisch in ihrer Sexualisierung und in ihren Stärkemerkmalen unterschieden. 239 Studenten sind die Testgruppe, wobei sich die Mehrheit der Teilnehmerinnen als weiblich identifizierte. Das Alter variierte zwischen 18 und 51 Jahren, obwohl die Gruppe im Allgemeinen jünger war. Jeder der Charaktere wurde so angepasst, dass er eine von vier Kombinationen aus Sexualisierung und Stärke darstellte. Hohe Sexualisierung, hohe Stärke, hohe Sexualisierung, geringe Stärke und so weiter und so fort. Die wurden entsprechend so dargestellt. Große Brüste, niedrigeres Taille-Hüfte-Verhältnis, freizügige Kleidung. Andere da, dagegen bescheidene Proportionen, weniger freizügige Kleidung. Und auf der Stärkeskala, die wurden dann größer, muskulöser, größere Waffen und die mit der geringeren Stärke, kleineren Körperbau, weniger imposante Waffen. Die haben sich dann Clips angeguckt und sollten die bewerten. Zum Beispiel, also auch, die wurden auch nach der Sexualisierung gefragt und nach der Stärke. Weiblichkeit war eine Frage und Sympathie. Am Ende der Betrachtungssitzung füllen die Teilnehmer auch eine Auswahlumfrage aus, in der sie angeben konnten, welchen Charaktere sie am liebsten spielen würden. Die Ergebnisse zeigen deutliche Muster darin, wie Sexualisierung und Stärkemerkmale den Eindruck der Zuschauer von den Charakteren prägten. Charaktere mit starken Sexualisierungsmerkmalen wurden durchweg als sexualisiert eingestuft. Ach, echt? Also solche mit geringerem Sexappeal, darüber hinaus wurden Charaktere mit stärkeren Stärkemerkmalen als furchteinflößender eingestuft, was den Erfahrungen der Studie entsprach. Wenn jedoch eine Figur hohe Sexualisierung mit hoher Stärke kombinierte, nahmen die Teilnehmer sie als noch stärker sexualisiert wahr als Figuren nur mit hoher Sexualisierung. Dieses Ergebnis weist darauf hin, dass Stärkehinweise den Auswirkungen der Sexualisierung nicht entgegenwirken, sie können sie vielmehr verstärken. Dieses Muster steht im Einklang mit der Theorie des kämpfenden Fick-Spielzeugs, die besagt, dass Stärke gepaart mit Sexappeal objektifizierende Eindrücke verstärken und die Wahrnehmung der Figur als sexualisiertes Objekt verstärken kann. Also goodbye Bayonetta. Ja, also den Zusammenhang kann man aber auch anders sehen. Das kann ja auch jemand, die Männer suchen ja gerne irgendwie ihre Partner nach Gesundheitskriterien sozusagen aus. Das ist ein Videospiel, Mammon. Ja, aber auch starke Charaktere, sexualisierte, sehen doch gesünder aus sozusagen und stärker eben. Also dass man da die Sexualisierung so ein bisschen mit der Stärke des Charakters irgendwie übereinander bringt, sozusagen, das kann ich schon verstehen. So, vielleicht geht es eher darum. Ne? Was sie hier reininterpretieren, finde ich ein bisschen nicht so richtig. Die Forscher fanden außerdem heraus, dass eine starke Sexualisierung ein Schlüsselfaktor für die Wahrnehmung von Weiblichkeit und Sympathie der Charaktere ist. Charaktere mit starker Sexualisierung wurden als traditionell weiblich angesehen, waren aber auch weniger beliebt, insbesondere bei den weiblichen Teilnehmern. Stärkemerkmale hatten dagegen keinen unabhängigen Einfluss auf die Sympathie, was darauf hindeutet, dass die Wahrnehmung von Sympathie möglicherweise stärker von Sexualisierungsmerkmalen als von körperlicher Stärke beeinflusst wird. Nun, was ich hier vermisse, ist das, was ich eben zu Mammon gesagt habe. Wir bewegen uns immer noch in den Grenzen von einem Videospiel. Es hat mich nicht überrascht, dass die Teilnehmerinnen unserer Studien den sexualisierten weiblichen Charakteren nicht mochten, sagte Lynch gegenüber PsyPost. Ich denke, dass es insbesondere unter den jüngeren Generationen, die mit sozialen Medien aufgewachsen sind und intuitiv verstehen, wie die Medien unmögliche Schönheitsstandards aufrechterhalten, eine zunehmend kritische Betrachtung und Kritik an der sexuellen Objektifizierung gibt. Das ist schön, da zäumt er das Pferd halt von hinten auf. Also, das wird den Kindern nicht in den Kopf geschissen von Anfang an, sondern das ist, weil die Kinder so cool sind, wollen sie das jetzt weghaben. Naja, nicht wirklich schlüssig für mich. Trotzdem war ich überrascht, dass Frauen in der ersten Studie immer noch den sexualisiertesten Charakter wählten, als sie gefragt wurden, welchen Charakter sie spielen würden. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass dieser Charakter auch als der femininste eingestuft wurde. Ist also möglich, dass Frauen einfach den Charakter wählen, mit dem sie sich am meisten identifizierten? Ja, aber das spricht ja dann auch wieder gegen alle anderen Sachen, wo dann ständig dicke Frauen sein müssen und was weiß ich irgendwie, Frauen, weil die genau so eine Frau sehen wollen, wie sie selber sind. Wenn Frauen doch eigentlich dann den Femininsten nehmen, dann bräuchten wir ja eigentlich nur für die Frauen recht feminine Charaktere, würden sich auch die Männer freuen. Das ein sexualisierter Charakter, der eher so ein weiblicher sexualisierter Charakter, nicht feminin, oder wie? Dieses Ergebnis unterstreicht jedoch, warum die Forschung so wichtig ist, fuhr Lynch fort. Wenn Frauen sexuelle Anziehungskraft mit Weiblichkeit verwechseln, können sie diese beiden Konzepte dann voneinander trennen. Und wenn Unterhaltungsmedien wie Videospiele weiterhin weibliche Charaktere darstellen, indem sie Sexappeal betonen, wie beeinflusst das dann die Erwartungen an Frauen und den Wert von Frauen in der Gesellschaft? Gar nicht. Aber egal, weil es Videospiele sind. Viele Fragen, keine Antwort. Und dann haben sie ein weiteres Experiment durchgeführt mit 438 Studenten. Aber da konnten die Leute halt wirklich spielen. Und da ist natürlich ja weitere Erkenntnisse. Da sind auf einmal die Stärkesignale wichtig. Ach was. Wenn du selber spielen sollst, natürlich sind dann die Stärkesignale der Charaktere das Wichtige. Ich meine, es kommt darauf an, wie du spielen willst. Wenn du halt wirklich so ein Blauhaariger bist und sagst, du willst den Charakter, der so aussieht wie du oder so, und das ist halt nicht der Stärkste, und dann hast du halt ein härteres Spiel. Aber die Spieler wählen halt die Stärkemerkmale einfach, weil es halt, weil sie Erfolge haben wollen. Stärkemerkmale beeinflussten auch die Wahrnehmung von Herzlichkeit und Kompetenz durch die Teilnehmer. Charaktere mit hoher Stärke wurden als kompetenter eingestuft, was auf einen Zusammenhang zwischen körperlicher Leistungsfähigkeit und wahrgenommener Wirksamkeit hindeutet. Du kannst dich ja mal von irgendwie irgendeinem Lauch hauen lassen und danach von jemandem mit Muskeln. Dann gucken wir mal, ob das irgendwie wahrgenommene Wirksamkeit ist. Dieselben Charaktere wurden jedoch als weniger herzlich eingestuft, was darauf hindeutet, dass beeindruckende Charaktere als weniger freundlich oder zugänglich wahrgenommen werden können. Dieses Ergebnis bedeutet, dass körperliche Stärke zwar die wahrgenommene Leistungsfähigkeit eines Charakters steigern kann, aber auch den Eindruck erwecken kann, dass dieser distanziert oder unnahbar ist. Ja, und dann geht es darum, dass halt Spiele Spiele sind und keine Filme. Das fand ich auch super wichtig, dass das mal jemand gesagt hat, dass man die natürlich anders konsumiert und so weiter und so fort. Wir sind aber auch sehr daran interessiert, die positiven Auswirkungen weiblicher Charaktere auf die Spieler zu verstehen, nicht nur die Nachteile oder negativen Seiten. Die Leute spielen Videospiele, weil sie mögen und die Erfahrung unterhaltsam finden, aber auch, weil sie bedeutsame Erfahrungen machen. Wir erforschen diese Seite der Dinge, weil es alles Teil derselben Frage ist, sagt Herr Lynch oder Frau Lynch. Ich habe nicht aufgepasst. Ja. Also, alles, Frau Lynch, also alles... mäßig überraschend eigentlich, ne? Mäßig überraschend, genau. Und was Videospieler sowieso schon wussten. Nun denn... Aber ich dachte, ich bringe es mal mit. Ja. Ja, genau. Und jetzt weiter in unserem wunderschönen Spieleblog. Assassin's Creed Shadows, der Hauptentwickler oder hier Creative Director, sagt, DI... zerstört das Spiel, aber er zieht daraus die falschen Konsequenzen. Also man möchte jetzt noch mehr die ein und die Kritiker angreifen. Ich freue mich schon drauf. Er möchte also auf diesem Hügel die ein, ne? Genau. Die ein, meinst du? Auf diesem Hügel sterben. Ja. Bei Assassin's Creed ging es immer darum, das gesamte Spektrum der Menschheitsgeschichte zu erkunden, und diese Geschichte ist von Natur aus vielfältig. Die Geschichte treu zu bleiben bedeutet, den Reichtum menschlicher Perspektiven zu akzeptieren ohne Kompromisse. In Assassin's Creed Shadows heben wir beispielsweise so fiktive Figuren hervor wie Naue, eine japanische Kriegerin, als auch historische wie Yasuke, den in Afrika geborenen Samurai. Während die Einbeziehung eines schwarzen Samurai im feudalen Japan Fragen und sogar Kontroversen aufgeworfen hat, wurde Naue als fiktive Figur auch wegen ihres Geschlechts kritisch hinterfragt. Ja, und du tust jetzt so, als würden die Menschen das, also als wäre es da, das der Punkt irgendwie, weil sie eine Frau ist und so. Ich glaube, da versuchst du eine schöne Nebelkerze zu werfen, aber ja. Aber genauso wie Yasukes Präsenz in der japanischen Geschichte eine Tatsache ist, sind es auch die Geschichten von Frauen, die sich gesellschaftlichen Erwartungen widersetzten und in Zeiten des Konflikts zur Waffe griffen. Und während also Naoes als auch Yasukes Geschichten historische Fiktion sind, spiegeln sie den Zusammenprall unterschiedlicher Welten, Kulturen und Rollen wider. Und ihre Einbeziehung ist genau die Art Erzählung, die Assassin's Creed erzählen möchte. Eine Erzählung, die die Komplexität, Verbundenheit unserer gemeinsamen Geschichte widerspiegelt. Alter, ich habe lange nicht mehr so ein Bullcrap gehört. Ich weiß nicht, wann du da angefangen hast bei Assassin's Creed, aber das war irgendwie nicht unbedingt genau das Ding, was wir wollten. Und ja, und dann sagt er, ja, es gab ja auch schon Altair, der war Syrer, und Avelin, die war hier, hier Latina, wir haben durchweg Protagonisten mit unterschiedlicher Rasse, ethnischer Zugehörigkeit, Geschlechtsidentität eingeführt. Die Geschichte ist von Natur aus vielfältig. Das Geschicht gilt auch für Assassin's Creed. Unser Engagement für Inklusivität gründet auf historische Authentizität und Respekt für die unterschiedlichen Perspektiven. Und er wird nicht von modernen Agenten bestimmt. Du hast Kreide zu fressen bekommen und versuchst dich so weit wie möglich zu distanzieren, aber genauso weiterzumachen. Unsere Community hilft uns zu wachsen, uns weiterzuentwickeln und bessere Spiele zu liefern. Heute stehen wir jedoch alle vor der zusätzlichen Herausforderung, zwischen echtem Feedback und Angriffen aus Intoleranz zu unterscheiden. Ah, das ist der Blankoscheck, der Freibrief, den du dir schreibst. Das alles, was ich Schlechtes höre, das sind alles nur die Rechten, kenne ich irgendwoher. Meine Leute sind online mit Lügen, Halbwahrheiten und persönlichen Angriffen konfrontiert, habe ich heute schon mal irgendwo gelesen. Wenn die Arbeit, in die sie ihr ganzes Herzblut stecken, zu einem Symbol der Spaltung verdreht wird, nee, ihr habt damit angefangen. Ihr habt euch Jaske ausgesucht als Hügel, auf dem ihr die IEN wollt. Ist das nicht so entmutigend, das kann verheerend sein. Was mich weitermachen lässt, ist jetzt die aus Überzeugung geborene Widerstandskraft, die ich jeden Tag in unserem Team sehe. Ich bin besonders stolz auf das Shadows-Team, das aus seiner kreativen Vision und den Grundprinzipien von Assassin's Creed treu geblieben ist. Ja, Herr Peterson, das ist so. Und das fand ich besonders lustig. Letztendlich ist Assassin's Creed nicht nur ein Franchise, sondern eine Plattform für Unterhaltung, Dialog, Entdeckung und Verständnis. Unser Engagement besteht nicht darin, über die Vergangenheit nachzudenken, sondern sicherzustellen, dass die Geschichten, die wir erzählen, die Spieler weiterhin vereinen, inspirieren und herausfordern, unabhängig von ihrem Hintergrund. Wir werden weiterhin zu diesen Werten stehen, denn sie sind von zentraler Bedeutung für das Herz des Franchise und, wie ich glaube, für die Zukunft des Geschichtenerzählens selbst. Oh mein Gott, ist mir schlecht. Alles wird ein grauer, leise dahin schwappender Brei werden. Voll mit bunten Figuren ohne jegliche Substanz. Letztendlich glauben wir, dass die Vielfalt und der Reichtum der menschlichen Erfahrung dazu beitragen wird, dass Assassin's Creed bei Spielern auf der ganzen Welt Anklang findet. Und wir sind entschlossen, an diesem Fundament festzuhalten. Ist das nicht wunderbar? Ja, nur Lutsche. Lutsche-Typen in dem Spiel. Ja, Lutsche. Ja, und dann zitiert er noch How Democracies Die. Wenn gute Menschen beschließen zu schweigen, zerfallen Demokratien. Das gilt auch für unsere kreative Freiheit, wenn wir zulassen, dass Angst unsere Stimme erstickt. Wenn wir uns angesichts von Bedrohungen selber zensieren, geben wir unsere Macht Stück für Stück ab, bis sowohl Freiheit als auch Kreativität verkümmern. Es ist an der Zeit, dass wir als Schöpfer unseren Werten treu bleiben, indem wir Geschichten erzählen, die inspirieren, die herausfordern und die Menschen helfen, sich zu verbinden. Unser Schweigen darf nicht zur Mittäterschaft werden. Ich glaube, dass die Antwort auf Hass darin besteht, weiterhin Erfahrungen zu schaffen, die den Reichtum unserer Welt feiern und die Magie unserer kollektiven Vorstellungskraft einfangen. Denn letztendlich ist Kreativität stärker als Angst und gemeinsam schaffen wir es zur Zukunft der Unterhaltung. Oh Gott, das ist langweilig alles. Moment mal, ich muss die Katze rauswerfen. Dragon Age. So, genau. Kommen wir nach Assassin's Creed zu Dragon Age The Wailguard. Das ist letzte Woche erschienen. Ist das der x-te Teil einer lange bestehenden Reihe, auf dem große Hoffnungen geruht haben, sowohl von Spielern als auch vom Studio BioWare. Ja, die BioWare, die Mass Effect gemacht haben und vor langer, langer Zeit auch Baldur's Gate, die alten. Die haben sich Flops geleistet und müssen jetzt eigentlich auch wie Ubisoft einen Erfolg haben. Dragon Age The Wailguard sollte dieser Erfolg werden. Ich weiß nicht, ob das wirklich so kommt. Die bisherigen Spielerzahlen sehen naja aus. Nicht wirklich ein Flop, aber auch bisher nicht der Erfolg, der es sein müsste, um die horrenden Entwicklungskosten nach zig Verschiebungen und Neustarts einzuspielen. Und jetzt haben wir hier Lisa Ludwig. Ich glaube, das ist die Bombe, ne? Ist das nicht die blaue Bombe, Lisa Ludwig? Das kann ganz gut sein, so, ja. Zuhörer also, kennen Sie noch. Das war die Chefredakteurin von Vice Broadly, dem feministischen Arm von Vice. Ja, nur kurz, ne? Nur kurz, genau. Und sie sagt, wer dieses Spiel zu woke findet, hat Rollenspiele nicht verstanden. Das finde ich interessant, weil ich finde das Spiel zu woke. Ich habe mit Rollenspielen so um 82, 83 damals angefangen in Deutschland. Und war nicht nur mal Mitarbeiter in einem Rollenspielladen, sondern kenne auch einige von den Verlegern in Deutschland persönlich. Ich sehe wenn gerade, ich die Rolle, wenn, dieser Ludwig schreibt immer noch für die Weiß. Der letzte Artikel ist unter Tech und trägt den Namen Blutige Nippel oder Algorithmen töten meine Seele. Oh mein Gott. Das möchte ich gar nicht wissen. Wir bleiben hier. Wer dieses Spiel zu Borg findet, hat die Rollenspiele nicht verstanden. Die lange ersehnte Fortsetzung der progressiven Fantasy. Was? Also, das ist so das positive Brunnenvergiften hier. Sie sagt dir, Star Trek war schon immer progressiv. Und auch Dragon Age hatte schon immer auch homosexuelle Spielfiguren. Und aber deswegen zu sagen, es ist eine progressive Fantasy-Reihe, ist halt Unsinn, weil ja, da das nicht im Vordergrund stand. Einfach so, wie es jetzt hier bei Wailgard zu sein scheint. Eine laute Minderheit, schon wieder diese laute Minderheit, wittert eine identitätspolitische Verschwörung und entlarvt sich selbst. Oh mein Gott. Und dann macht sie einen völlig cringigen Teil darüber, was ihr Charakter gerade macht. Also aus der Position des Charakters sagt sie, nein, das ist kein Fiebertraum. Das ist eine ganz normale Spielerfahrung in Dragon Age The Wailgard. Wailgard schickt Spielerinnen und Spieler als Anführende. Oh Gott, schon die Kritiken gehen eigentlich gar nicht. Anführende. Einer Widerstandsgruppe in den Krieg zwischen zwei korrumpierte elfische Gottheiten. Rook, die Figur, die ich als Spielerin steuere, kann ich mir dabei beliebig zusammenstellen. Aussehen, ethnischer Background, geschlechtliche Identitäten, damit verbundene Pronomen sind frei wählbar. Und sollte ich zum Beispiel einen Transmann spielen wollen, könnte ich auch OP-Narben im Brustbereich haben. Was sie hier nicht sagt, ist, dass die Regler für sagen wir, wie es ist, Arsch und Titten, dass die begrenzt sind. Also ich darf mir keine Frau mit großen Brüsten oder einem knackigen Hintern bauen. Das ist reglementiert, aber OP-Narben im Brustbereich. Nicht alle freuen sich darüber. Seit Monaten sorgen diese Optionen für ein mittelschwere Nervenzusammenbrüche einer kleinen, aber lauten Gruppe selbsternannter echter Gamer. Woher kenne ich das denn? Ui. Ja, natürlich war Star Trek schon immer progressiv, Horus Lupercal, nur man hat das nicht den Leuten ins Gesicht gedrückt und dann verrieben, sondern man hat es einfach gemacht. So wie man das macht, wenn man solche Talking Points gut darstellen will. Ja, apokalyptische YouTube-Videos, Twitch-Streams, Community-Bereich von Steam, bla, unter BioWare unterwerfe sich dem Woken Mob, zwinge den Spielenden eine Gender-Agenda auf. Und mache aus einem düsteren Fantasy-Rollenspiel für Erwachsene eine diversitätsverseuchte Vollkatastrophe in Fortnite-Optik. Was richtige, echte Gamer wissen, schon Dragon Age Origins hatte gleichgeschlechtliche Romanzen. Dragon Age 2 eine Sklaverei-Storyline und Dragon Age Inquisition einen Trans-Charakter. Dragon Age unterwirft sich in Wailgard also keiner aktuellen identitätspolitischen Agenda, sondern war schon immer Vogue, was naheliegt. Viele der Leute, die sich aktuell über Dragon Age beschweren, haben noch nie selbst Dragon Age gespielt. Nee, die können einfach unterscheiden. Die können unterscheiden zwischen einem Narrativ, das diese Sachen organisch einbaut und einem Narrativ, das es dir, wie eben schon erwähnt, ins Gesicht drückt und danach genüsslich verreibt. Es ist jetzt eine Szene aufgetaucht, wo eine Person eine andere misgendert und die sagt dann, oh, ich muss jetzt 10 Liegestütze machen, weil das haben wir so vereinbart in der Community, dass wenn man eine Dummheit macht, macht man 10 Liegestütze und entschuldigen ist viel schlechter als die 10 Liegestütze, wenn man dann selber nichts macht, sondern nur ein Wort sagt, bla bla bla bla bla bla bla. Minutenlange wirklich aus der Struggle-Session beim Arbeitgeber, aus dem Diversitätsseminar beim Arbeitgeber abgeschriebene Szenen. Ja, 10 Liegestützen sind 10.000 Euro in der Realität oder so. Ne? Ach, was weiß ich denn? Das ist alles so traurig. Ja. Und sogar in Call of Duty gibt es ja schon eine geschlechtsneutrale Option, die Anrede zu wählen. Was wollt ihr denn, Gamer-Chats? Ihr seid alle im Gestern und ihr seid nur ganz wenige. Was die Boo-Wokeness-Diskussion über Wailgard vollends absurd macht, das ist, dass die laute Minderheit vollkommen missversteht oder nicht wahrhaben will, was ein Rollenspiel ist, insbesondere ein Fantasy-Rollenspiel. Doch, Lisa, aber ihr habt angefangen, als ihr Rollstühle in die Dungeons geschoben habt. Rollenspiele sind an sich Realitätsflucht oder Korrektur. Nein, sie sind Realitätsflucht. Sie sind keine Realitätskorrektur, außer in euren Köpfen. Wer wäre man, wenn man nicht an seinen Körper, seine Persönlichkeit, sein Umfeld gefesselt wäre? Ja, und dann wollt ihr Rollenspiele. Eine Variante des eigenen Selbst in einer komplett neuen Situation oder eine Person, die man für diese spezifische Geschichte gern wäre? Ja, ja genau, nicht das Erste. Man ist nicht man selber. Das macht nämlich keinen Spaß. Auch wenn immer ein Stück von sich selber in den von einem selber natürlich in den Charakter einfließt, aber man erfindet eine Figur und spielt die dann. Das ist der Reiz, nicht sich selber. Inklusivität, Entscheidungsfreiheit, wie auch immer geartete Identifikation mit der Spielfigur sind definierende Aspekte des Genres. Egal, ob man vor der Konsole sitzt, bei einem Lab-Event mitmacht oder mit Freunden und Freunden Dungeons and Dragons spielt. Das würde ich nicht spielen, spielt lieber ein gutes System. In einem High-Fantasy-Setting spielt es keine Rolle, ob es im echten Mittelalter schon geschlechtsangleichende Operationen gab. Eine fiktive Welt muss sich nur an der Realität orientieren, wenn sie es will. Ja, und da kommen wir zu dem Punkt, dass halt fiktive Realitäten nur dann überzeugen, wenn sie halt in sich auch stimmig sind, so wie Mittelerde, bevor ihr angefangen habt, es zu ramponieren. Und wenn ich einfach da sage, und da gibt es auch Trans, und da gibt es auch Transoperationsnarben, dann, ja, weiß ich nicht. Ich kann, wenn dein Arm halb ab ist, kann ich das heilen, aber diese Narben, die muss man tragen irgendwie, warum auch immer, da kann man keinen Heilzauber machen. Und wenn sich Reddit-Power-Nutzer Maximilian 17 in einen libanesischen Bodybuilder mit sichtbarem Bartwuchs hineinfantasieren will, dann ist das auch erlaubt. Warum ist der Bodybuilder libanesisch? Ich verstehe es nicht, Lisa. Ja, zum örtlichen Fitnessstudio vielleicht mal gefragt. Jenen, die Dränge als Age the Vagrant als progressive Umerziehungsmaßnahme diffamieren, geht es nicht um irgendwie die Wahrheit. Es scheint ihnen egal zu sein, dass das Spiel niemanden dazu zwingt, im Charaktereditor geschlechtsneutrale Pronomen auszuwählen oder optionale Nebenmissionen zu spielen, in denen sich eine Figur mit ihrer geschlechtlichen Identität auseinandersetzt. Komisch, sie erwähnt nicht, dass die deutsche Übersetzung des Spiels komplett gegendert ist. Aber krasso, mit Sternchen und allem. Und für die Genderneutralen, die im Englischen they, them benutzen, hat man hier das Pronomen hen genommen. Also hen ist Statthalte. Das wäre die genderneutrale Form von sie ist Statthalterin oder er ist Statthalter. Das ist Luxemburg. Hen ist Statthalte. Und so sprechen die Figuren und so steht es auch in den Untertiteln. Also Lisa, ich weiß nicht. Ich glaube, du lässt hier Sachen weg, die du nicht erzählen willst. Vielmehr suchen die gezielt nach den neuesten Spielen, aus denen sie ein vernünftig versus progressiv Konflikt inszenieren lässt. Wir befeuern sie dann so lange, bis das Spiel veröffentlicht ist und ihr virtuelles Gegenüber lieber spielt, als im Internet zu diskutieren. Dann ziehen sie weiter zum nächsten potenziellen Kriegsschauplatz. Oh nein. Oh nein, Lisa. Die milken den Cringe besser nicht mehr. Also dieses Spiel wird noch lange im Gespräch sein. Nicht zuletzt wegen der durchaus verdächtigen Weise, wie EA dafür gesorgt hat, dass es am Anfang fast nur positive Reviews auftauchen. Diese Leute sprechen von erzwungener Diversität, meinen damit aber alles, was nicht in ihr Weltbild und ihren persönlichen Erfahrungshorizont passt. Sie wollen nur nicht offen zugeben, dass sie sexistisch, rassistisch oder queerfeindlich sind. Sie sind keine leidenschaftlichen echten Gamer, sondern Kulturkampftouristen. Touristen. Kulturkampftouristen. Ja. Und deswegen wohnen wir seit 10 Jahren in der gleichen Bude in deinem Oberstübchen. Ja, das passt ja ganz gut zusammen, ne, was bei der Gamer geht, der Frau Hofer. Mietfrei. Ja. Wohnen wir da. Und dieser Zug hat keine Bremsen, Lisa. Ihr fahrt es doch gerade an die Wand. Wir müssen doch hier, im Endeffekt müssen die Gamer nur da sitzen und warten, bis die Leichen von Ubisoft und BioWare vorbeigeschwommen sind. Und hoffen, dass die Leute, die nachkommen, und danach sieht es ja aus, in den letzten AA-Produktionen, wie Wukong oder so, dass die genau wissen, was verkauft und dass die das dann auch machen. Grüße gehen raus an Stellar Blade. Tschüss, Lisa. Ja, und ich habe hier auch noch einen Artikel von dir gefunden, der Weiß Guide zu Frauen für Männer, wo es ein A bis Z gibt. Und unter K wie Kopftuch steht Folgendes. Religiös motivierte Kopfbedeckung gibt es nicht nur im Islam. Trotzdem glauben insbesondere christlich geprägte Menschen, dass es ihnen zusteht, Musliminnen wegen ihrer Entscheidung für das Tragen eines Kopftuches verurteilen oder maßregeln zu dürfen. Oft wird dafür das Argument herangezogen, man wolle eben nicht, dass Frauen dazu gezwungen seien, sich zu versteiern. Das wird rangezogen, ne, von ganz weit weg. Wer aber ganz bewusst weghört, wenn Frauen über ihre bewusste Entscheidung zum Kopftuch sprechen, dem geht es um alles, aber nicht um die Entscheidungsfreiheit des weiblichen Geschlechts. Da, da, da. Das war schon sehr genau zuhören. Ja, das ist richtig verstanden, Lisa. Da geht es wirklich um alles. Bei dieser Geschichte. Ja, und wer jetzt mal genau hinguckt, da oben unter der Überschrift auf den Namen und uns schon länger zuhört, wird sagen, guck mal, Nathan Grayson, der Typ, mit dem Joe Zoe Quinn geschlafen hat, als er noch bei Rock Paper Shotgun oder Kotaku war, der hat ja jetzt sein eigenes Ding hier, Aftermath. Das ist literarisch das erste Mal, dass ich da drauf gucke, seit das existiert. Genau, und hier geht's halt jetzt wieder los, die Kontroverse um das Review oder um die Reviews von Dragon Age zeigt, wie toxisch YouTube und Twitter den Videospieldiskurs gemacht haben, wie sie den vergiftet haben. Und das ist ein Auszug aus einem längeren Podcast mit Nathan Grayson und anderen Leuten. Ich weiß nicht, ob der Luke, der da rumspringt, Luke Plunkett ist, würde funktionieren. Auch einer aus der alten Gamergate-Zeit, der immer was zu meckern hatte. Ich schätze, meine düstere Sorge bei all dem ist, dass wir, während das amerikanische faschistische Projekt immer mächtiger wird und all diese Plattformen, diese Art des Redens über Dinge ermöglichen, Verschwörungstheorien und so weiter, einen Punkt erreichen, an dem das zur Standardeinstellung wird. Denn ich würde sagen, dass dies im Moment immer noch nicht die Art und Weise ist, wie die meisten normalen Leute über Spiele reden oder sich mit ihnen beschäftigen. Viele Leute, wie wir, sogar anhand der aktuellen Steam-Zahlen von Dragon Age sehen, haben dieses Spiel gesehen und fanden es cool, haben es gekauft und spielen es jetzt. Wenn Sie sich Asmongolds meistgesehenes Video zu all dem ansehen, hat es rund 1 Million Aufrufe. 1 Million klingt nach viel, aber dieses Spiel wird wahrscheinlich von über 10 Millionen Menschen gekauft werden. Es ist also ein Bruchteil. Und selbst dann hätten viele der Leute, die das Video gesehen haben, das Spiel wahrscheinlich sowieso nie gekauft. Es ist also gerade nicht vernachlässigbar, aber es ist immer noch eine Nische. Aber da diese Dinge weiterhin relativ bequeme Einstiegsmöglichkeiten haben, wie zum Beispiel die Suche nach Dragon Age auf YouTube, und wird man in dieses Kaninchenloch hineingezogen, erreichen wir dann einen Punkt, an dem die vorherrschende Gesprächsart bei Spielen ist, Häftlinge, die die Anstalt übernehmen oder was auch immer, ist das unsere Richtung? Denn wir haben dies in der amerikanischen Politik gesehen. Je mehr man diesen Leuten strukturell oder systematisch die Möglichkeit gibt, desto mehr Halt gewinnen sie, bis sie zur Regel werden. Berücksichtigen wir das auch bei Gesprächen rund um Spiele? Sind wir so weit fortgeschritten? Und inwieweit fördern die Leute, die sich mit dem Zeug beschäftigen und diese Leute ständig angreifen, es auch? Ich weiß es nicht. Ich benutze diesen Ausdruck nicht gern. Ich stelle nur Fragen. Es ist eines dieser Dinge. Ich würde nicht sagen, dass es mich nachts wach hält. Aber wenn ich nicht schlafen kann, denke ich mir, ich kann mir genauso gut auch ein schlechtes Gewissen machen. Und so fange ich an, über solche Dinge nachzudenken. Also dem geht der Arsch irgendwie auf Grundeis, würde ich sagen. Das ganz gut, weil sie nachdenken müssen. Ja, und was er da beschreibt, ist ja nichts weiteres als Redpilling. Ja, und im Moment sind die Zahlen, glaube ich, ziemlich hoch von Leuten, die von den Umständen unseres Lebens immer wieder geredpillt werden. Und davor haben sie Angst, ja, dass ihnen halt ein Widerstand erwächst, der halt über die bisher kontrollierbare Zahl hinausgeht. Und dann sagt Riley, ich möchte sagen, dass es im Großen und Ganzen immer noch eine kleine Anzahl von Leuten ist. Und ich habe diese Woche mit jemand anderem darüber gesprochen, wie wir das Internet sehen. Aber es gibt auch Millionen von Leuten, die Videospiele spielen, die nicht im Internet sind. Was machen die Leute also tatsächlich? Bis zu einem gewissen Grad werden sie es nie erfahren. Und ich möchte sagen, dass es zumindest auf Twitter eine Echokammer ist. Aber ich weiß es nicht. Diese Verschwörung um Sweet Baby, ist es diese weit verbreitete Verschwörung oder sind es drei laute Typen und ihre Freunde? Ich glaube, wenn ich diese umgangssprachliche Verwendung von davon in der DualShockers-Rezension sehe, denke ich, oh Gott, vielleicht ist das eine größere Sache. Wer sagt das bloß? Das bezieht sich darauf, dass der relativ große Kanal DualShockers über das Valgard-Ding gesagt hat, das riecht nach Sweet Baby Inc. Und da ist die komplette Szene ausgerastet. Sowas kann man, also allein die Erwähnung des Namens in dem Zusammenhang nach dem Motto, wenn du das sagst, das ist Mühle, Wasser auf die Mühlen der AfD im übertragenen Sinne, also da sind sie richtig ausgerastet. Und sie kriegen Angst, weil immer mehr Leute sehen, dass der Kaiser nackt ist. Das ist bei allem so. Es ist Musik, es sind Filme, die Leute konsumieren nicht täglich die Medien zu diesen Themen. Wir verlieren da leicht den Überblick, weil wir denken, dass das jeder tut, weil es jeder um uns herum tut. Aber meine Erfahrung mit diesem Zeug, weil ich es mir zum Ziel gesetzt habe, so viele Leute wie möglich außerhalb der Spielebranche kennenzulernen, um nicht zu einer kaputten menschlichen Hülle zu werden, ist, dass es wirklich wichtig ist, diese Perspektive zu bekommen. Es sind verdammte Videospiele, es interessiert keinen. Ein Spiel, das dir gefällt oder nicht. Du musst nicht 18 Stunden am Tag online gehen und darüber reden oder so. Ach was, ist ja, das klingt ja nach Gamergate, was du da redest. Du bist ja ein Ketzer. Das heißt, man müsste ja welche Vorgaben erfüllen und so weiter, politische. Ja. Und nur 1 Million Leute haben das Asmongold-Video gesehen. Das ist ja viel zu wenig. Allein in den USA sind es 300 Millionen Menschen. Richtig, und das schließt englischsprachige Menschen in Europa und dem Rest der Anglosphäre nicht ein. Ich glaube nicht, dass es sich um einen diskursprägenden Trend handelt, über den man sich Sorgen machen müsste. Es ist eher ein Reinfall wie diese Art von Inhalten auf diesem Medium. Es wird seine eigene Reise antreten und während dieser Zeit werden die Leute davon abgeschreckt. Die Leute hören vielleicht auf, sich auf diese Art von Inhalten anzusehen und suchen woanders. Es ist nicht selbstverständlich, dass jeder 13-jährige Junge, der sich ein Asmongold-Video ansieht, zu jemandem wird, der so denkt. Die meisten Menschen sind relativ normal und es gibt einen Punkt, an dem die Menschen mit einer bestimmten Art von hasserfüllter, verdrehter oder verschwörungstheoretischer Ansicht Sauerstoff bekommen und sich dazu befähigt fühlen, ihre Ansichten für einen normalen Menschen zunehmend bizarrer werden zu lassen. Was? Ist auto-übersetzt. Menschen lassen sich nicht so leicht einer Gehirnwäsche unterziehen, dass sie einfach alles mitmachen. Das finde ich lustig, wenn ihr das sagt. Aber nicht aus den Gründen, aus denen ihr das lustig findet. Ja. Darüber hinaus, sagt Nen, ist das ein Twitter-Problem. Es ist ein Facebook-Problem. Bei Asmongold ist es ein Twitch-Problem. Es ist bis zu einem gewissen Grad ein TikTok-Problem. Und sagt Luke, aber Facebook ist ein gutes Beispiel, denn die Kinder nutzen Facebook nicht mehr. Es ist Boomer-Scheiß und voller Spinner. Also haben sie aufgehört, es zu nutzen. Nee, die haben aufgehört, das zu nutzen, weil irgendwas Neueres um die Ecke kam. TikTok oder was weiß ich für ein Scheiß. Und es ist ein Radikalisierungsmotor für die Babyboomer. All diese Dinger sind Radikalisierungsmotoren. Sie sind alle am selben Ort gelandet, obwohl sie an unterschiedlichen Ausgangspunkten gestartet sind. Ach, guck mal. Sonst behauptet ihr immer, das sei organisiert. Und wenn wir nur über Radikalisierungsmotoren sprechen, sind das unsere wichtigsten, Kommunikationsmittel. Wie lange dauert es, bis jeder in irgendeiner Form radikalisiert ist und das nicht zum Besseren? Und noch einmal, Sie sprechen von polarisierter Politik in unserem Land. Wir sind schon auf dem Teil des Weges dorthin. Nein, ihr seid schon da, Nathan. Ihr habt vor 10 Jahren angefangen, Krieg gegen Leute zu führen. Und ihr seid schon lange in der Polarisation. Das hat nichts mehr mit moderatem Kram zu tun. Und du bist einer der Leute, die keinen Job mehr in der Spielindustrie haben werden, wenn sich die Trümmer irgendwie gesetzt haben. Ja, genau, die pushen viel zu sehr. Wenn sie dann mit ihren Forderungen irgendwie mehr Zeit hätten oder so, oder, ne, nicht so dringend und alles immer machen würden. Ach, das auch noch hier. Das hört ja gar nicht mehr auf mit dem Gamergate-Teil. Das nur ganz kurz. Also hier, Dragon Age The Wager tops the Steam Charts, breaks BioWare's concurrent player record. Irre, oder? Die höchste Anzahl an gleichzeitig gemessenen Spielern von BioWare ist von dem Spiel geknackt worden. Ist doch ein Erfolg, oder? Ist doch ein Erfolg, oder? Ja, was sie dir nicht sagen, oder sie sagen dir, der bisherige Erfolg war Mass Effect Legendary Edition mit 60.000 Spielern und The Vanguard war schon bei 70.000 Spielern. A, ist 70.000 für ein Spiel von dem Kaliber zu wenig? Und B, Mass Effect Legendary Edition ist halt die Wiederauflage von Mass Effect. das hier ist ein brandneues Spiel. Hier werden Äpfel mit Birnen verglichen und daraus wird noch ein stolzer Win gemacht. Genauso haben sie es gemacht mit irgendeinem anderen Spiel, wo sie sagten, ja, das ist dann erst, das hat den und den, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ich glaube ein anderer Teil von Dragon Age, den das geschlagen hat. Ja, das war auch was, was halt vorher exklusiv bei EA war und Steam konntest du es dann 6 Jahre später kaufen und die Steam-Zahlen, als es dann 6 Jahre später auf Steam erschien, die vergleichen sie mit dem brandneuen Spiel hier, also zutiefst unehrlich, was sie hier alle machen. So. Marketing, ne? So geht's. Ja, aber das sind Journalisten angeblich. Okay, ja. Also, nun ja. zur gleichen Zeit wie die 70.000 Spieler für Dragon Age Wailgun, und damit möchte ich den Teil, glaube ich, abschließen hier, gab es auch eine Beta vom neuen Monster Hunter Game. Da waren weltweit 400.000 Leute bei der Beta von einem neuen Spiel. Anstatt hier ein fertiges neues Spiel heute erschienen, da waren nur 70.000. Kann sich jeder selber überlegen. Ja, sagt niemals Niedersachsen. Autoland ist ausgebrannt, schreibt hier die Welt. Ein Herr Ex, naja. Die fatalen Folgen für Niedersachsen. Und es geht natürlich um VW. Und die haben ja angekündigt, dass sie mindestens drei Werke schließen möchten. Und ja, davon wird wahrscheinlich Niedersachsen am meisten betroffen sein. Also in Deutschland alleine wollen sie 3 Werke schließen. Und ja, hier geht's jetzt als erstes um Herrn Weil, unseren Ministerpräsidenten, den mit der nöligen Stimme. Und sie schreiben mir, Stefan Weil muss gar nicht lange suchen, wenn er nach den Ursachen seines derzeit mit Abstand größten Problems als niedersächsischer Ministerpräsident sucht. Einer davon ist schwarz lackiert und parkt direkt bei ihm zu Hause in Hannover-Kirchrode vor der Tür, ein VW Golf, zu dessen Alter und Kraftstoffart der SPD-Politiker keine Angaben machen mag. Ja, warum wohl? Wahrscheinlich, weil er alt ist und mit Benzin betankt ist. Pläne, den Verbrenner durch ein Elektroauto zu ersetzen, gäbe es derzeit nicht. Gestand Weil unlängst der Neuen Osnabrücker Zeitung. Begründung: Wir haben noch nicht wirklich das Elektroauto gefunden, auf das meine Frau und ich uns verständigen konnten. Ja, sowas aber auch. Ja, warum auch, ne, Herr Weil? Ach ja, wegen neuen Gesetzen und so, die man unbedingt brauchte. Kaufzurückhaltung also selbst bei einem, der eigentlich schon aus beruflichen Gründen erhebliches Interesse daran haben muss, dass es mit der E-Mobilität in Deutschland endlich vorangeht. Weil ist als Regierungschef in Hannover wie seine Vorgänger Aufsichtsratsmitglied des Volkswagen-Konzerns, Europas größten Automobilunternehmen und Niedersachsens wichtigsten Arbeitgeber, Steuerzahler, wirtschaftlichen Taktgeber. Ja, genau, er ist Aufsichtsratsvorsitzender und außerdem mit dabei ist seine Stellvertreterin von den Grünen. Und das ging ja diese Woche auch nochmal rum, das ist aber nichts Neues und das haben wir ja auch beim Weltraumaffen schon, als es damals dazu gekommen ist. Dass die Dame da reingerückt ist, habe ich das ja auch schon thematisiert. Julia Willi Hamburg aus Hannover von den Grünen. Heißt zwar Hamburg, kommt aber aus Hannover. Und Grün oder Rot-Grün habt ihr auch in der Regierung sitzen. Genau. Davor war es eine große Koalition wieder. Und davor war es auch Rot-Grün. Passt ja. Wie die Faust aufs Auge. VW, Vorstand, Aufsichtsrat, Eigentümer, Arbeitnehmervertreter, alle haben seit Bekanntwerden des Abgasskandals voll auf Elektromobilität gesetzt und jetzt, 9 Jahre nach Dieselgate, hat das einzige deutsche Fahrzeugunternehmen kein einziges Elektrofahrzeug im Angebot, das es an Attraktivität mit einem schwarz lackierten Golf älterer Baureihe aufnehmen könnte. Ja, sowas aber auch. Es ist fast so, als ob irgendwelche Vorgaben von der Politik, die man damals schon nicht einhalten konnte, nicht so eine gute Idee waren. Ja, auf die Idee kommt ja keiner, ne? VW ist derjenige, der was falsch gemacht hat, wenn schon. Und im Spiel nicht die Politik. Ja, die wollten sich wahrscheinlich Taschen einfach nur voller machen, ne? Ja, dabei hat angeblich unsere Politik seit Jahrzehnten, machen die nur Autopolitik. Und wenn sie sich nicht einig oder so im Zweifelsfall, Scheinbar sind sie, haben sie doch irgendwie ganz schön noch nicht. Ja, auch eine Politik, die daraus sind. Besteht, zu sagen, ach, Wirtschaft, wer braucht das überhaupt? Das ist doch nicht systemrelevant. Ja, war wirklich das noch. Mhm. Ja. Ja, der Umstieg ist gescheitert. Mhm. Wie war? Genau, was sagen Sie hier? 1,5 Millionen rein elektrisch betriebene Autos in Deutschland. Von 49 Millionen Autos. Jo. Und in den ersten 9 Monaten fast ein Drittel weniger Neuzulassungen wie im Jahr davor. Können im Prinzip froh sein, dass es nicht mehr sind, sondern gar nicht mehr Ladesäulen zur Verfügung. Und wenn schon, irgendwie sind ja, ist auch wieder wahr. Ja. Der Strom kostet ein horrendes Geld, haben sie eine Ladesäule. Ja, aber das wäre ja nur ein Problem, wenn es ein Problem wäre. Dann würde man ja auch darüber sprechen. Aber da es ja ein Problem ist, genau, kann man nicht so sprechen richtig, Sie ja. über die anderen Sachen. Also, das ist so geil. Wie man es macht, ist es eigentlich verhunzt von vorne bis hinten. Aber ja, du hast vollkommen recht. Das ist... Es darf auch nicht funktionieren an verschiedenen Stellen, genau. Tja, also sie haben auch irgendwie noch nicht so richtig hier gut die Entscheidung getroffen, dass sie Löhne senken wollen und Fabriken schließen. Ja, sobald also, ich da das gehört habe, wollten sie, also eigentlich wollten sie jetzt diese Woche irgendwo streiken für mehr Löhne bei Volkswagen. Aber so richtig klar, welche Werke, oder ob sie da irgendwie jetzt mal die Richtung ändern oder so, ist nicht, ne? Oder? Ja, so viele sind es ja nicht. Ne? Es sind ja irgendwie, also es ist, glaube ich, die Hälfte wäre das, wenn sie, ich glaube, die haben so 6 Werke oder so in Deutschland. Wenn sie 3 davon dicht machen, wäre es, glaube ich, die Hälfte. Ja, ist schon ganz ordentlich, ne? 30.000 Mitarbeiter, was haben sie gesagt? Wäre schon viel, jo. Echt viel. Ja, die finden also, bestimmt alle eine Anschlussverwendung, ne? Klar. Bei mir hier in Nordhessen gibt es halt Baunatal. Da ist nichts. Wenn VW da weggeht, ist es tot. Muss man halt auch bedenken. Ja, das ist sicher die Zulieferergeschichte. Das ist in Emden wahrscheinlich auch so, ne, wo die ein Werk haben. Ja. Oder in Wolfsburg sowieso. Aber das werden sie wahrscheinlich als letztes dicht machen, denke ich mal. Das kannst du verkaufen dann. Wolfsburg. Aber ich habe damals schon, vor etlichen Jahren, als ich das erste Mal diesen Film hier von Michael Moore über seine Heimat da, die Autostadt, gesehen habe, habe ich schon gedacht, naja, ob das mal wo vielleicht mal irgendwann in Wolfsburg genauso aussieht. Ja, muss man befürchten, ne? Dass wir nicht die Kurve irgendwie kriegen. In irgendeine Richtung, vernünftig. Weiß ich auch nicht genau. Ja, sie sagen, Produktionsstandorte sollen geschlossen, betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen werden, die Löhne drastisch reduziert werden. Betriebsrat und Belegschaft erreichen schon jetzt die ersten Barrikaden, errichten schon jetzt. Deutschlands wichtigste Industrie steht auf der Kippe und damit auch Stefan Weiß, Bundesland Niedersachsen, dessen wirtschaftliches und gesellschaftliches Wohl und wie hier mit der Bilanz der Wolfsburger Autobauer verknüpft ist. Ja, hast du nämlich alle möglichen Sachen drumherum. Ja, den technischen Fortschritt haben sie jetzt nur bei den Verbrennern. Ja? Und bei den Elektromotoren, das wird, keine Ahnung, Preiskampf wahrscheinlich einfach nur. Die verschiedenen gleich guten Hersteller. In keinem anderen Bundesland ist die Autoindustrie derart systemrelevant für die Wirtschaft wie bei uns, sagt hier Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Niedersachsen Metall. Ja, man kann ja mal fragen, wo es denn herkommen soll, ne? Wenn ich dann denke, dass sie 2003 irgendwie Hartz eingeführt haben und so, das sind ja doch die Löhne auch ziemlich stark im ja, zumindest leicht eingebrochen und eben stark zurückgetreten, in den Hintergrund getreten, sozusagen die Lohnforderungen und so weiter. Die Leute haben einfach auch weniger Geld in der Tasche. Also ist ja auch an verschiedenen Stellen das Leben teurer geworden. Ja, bei den Autobauern haben die Leute natürlich immer gut verdient. Ne? Also, genau, so, aber irgendwann ist vielleicht auch mal vorbei mit dem Leisten können von so einem neuen Auto oder so. Also, die Nachfrage ist nicht da. Die Nachfrage ist nicht da, ja, weil die Leute das Geld noch nicht mehr verstehen. Klar, die Elektroautos sind halt auch zu teuer. Ne? Das weil die Kosten für den Rest irgendwie einfach zu hoch geworden sind. Ne, wenn, dann möchten die lieber kleine, billige Autos haben. Das kann so ein Konzern wie VW eben nicht so gut. Die müssen ja für jeden Scheiß irgendwie beim Fußball Werbung machen und sowas. Ne? Also, die sind doch immer davor. Das kostet alles Geld ohne Ende. weiß gar nicht, was die wohl für einen Ertrag pro Auto haben. Ja. Ja, dann reden sie hier über so ein Meeting, was sie jetzt im Landtag irgendwie hatten. Bei belegten Brötchen und Gulaschsuppe. Ja, spitze. Und da hat einer irgendwie gesagt, jeder muss seinen Beitrag leisten. Und Mr. Präsident so eine moderierende Rolle einnehmen. Und das Beste war irgendwie... Das soll das Volk beruhigen, während die da in den Laden zusammen streichen oder was. Ja, so verstehe ich das mal. Okay. Ah ja, genau, das war es hier. Wer hat es gesagt? Standortschließungen und betriebsbedingte Kündigungen seien mit den Sozialdemokraten keinesfalls zu machen. Stattdessen sagt Tonne, müsste die Unternehmensführung endlich einen E-Volkswagen auf den Markt bringen, einen Volksstromer. Volksstromer. Ja, auf die Idee. Wie die Fraktionssprecherin des grünen Koalitionspartners Anne Kura den Hoffnungsträger der beiden niedersächsischen Regierungsparteien nennt. Achso, die hat es gesagt, Volksstromer. Zuverlässig, emissionsarm produziert und fortschrittlich. Ob die Familie Weil und der Rest der Welt überzeugen und VW wieder zum Weltmarktführer machen könnte. Nee, das ist eben schwierig, das konkurrenzfähig zu machen. Erstmal, wenn uns die Kosten recht hoch sind, dann wollen wir sich am Elektroautomarkt dann nicht so einfach technischen Fortschritt oder einen Vorsprung erarbeiten kann oder so. Das ist eben. Ja, die werden jetzt einmal ihren Ärmel schütteln und dann fällt der Volksstromer raus und dann, dann wird alles gut. Okay, ja. Dann noch so eine Klapperkiste. Bonnie hat schon so unsolide teilweise. Ja. Könnte man da nicht was auf Basis des Trabant machen? Der hatte doch so eine leichte Karosserie. Tja. Plastik zu benutzen ist immer gut. Oder aus Hanf kann man sowas auch machen. Karosserie gibt es doch schon mal. Ja, recht stabil. Ja, sie wollen bessere Alternativen finden, sagt er, weil zur Standortschließung und Arbeitsplatzabbau. Ja, was sind die denn? Nachfrage oder wie? Haben wir aber nicht. Geld rein. Wie wäre es, wenn wir eine Abwrackprämie zahlen? Ja, es werden wieder so tote Sachen kommen, dass du dann, wenn du ein VW kaufst, kriegst du 3 Euro dazu oder eine Bratwurst oder so. Und wer keinen VW kauft, darf nicht mehr in die Volksstromverräter. Ist doch aber auch ein gutes Angebot. 3 Euro, meine Güte. Okay, meine schon. Wenn man keinen VW kauft, dann hilft das Putin. Ja, der nächste Gag kommt hier. VW baut mittlerweile in China für den europäischen Markt. Jetzt treffen Strafzölle das Unternehmen empfindlich. Ist das bekloppt? Oh mein Gott. Ja, da würde ja der denkende Mensch fragen, warum baut ihr die dann nicht in Deutschland? Ja, weil sie das entschieden haben, die Politik sich nicht einig war. Und dann gibt es da auch noch irgendwie so ein Konvolut, das wusste ich noch gar nicht, dieser spanische Hersteller. Pferd. Ja, irgendwas mit Kuh oder Cupra. So. Cupra, genau. Das ist die. Die gehören zu VW. Und die produzieren in China. Für Europa. Laut diesem Artikel hier. Wer hätte gedacht, dass das mit dieser kompletten Globalisierung eine Scheißidee ist? Wer hätte das gedacht? Dass man die Arbeitsplätze halt nicht alle an einen Ort verlegen kann und halt hoffen, das funktioniert irgendwie und der Rest macht dann NGOs oder Barbershop, Shisha-Bar, Handyladen. Was ja auch drin stand, was ich ganz interessant fand, dass Tesla irgendwie einen Deal hat in China, dass sie da kein Joint Venture machen mussten. Und das müssen ja eigentlich immer alle. Also Elon kann das halt. Das ist ja eigentlich, da bestehen die ja immer drauf in China, dass die ganzen Firmen, die da hingehen, halt nicht alleine dann da sind, sondern immer ein Joint Venture mit einer chinesischen Firma dann machen. Dass sie da immer schön ihren kommunistischen Staat mit drin haben. Aber Elon hat es irgendwie hingekriegt, dass sie es nicht braucht. Ja, toll, ne? Schön, wie uns da die Eurozeichen in den Augen für den chinesischen Markt schon reingeritten haben in die Scheiße. Ja, weiß ich nicht genau. Ich auch international soll der Absatz von Autos ganz schön stark gesunken sein. Also ist, glaube ich, nicht nur wegen Deutschland im Stress. Natürlich schon vornehmlich, aber ja, ich glaube auch, dass sie, wie gesagt, ihre Kostenstruktur mal überarbeiten könnten. Aber das ist natürlich kein Grund. Das probieren sie jetzt. Die Leute kosten ja das meiste Geld. Ja, das ist auch ein Punkt. Aber ich meine eben auch so Sachen wie Förderung der Universität und Genderstudies und sowas. Ne? Ja, das ist auch wahr. Diese Volkswagen-Stiftung können sie auf jeden Fall schön einstampfen. Da habe ich mich ein paar Mal echt gewundert, was die so alle sponsern. Ey. Naja, sonst keiner Geld für die VW-Stiftung, musst du wieder herhalten, so ungefähr. Ne? Ja. Aber ja. Aber das wird ja wahrscheinlich kein großer Posten bei denen sein. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das einen großen Effekt haben würde, wenn sie es einstellen würden. Ja, ich dachte, SPD Niedersachsen ist ja auch die Dame hier, Frau Fahimi. Ja, die weiß Bescheid. Jetzt DGB-Vorsitzende. Da haben wir nochmal, was sie uns zu sagen hat. Sozial-ökologische Transformation. Verspielen Zukunft künstlicher Generationen. Das ist hier die Arbeitnehmer-Frau, ne? Die sich und für die Arbeitnehmer einsetzt. Ja. Aber das ist ein bisschen laut, glaube ich. Im Phoenix-Tagesgespräch zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Heute DGB-Chefin Jasmin Fahimi. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Fahimi, erstmal die Frage, Krise oder doch nicht? Einerseits haben wir diese katastrophalen Nachrichten von Volkswagen, gestern dann doch 0,2% Wirtschaftswachstum. Ihrer Einschätzung nach mal ganz allgemein, wie schlimm ist die Lage derzeit wirklich und reden wir sie vielleicht auch ein bisschen schlechter, als sie tatsächlich ist? Definitiv muss man unterstellen, dass hier und da einfach auch jetzt eine Art Panik entsteht, wo man sich gegenseitig schlecht redet, weil man am Ende halt etwas erreichen will. Man will seine Interessen durchsetzen. Das ist nicht ungewöhnlich, das kennen wir sozusagen aus dem tagtäglichen Geschäft, auch in der Sozialpartnerschaft. Wenn es Schwierigkeiten gibt, redet man sich im Zweifelsfall noch schlechter, als es tatsächlich ist, weil man halt eben am Ende irgendwas damit erreichen will. Aber was will man denn damit erreichen, Frau Fahimi? Der politische Gegner will damit erreichen, dass er gewählt wird oder so. Vielleicht. Ja, was will denn das Halbstaatsunternehmen Volkswagen damit erreichen, dass es sich jetzt schlecht redet, oder wie? Ich will noch nichts damit erreichen, nee. Weil man damit was erreichen will. Ja. Eine Meinungsveränderung vielleicht oder so. Ist das? Aber wir haben auch tatsächliche Herausforderungen. Die sind aber nicht nur rein konjunkturell bedingt, sondern wir haben auch Strukturprobleme, und zwar schon seit anderthalb, zwei Jahrzehnten, die nicht wirklich entschieden genug angegangen worden sind. Die jetzige Bundesregierung hat einiges gemacht, aber wir brauchen mehr Klarheit, mehr Planbarkeit, mehr Wettbewerbsfähigkeit. Darin besteht kein Zweifel. Frau Fahimi, Sie waren bei dem Wirtschaftsgipfel, dem einen Wirtschaftsgipfel, dem mit Olaf Scholz dabei, von dem nicht viel nach außen gedrungen ist. Vielleicht können Sie uns ja mal ein bisschen verraten, was hat denn dieses Treffen, das ja auch teilweise kritisiert wurde, nach dem Motto, naja, wir haben doch schon genug geredet, wir müssen jetzt endlich mal handeln. Was hat denn dieses Treffen Ihrer Einschätzung nach gebracht? Es hat sehr viel gebracht. Es ist zunächst einmal ein sehr konstruktives Gespräch gewesen, wo es darum gegangen ist, in der Sache noch einmal festzustellen, wo Stellschrauben sind, damit es eben ganz konkret mehr Planbarkeit gibt. Und es hat sich als hilfreich erwiesen, dass hier eben auch ein kleiner Personenkreis zusammengekommen ist, der einen konzentrierten Austausch vorgenommen hat. Und die Vertreter, die eben auch tief mit beiden Beinen im operativen Geschäft stehen. Es geht hier vor allem um die Frage natürlich auch wettbewerbsfähiger, aber eben auch planbarer Energiepreise. Das gilt für das gesamte produzierende Gewerbe und damit eben nicht nur für die Großindustrie, sondern auch für den industriellen Mittelstand. Und es geht natürlich um die Frage, wie wir auch in der Infrastruktur, in der Dekarbonisierungsstrategie jetzt ganz pragmatisch vorankommen. Wir müssen nicht über das Aus- oder das Erweitern oder das Verschieben von Zielen reden, sondern wir müssen jetzt endlich Etappensiege auch einfahren. Ja, wie wäre es mal mit etwas Kurzfristigerem, genau. Irgendwie Klimapolitik oder so ist doch jetzt sicher nicht, dass die Schraube an der man drehen muss, ey. Ja, aber was? Also, da stellt sich wieder die Frage von Chris. Also, was soll das sein? Und im Endeffekt sind das, sind das Scheißhausparolen, wenn man das böse ausdrücken möchte. Endlich konkrete Planbarkeit, Leute. Ja, das heißt Geld vom Staat haben wollen. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Klar. Weiß ich nicht, ja. Konkrete Planbarkeit. Ja, das ist schön. Und deswegen muss man auch hier darüber reden, wie wir mit Kraftwerksstrategie, mit Infrastrukturausbau vorankommen, sodass jedes Unternehmen auch weiß, wann es eigentlich welchen Anschluss unter welchen Bedingungen hat, auf den es eben planen und hoffentlich dann auch investieren kann. Und nicht zuletzt geht es natürlich auch bei dem Leitmarkt Automobil darum, dass wir jetzt diese großen Marktverschiebungen auf der Welt eben insgesamt beobachten. Und hier brauchen wir Impulse, gerade auch für den deutschen und europäischen Markt, was Elektromobilität angeht. Da ist Transformation ein großes Stichwort. Sie fordern derzeit einen Transformationsfonds, auch eine Reform der Schuldenbremse möglicherweise. Erklären Sie uns mal ein bisschen, was es mit dieser Forderung auf sich hat. Ja, es ist jetzt ein lange anhaltender Streit. Ich kann den Finanzminister nur auffordern, sich tatsächlich jetzt darum zu kümmern, dass dieses Land finanziell, fiskalisch gut ausgestattet ist, um die Zukunftsinvestitionen zu tätigen, die wir brauchen. Das heißt, wir haben einen riesen Schuldenlast. Fiskalisch und finanziell gut ausgestattet, indem man Schulden macht. Das ist auch sowas, was mir keiner von denen erklären kann. Mhm. Also geht es nicht darum, dass der Staat irgendwas investieren kann. Die sollen die Bedingungen so stricken, dass die Leute investieren, dass die Firmen investieren und so weiter. Gebt uns noch weitere Staatskohle über einen Fonds, damit wir das kaputte Geschäftsmodell noch ein paar Jahre fahren können. Ja, toll. Ja, eben, genau. Darauf läuft es hinaus. Und Herr Lindner hat jetzt auch so ein Ding da eingebracht in den Koalitionsausschuss, was irgendwie geleakt wurde, angeblich geleakt wurde. Keine Ahnung, ich glaube dem Ganzen nicht so richtig. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie das durchgestochen haben selber an die Presse damit. Das weiß der Lindner aber zurück, dachte ich auch sofort. Ja, aber das ist ja auch nur meine Meinung. Das muss ja nicht stimmen, ich glaube das ja nur, weil mir kommt es auf jeden Fall so vor. Und da drückt man ja im Endeffekt auch überall auf die Bremse. Keine neuen Regelungen mehr, ganzen Klimakrempel erstmal vergessen und erstmal hier den Laden retten und so weiter und so fort. Und es ist natürlich ganz furchtbar. Ne? Also alle regen sich ja tierisch drüber auf. Das wird auch wahrscheinlich nichts werden. Und es ist wahrscheinlich auch ein Druckmittel, um dann halt die Koalition zu beenden, denke ich mal. Wenn sie sich nicht drauf einlassen. Erst aufgetürmt, weil bestimmte Investitionen in der Vergangenheit eben nicht getätigt wurden, weil wir nicht schnell genug im Ausbau der Infrastruktur vorangekommen sind. Digitale Netze, Stromnetze, Wasserstoffkernleitung, all das muss jetzt in einem rasenden Tempo passieren. Und ja, richtig ist, Geld ist nicht alles, aber ohne Geld kann eben das auch nicht vorangehen. Und deswegen brauchen wir einen Transformationsfonds, in dem diese infrastrukturellen Ausbauziele eben auch tatsächlich finanziell abgesichert sind. Das schafft im Übrigen auch wieder Planungssicherheit für die Industrie. Denn sie muss ja wissen, wann was wirklich auch verlässlich wird. Aber wer soll denn Planungssicherheit in einem Land herstellen, wo der letzte Großflughafen irgendwie 23 Jahre übers Einbringungsdatum gelaufen ist? Und dann faselst du was von bundesweiten Wasserstofffernleitungen und so. Ja, eben, wo ja auch nichts klar ist. Nicht klar ist, wo der Wasserstoff herkommt. Das ist doch nicht mal der Wasserstoff da für die Leitung. Ja, praktisch jede Woche haben wir irgendwelche Nachrichten dabei, dass irgendwelche Sachen, die von denen man eigentlich ausgegangen ist, dass der und der uns das und das liefert, die gesagt haben, nee, können wir nicht, machen wir nicht. Also das ist ja auch praktisch jede Woche so. Und Planungssicherheit, ja. Wie wäre es mal, wenn man seine Kraftwerke nicht abreißt? Ja. Das wäre vielleicht gut gewesen für die Planungssicherheit. Und man sagt, wir haben das jetzt einfach und wir behalten das jetzt einfach für die Planungssicherheit. Eventuell für die Planungssicherheit, Frau Fahimi. Transformation. Wenn man Anreize schaffen wollte für die Elektromobilität, wie Sie vorhin gesagt haben, da hätte man auch mal den Atomstrom, einfach einen billigen Atomstrom machen können. Und dann erstmal anreizen, sozusagen. Das hinterher ist ja gerade das Ding. Transformation. Wir müssen jetzt die Transformation auf 130 stellen für die Planungssicherheit. Wir müssen alles ändern für die Sicherheit. Ja. Dann hast du aber, verlierst du sozusagen den Kapitalismus und dann hast du gar keine Planungssicherheit mehr. Das ist ruckzuck im Eimer dann planen. Ne? So. Plan, woher kenne ich das eigentlich? Ja, ja. Ah ja, 5-Jahres-Plan gab es früher, ne? Da wäre man sicher. Und wenn wir hier weiter auf der Bremse stehen, dann verspielen wir die Zukunft künftiger Generationen, weil wir am Ende eben das brauchen, um überhaupt Wachstum und Wohlstand zu generieren. Das macht im Übrigen auch jeder Weltkonzern so. Er beschafft sich Kapital am Markt, um eben in neue Produktionsverfahren, in effektivere Prozesse zu investieren, um daraus Mehrwert zu generieren. Ja, also das heißt mehr Gewinn. Ne? Der Staat ist keine Firma, die hat doch nicht so zu agieren wie eine Firma. Das ist echt ja, Blödsinn. Das ist doch wieder dieses I'm something of a capitalist myself Scheißdreck, so nach dem Motto, ja, was wollt ihr denn? Ihr mögt doch Marktwirtschaft und sowas. Das, und jetzt wollt ihr hier aber kein Geld in die Hand nehmen oder was? Ja, aber der Witz ist ja, dass diese ganzen Schrumpfereien doch überhaupt nichts mit Innovation und Wachsen zu tun haben. Ihr stellt euch dahin und sagt, Wachsen ist sowieso verkehrt. Wir müssen schrumpfen, damit wir die natürlichen Lebensgrundlagen nicht gefährden. Und bla bla. Das ist doch genau das, was ihr wollt. Das ist doch kein Bug. Das ist ein Feature. Diese ganze Scheiße, die wir jetzt erleben von euren Ideen. Tut doch nicht so. Verarscht die Leute hier noch eine Weile länger, damit sie euch lange genug wählen, bis es sowieso keine Wahlen mehr gibt. Gibt's ja auch, die Jasmin hat das alles lange und breit auswendig gelernt, ja. Kannst du nicht sowas sagen, dass sie die Leute verarschen? Kann nicht anders. Und so muss ein Bundeshaushalt eben auch gedacht werden. Was Finanzminister Lindner macht, ist zum Schaden unserer Volkswirtschaft und künftiger Generationen. Frau Fahimi, auf Unverständnis trifft bei vielen, dass Gewerkschaften in diesen Zeiten in Verhandlungen, wie zum Beispiel gerade bei Volkswagen, aber ich will es gerne auch von diesem konkreten Beispiel lösen, weiter auf Lohnerhöhungen drängen, während Konzerne sogar von Lohnkürzungen sprechen. Sie wollen auch weiter am Lieferkettengesetz festhalten, während gerade alle von Entbürokratisierung und Pragmatismus sprechen. Verkennen Sie da möglicherweise gerade auch dann doch ein bisschen den Ernst der Lage und können Sie das Unverständnis verstehen? Nein, das ist ganz einfach. Wir müssen uns genauer anschauen, was mit Entbürokratisierung gemeint ist. Wir sind da ein Fan von. Niemand möchte gerne unnötige Zettelwirtschaft. Welchen Zweck sollte das haben? Aber Entbürokratisierung und Deregulierung sind eben zwei verschiedene Dinge. Und es kann ja nicht sein, dass wir in der Krise sagen, auf einmal hat die Bedeutung von Menschenrechten in der Lieferkette spielt das keine Rolle mehr. Die Unternehmen haben 10 Jahre lang darauf gepocht, dass sie durch Selbstverpflichtungen diese Probleme von Kinderarbeit beispielsweise in der Lieferkette lösen. Nichts ist am Ende passiert. Das heißt, wir brauchen Regeln, damit wir eben auch sozialen Fortschritt und nicht nur ökonomischen Erfolg sicherstellen können. Aber ja, es ist richtig, wir als Gewerkschaft stehen wir vor allem dafür, dass es in diesem Land für die Beschäftigten gute und faire Löhne gibt, dass es gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen gibt. Und auch das kann man in einer Krise nicht relativieren. Was ist das denn für ein Signal, wenn wir sagen, soziale Absicherung und faire Löhne sind quasi ein Luxusprodukt, das wir uns in Krisenzeiten nicht erlauben dürfen. Im Gegenteil, wir brauchen jetzt nicht noch zusätzlich eine Schädigung der Binnenkonjunktur, sondern wir müssen die Reallöhne mindestens stabilisieren. Aber Transformation. Alles schon ein bisschen widersinnig, ne? Jasmin. Also alles auf einmal, alles zusammen, gleichzeitig. Alles steigen. Das ist jetzt auf einmal nicht gut, ne, wenn transformiert wird oder so, ne? Das ist dann nicht gut. Ja, genau. Aber es muss halt irgendwo herkommen. Eher nach oben entwickeln, damit uns jetzt nicht auch noch die Binnenkonjunktur zusammenbricht. Und ganz ehrlich, Sie haben es am Anfang. Ja, die bricht aber zusammen. Pass mal gut auf, Jasmin, wie die zusammenbricht, du. Ja, die ist schon zusammengebrochen. Oh, Augenzeugin, ey. Boah. Anfang gefragt, es ist nicht überall Krise. Auch in der Metall- und in der Elektroindustrie gibt es viele Unternehmen, denen es super geht, die volle Auftragsbücher haben. Und insofern muss man das... Das schafft ihr auch noch. Das schafft ja, ihr auch das noch. Gibt einen Domino-Effekt. Ja. Genau. Das ja, das zuerst gucken die einen nach und sehen, das oh scheiße, noch. Wir haben ja gar nicht genug... Wir haben ja gar nicht genug Nachfrage nach unseren Produkten. Da müssen wir jetzt unsere Leistung hier runterfahren, müssen wir jetzt weniger produzieren. Und das kickt doch die ganze Kette runter. Du wirst dich wundern, wer da alles noch irgendwie davon hinterher das merkt, wenn die Aufträge da wegbleiben. Gerade bei VW könnte man das ja ganz gut sehen eigentlich. Aber, ja, das ist ja genau diese Befürchtung. Und das ist auch zu Recht. Also, ja, auf jeden Fall einen Unterschied machen. Differenziert betrachten, und das machen wir auch als Gewerkschaft. Das ist unser tägliches Geschäft im Tarif. Jasmin Fahimi, DGB-Chefin. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Ja, Augen zu und durch. Ja, vorwärts immer, rückwärts immer, ne? So hört sich an. Aber ja, ich habe nicht ähnlich viel von der gehört. Nur nicht in der EU, im EU-Parlament auch, bis zuletzt oder so. Jetzt sind beim DGB einfach immer so rübergerutscht, ne? So von der SPD. Nee, ich glaube, es ist im Bundestag, ist sie, glaube ich, darüber. Ja, kann auch sein. Ich dachte, die wären nach Europa. Nee, es war die Baler, die nach Europa. Ja, genau. Rutscht das, ja, ist klar. Ja, neue knallharte Regeln für Bürgergeldempfänger heißt es hier von der Nahles angeblich. Und die will jetzt den Leuten, ich kann die Seite wieder nicht aufrufen, leider momentan. Die will den Empfängern Geld streichen, wenn sie dreimal nicht zum Termin aufgetaucht sind oder so. Ja, finde ich jetzt nicht unbedingt so schlimm. Knallhart. Ja, und irgendwie zu gemeinnütziger Arbeit zwingen oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, was denn jetzt mit ihrem 1-Euro-Job da machen? Das haben sie ja, im Prinzip ist das ja nur eine schöne Schreiberei, das ist ja dasselbe, ne? Wahrscheinlich kommt, ist das auch intern, wird das gleiche. So 1-Euro-Jobs beziehungsweise ja. Parkpflegehilfe in der Bücherei, Alten- und Jugendpflege, bis zu 6 Monate verpflichtet werden sollen. Ja, viel Glück damit. Ist schwierig, ne? Ja, es wäre geil, wenn sie jetzt ihre Arbeitspflicht durch die Hintertür damit einführen, ne? So sozialistische Arbeitspflicht. Nee, diese 1-Euro-Jobs, beziehungsweise dass das verpflichtend ist oder so sein kann einigermaßen, dass man sich da schon auch, ne, zu bringen kann, zu drängen kann, das ist schon klar. Nee, das ist eigentlich überhaupt nicht klar. Meinst du nicht? Also ich glaube, das hat es noch nie gegeben in Deutschland. Also zumindest nicht im Westen von Deutschland, dass man die Leute zur Arbeit verpflichten kann. Also ja, sozusagen verpflichten schon, aber nicht zwingen halt, ne? Sozusagen. Das ist, und ob es dann wirklich Streichungen von Geld gibt, weiß ich nicht genau. Das scheint hier zumindest anzustehen. Ja, wie gesagt, 3 Termine in Folge muss man da gibt es ja auch schon irgendwelche Urteile darüber, dass das ja nicht geht, irgendwas bis so und so viel irgendwie zu streichen oder Was vor allen Dingen nicht geht, ist mit diesen Jobs irgendwelche Tätigkeiten zu ersetzen, die ansonsten bezahlt werden müssten. Das trifft ja zum Beispiel hier auf Alten- und Jugendpflege zu, ne? Ja, 1-Euro-Job, die bezahlen ja dann was. Ja, nee, das reicht nicht. Das ist das ist nur eine Aufwandsentschädigung. Das kann bezahlen. Das wäre ein illegaler Lohn, 1,50 € oder so. Ne? Das darfst du nicht. Das sind ja Mindestlohnvorgaben. Naja, aber ich finde es eigentlich, wie gesagt, nicht ganz so, wie es in der Überschrift steht, dass das jetzt irgendwie knallhart wäre. Ja, da wird die Beschäftigungsfähigkeit, Mitwirkungsbereitschaft angesprochen. Ja, sicher. Ein bisschen mitspielen muss man schon. Nämlich jetzt nicht unbedingt. Dass die Leute ein bisschen eher wieder rauslassen wollen, bevor die in die Rente gehen oder so. Also, dass sie von denen irgendwie nichts mehr wollen. Das finde ich noch einigermaßen normal und richtig so eigentlich auch. Ne? Finden entweder was oder nicht. Ne? Ja, und hier haben wir nochmal die SPD Hannover. Nämlich Russland-Aufklärung. Und ich habe jetzt auch gelesen, dass dann höchstwahrscheinlich bei der nächsten Bundestagswahl, wann auch immer die stattfindet, auf meinem Wahlzettel Herr Pistorius stehen wird. Oh. Der kandidiert dann für den Bundestag hier bei mir. Und er hier ist ja auch in der Region von Hannover für die SPD im Bundestag, der Herr Mirsch, den wir hier auch schon mal hatten mit einem ganz furchtbaren Redebeitrag, und jetzt ist er ja Generalsekretär. Irgendwie 2-3 Wochen, nachdem wir ihn hier besprochen haben, ist er zum Generalsekretär der SPD ernannt worden. Generalsekretär anstelle des Generalsekretärs ist er geworden. Und der hatte hier den Gerhard Schröder geehrt zum 60-jährigen SPD-Mitgliedschaft. Und steht in dem Artikel hier drin, also schon eine Weile her, hatte ich, glaube ich, auch irgendwo gelesen, und das fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, weil irgendwie die Jusos sich auch drüber aufgeregt haben und alle möglichen Leute natürlich, weil es ja auch schon verschiedene Parteiausschlussverfahren gegen Herrn Schröder gab, also mehrere, die aber alle nicht erfolgreich waren. Und der Herr Mirsch hatte sich dann wohl irgendwie so rausgeredet und gemeint so, ja, ich weise auch darauf hin, dass wir ja eine interne Aufarbeitung unserer Russland-Verstrickung irgendwie haben, und die ist in der Kommission, finde ich das hier irgendwie auf die Schnelle, Also sie haben irgendwie so eine Kommission irgendwie gegründet dafür in der SPD Hannover. Und dieser Artikel hier sagt, dass die dann irgendwie umgewidmet wurde zu so einer generellen, ah ja genau, Kommission Friedens- und Sicherheitspolitik. Ist die irgendwie drin umgewidmet worden. Und die hat dann hier irgendwie so so Veranstaltungen hier gemacht, seit vergangener Woche eine bislang vierteilige Reihe an Veranstaltungen der Kommission angelaufen. Beim ersten Termin in Lüneburg wurde über feministische Außenpolitik gesprochen. Also die ganz wichtigen Themen. Als Referentin war eine Expertin für den Nahen Osten eingeladen. Die übrigen Veranstaltungen sollen sich mit Dienstpflicht, Entwicklungspolitik, transatlantischen Beziehungen beschäftigen. Russland steht nicht auf dem Programm. Matthias Mirsch äußerte sich auf Anfrage von T-Online nicht dazu. Also es ist hier ein T-Online-Artikel. Ja, also alles prima in der SPD Hannover. Wer hätte was anderes vermutet, ne? Ja, die CDU gibt es auch in Thüringen. Haben sich ja jetzt wohl selbst dazu überredet. Diese, wie nennen sie diese Koalition jetzt? Keine Ahnung, welche Farbe. Brombeer-Koalition. Brombeer-Koalition, genau. Also die CDU, die SPD und das Bündnis Schnelle Weltherrschaft. Ich glaube, Bärenvergleiche finde ich nicht so gut, weil ein Bären steht doch meistens für dumme Leute oder so. Himbeertoni kenne ich zum Beispiel. Bündnis Stalin-Vladivostok. Ja. Ja, und die CDU Thüringen hat sich hier über ihr Papier drüber geschrieben. Mut zur Verantwortung. Mhm. Thüringen nach vorne bringen. Und jetzt Politikerhaftung einführen, oder was? Hm? Nach vorne, da wo die Tür im Flugzeug ist, und dann rauswerfen. Thüringen nach vorne bringen. Ja, das ist das übliche Blabla. Also das ist ja wirklich so richtig aktuelles Jahr Politiker-Blabla. Ja, wir wollen uns Verantwortung wollen wir tragen und wir drücken uns nicht vor der Verantwortung. Und wir wollen hier, dass es weitergeht und ohne uns geht es ja nicht weiter und vorwärts immer. Ne, das sind die Konservativen, die wollen halt nach vorne. Ne, ist ja klar. Ja, wir hätten nur schreiben können, wir wollen die anderen nach hinten bringen, ne? Um die Ecke. Aber. Andere zurückdrängen. Eine neue Partei muss her. Geraschel-Kolumne. Okay. Ach, ja, genau. Das ist so blöd mit den Taz-Artikeln, weil da bei mir immer noch dieser Taz-Artikel ist meistens blöd, davor ist. Ja, das auch. volle Kraft nach Westen. Jetzt treten lauter Linke aus ihren Parteien aus. Aber wo wollen sie hin? Ganz einfach, es ist Zeit für BWD, Bündnis Westdeutschland. Na, tut's schon weh? Ja, ist aber doch irgendwie das Übliche, dass die Linken sich voneinander abspalten und dann das ganze linke Spektrum auf diese Art abdecken, anstatt irgendwie Sammelbecken zu sein, wie die CDU oder so. Ja, Bündniskulturmarxismus, oder wie muss ich das interpretieren? So kann man das auch verstehen. Ja, Bündnis Westdeutschland. Bündnis lila linkes Launenland. Bilder, auf den menschliche Körper in Form von Kugeln oder Kästen dargestellt sind oder Bilder, die aus bunten Farbspritzern bestehen, lösen im Menschen das Gefühl aus, das kann ich auch. Die moderne abstrakte Malerei eines Pablo Picasso oder das Action Painting eines Jackson Pollock lässt diese Selbsteinschätzung auch bei solchen Menschen entstehen, die höchstens in den Kästen von Kreuzworträtseln kreativ werden oder beim Telefonieren Zettel voll kritzeln. Eine Selbstüberschätzung ist dies dennoch nicht. Gerade das Unbewusste dieser Nebenbeizeichnungen gilt in den Spielarten des Surrealismus oder des Expressionismus als Ausdruck tiefer Emotionen, als authentisches Abbild des Individuellen. Doch anstatt sich daran zu freuen, entsteht bei vielen BetrachterInnen das Gefühl der Ungerechtigkeit. Wieso werden Leute für etwas bezahlt, was nichts Besonderes ist, was jeder kann, was aber anders als das Supermarktregal einräumen oder das Mülltonnenleeren scheinbar nutzlos ist und trotzdem viel besser bezahlt? Es ist ja nicht ganz falsch und so wurde die Haltung Kunst ist Kacke zwischendurch auch unter Kulturschaffenden trendy. Daran, dass die Kunst bestaunt, die Supermarktkassiererin aber höchstens bemitleidet wird, hat sich denn noch nichts geändert. Ihr fragt euch langsam, was das mit Westdeutschland zu tun hat in der Partei. Die Abneigung gegen die abstrakte Kunst ist die große Schwester des Ressentiments gegen die etablierte Politik. Versager, Hochstapler, Lügner, was die da machen, kann ich besser. Inszeniert als politischer Widerstand ist der Austritt aus Parteien oder Vereinen derzeit die ganz große Nummer in Deutschland, zurzeit unter jugendlichen Grünen, LinksparteipolitikerInnen und anderen VereinsmitgliederInnen. Kurzfristig können die Ausgetretenen zwar ihre Mandate als Parteilose absitzen oder sich auf Bäume hocken und gegen Habeck stänkern. Aber schon mittelfristig brauchen sie eine neue Bühne und da gibt es momentan nur zwei Alternativen. InfluencerIn auf TikTok werden oder eine neue Partei gründen. Im Rest Europas ist die Gründung neuer Listen und Parteien auch von bisherigen NichtpolitikerInnen seit etlichen Jahren normal. In Deutschland beginnt dieser Trend erst und wird oft als bedrohlich wahrgenommen. Warum eigentlich? Man kann doch nicht einerseits Picasso oder Kandinsky für Mut, Pionierhaftigkeit und Uneindeutigkeit feiern und gleichzeitig wollen, dass sich in der politischen Parteienlandschaft nichts ändert. Das riecht nach Gründerzeit und die sollte man nicht den Rechten überlassen. Deshalb BWD, Bündnis Westdeutschland, weil... Schaut euch mal Leverkusen, Castrop-Rauxel und Rüsselsheim an. Das muss alles saniert werden. Und Westdeutschland ist auf dem Weg, ein Schwellenland mit bröselnder Infrastruktur zu werden. Es ist eine Frage der Zeit, wann der Westen, der bisher eher schulterzuckend die Beschwerden des Ostens zur Kenntnis nimmt, keinen Bock mehr hat. PolitikerInnen und AktivistInnen, die sich zurzeit heimatlos fühlen. Westdeutschland ist noch zu haben. Holt es euch, bevor es die AfD tut. Ja, so einfach denken die wirklich. Die wissen auch nicht, was die Splitterparteien aus Weimar gemacht haben. Die gleichen Leute werden in ein paar Jahren die Abschaffung der 5%-Hürde für ihre Splitterparteien fordern, weil sie machen das jetzt schon seit 3 Jahren und haben immer noch 0,4%. Und weil die Linken Nabelschau betreiben, gibt es gleich den nächsten Artikel zu dem Thema wahrscheinlich. Ah, nee, doch nicht, oder? Ist doch. Egal. Auch was ist jetzt nicht schlecht. Moment, genau. Bevor wir den starten, wollte ich nochmal was einwerfen. Stichwort Niedersachsen, haben wir heute noch gar nicht drüber gesprochen. Ich habe mir so einen Livestream angeschaut von den jungen Liberalen Niedersachsen. Und wir hatten die auch schon, ich hatte ja schon mal so 2, 3 Segmente von jungen liberalen Sachen ja auch schon mal eingespielt. Die haben ja so diesen Ruf, dass sie ein bisschen links sind, diese jungen liberalen Niedersachsen, also für junge liberalen Verhältnisse. Und das hat sich gestern wieder bestätigt. Also diese Aussprache war wohl nicht ganz vollständig, aber die Sachen, Teile, die ich da gesehen habe, irgendwer hat sich darüber aufgeregt, dass Bijan, ich habe erst gedacht, es geht um Tavassoli, doof ich bin, war es natürlich hier der Generalsekretär von der FDP, Gierserei, mit gemeint. Und dass der irgendwie mit Migration und rechte Narrative und dann hat er irgendwie gesagt, also dieser Redner da gestern, wie weit wir da gekommen sind und hat dann irgendwie so einen Beschluss zitiert, den sie doch vor ein paar Jahren irgendwie mal gefasst haben, wo es irgendwie hieß, also es fing an mit Vielfalt ist Stärke. Und da ging es irgendwie um Integration oder so. Wo ich mir dann auch so dachte, ja, also entweder das bedeutet jetzt, also denk mal drüber nach, junger, liberaler Mensch, würde ich sagen. Weil ich würde sagen, ihr habt da damals halt eben keine Ahnung gehabt, wovon ihr redet und die Leute merken das jetzt. Und so ein vernünftiger Typ wie der Bijan, Gierserei, nicht Tavassoli, der war auch diese Woche bei dem Paul Ronsheimer und hat ein Interview gemacht, wo er auch sehr vernünftige Sachen gesagt hat aus meiner Sicht. Und ja, also der merkt halt, was los ist, und die Leute merken auch, was los ist, und schießt da jetzt mal nicht quer mit euren utopischen Vorstellungen da irgendwie. Ja. Und also, weil im Endeffekt die Linken, die da jetzt austreten, um jetzt hier nochmal den Bogen zu spannen, die sagen ja auch im Endeffekt, das liegt daran, weil wir jetzt irgendwie die rechten Narrative übernehmen, weil jetzt irgendwie der Bundeskanzler sagt, wir müssen im großen Stil abschieben und die Grünen da irgendwie mitmachen und so. Und das ist ja im Prinzip genau das Gleiche, worüber die dann da meckern. Und das hat mich schon ziemlich schockiert, ehrlich gesagt. Ja, wenn die sich da auf die Seite der Trennung sitzen, an die Spreu vom Weizen, oder wie das heißt, dann oh, das ist das vielleicht nicht verkehrt für die Klarheit. Mhm. Das verstehe ich jetzt nicht, wie du das jetzt meinst. Wenn sich die hier verabschieden, wenn sich da welche aus der FDP verabschieden, ach so, dann, weil ja, das sehe ich jetzt ist. Nicht. Offiziell, das sehe ich jetzt nicht, dass die sich so schnell so verabschieden. Ich glaube, ja, die treiben noch ein bisschen quer. Ach so, okay, ja. Auf. Das ist natürlich auch schön, wenn man die Parteien so in verschiedene Richtungen ändert, ne? Und ich bin auch mal gespannt, wie das dann läuft, wenn sie dann wieder rausgeflogen sind aus dem Bundestag, weil. Ja, also, ich würde es mir ehrlich gesagt fast wünschen, dass sie sich jetzt, wo es wahrscheinlich sowieso nichts wird, diese großen Dinge da groß ins Programm reinschreiben, damit man wenigstens hinterher sagen kann, ja, hier, guck mal, es ist jetzt wegen euch. Aber die werden es ja hinterher sowieso wieder nicht gewesen wüsste, sein werden. Wüsste ich jetzt nicht wirklich einen Grund, die FDP zu wählen, das stimmt schon. Ne? Also richtig, drängen sich nicht gerade auf, so gewählt zu werden. Vor allem, ja, solange Lindner da noch vorne steht. Die werden noch alles mögliche aus dem Hut zaubern. Da habe ich keine Bedenken. Und diese Leute halt eben von den jungen Liberalen da, die Verrückten, das sind ja nicht alle so. Ich kenne auch ein paar Vernünftige. Den einen hatte ich auch mal vorgespielt. Der ist auch aus Niedersachsen, vernünftiger Typ. Also gibt es ja auch, aber da. Aktuell sitzt Lindner wohl im Kanzleramt und diskutiert. Du wie du. Ja, die Presse nimmt aber auch nur den Bullshit von den Jüngeren auf, glaube ich. Die müssen irgendwas in Skandalchen machen. Ja, das Ding hat da gestern keiner aufgenommen. Die ganze Zeit, als ich da im Livestream zugeguckt hatte, da stand, wurde da eingeblendet ein Live-Zuschauer. In anderen Worten, das war ich, der mich zugeschaut hat. Ja. Aber gut, das ist auch nur so ein Landesgedöns da irgendwie. Es geht ja vielen Politikeinrichtungen so. Das ist ja auch nur so ein Verein. Oder bei der Naumann-Stiftung oder so, das sind auch nur 50 Aufrufe für ihre Videos. Ne? Ja, das ist auf der anderen Seite aber richtig peinlich. Also. Das ist schade eigentlich, ja. Ja. Aber ich habe ja, glaube ich, noch irgendwie eine andere Plattform, wo die auch irgendwas hinstreben oder so. Haben die? Ich meine, dass wir das was erwähnen. Jedenfalls gelegentlich. Ich weiß nicht, was das ist. Das nee, die haben so ein Hangout von Zoom da irgendwie, wo die Leute drin zusammengeschaltet sind. Ja, da sind auch Zuschauer mit drin, dachte ich. Nicht? Ja, das kann sein, die das live mitverfolgen, ja. Ja, vielleicht Studenten oder so, habe ich gedacht. Nein, das sind die Leute, die das live mitverfolgen. Okay, ja. Aber nur live. Und das danach ist eine Aufzeichnung bei YouTube. Ja. Und die hat dann nicht viele Aufrufe. Ja, das ist, ja, da kommt nicht viel, das stimmt schon. Also ja. Zumindest für diese Verhältnisse und für das Level auch an also. Ja. Ich auch. Was die da alles einladen an Menschen und so und da Vorträge gehalten werden, das ist ja wesentlich aufwendiger als das, was irgendwelche, ich setze mich hin und reagiere immer auf ein Video YouTuber machen. Aber das ist, glaube ich, bei vielen eben so. Und das habe ich ja zum Beispiel auch bei der Böll-Stiftung gesehen. Die machen dann so Videos richtig professionell irgendwie von was weiß ich, fürs Familienministerium oder so, ne, wo sie dann wieder was bewerben, so ein neues Telefon oder so, Hilfetelefon. Und ja, das, wie gesagt, das geguckt, traut auch kein Mensch, ne? Oder machen irgendwie Statements oder Veranstaltungen. Immer nur so, keine Ahnung, wenig Zuschauer eben hat. Ne? Wenig Klicks. Das ist ein Zeug. Aber wenig Zuschauer und wenig Klicks. Der andere Bijan ist heute in der Honigwahl. Okay. Das wird ja ein Spaß sein. Ja, der ist der nächste angekündigte Artikel zum Thema Parteigründung. Vielen erscheint im Moment die Gründung einer richtig linken Partei die Lösung zu sein. Unser Kolumnist Peter Unfried findet, dafür ist keine Zeit mehr. Es ist erst einmal verständlich, wenn Junge überlegen, eine eigene Partei zu gründen, weil sie ihre Zukunftsinteressen von Rentner-Lobbyparteien nicht repräsentiert sehen. Schwieriger wird es mit der Annahme, es brauche jetzt mal eine richtig linke Partei. Da richtig Linke als Identitätsmerkmal dazu neigen, möglichst vielen anderen das richtig Linkssein abzusprechen und sie stattdessen nach rechts außen zu schieben, sehe ich für die Mehrheitsfähigkeit dieser Strategie keine Perspektiven. Der Erfolg der antidemokratischen Wagenknecht-Clique der AfD und das Ende der offenbar zu liberalen Linkspartei zeigen zudem, dass es in den angepeilten Milieus verschärft national, nationalsozialer Chauvinismus und antiwestlicher Putinismus nachgefragt wird. Was es definitiv braucht, keine Frage, ist Sozialpolitik, die den Wandel zur postfossilen und damit erfolgreichen Wirtschaft voranbringt und gleichzeitig breit zustimmungsfähig macht und damit Populismus resilient. Die Frage ist, wie man eine gesellschaftliche Mehrheit dafür gewinnen und in eine politische Mehrheit umwandeln kann. Ich würde die Energie nicht aufwenden an deiner Stelle, aber okay. Aber dann ist es endlich Populismus resilient. Da vergleicht er die Grünen, die jetzt halt alle irgendwie erwachsen werden und aus der Oppositionsrolle raus mussten und sich entzaubern. Und sagt, die neue Richtig-Links-Partei müsste also vor ihrer Gründung die Frage klären, was Richtig-Links für eine konkrete Politik meint zur Lösung der multiplen Probleme, also nicht nur im Hinblick auf Umverteilung, sondern auf Erderhitzung, Energiesicherheit, Innovation, europäische Zukunft, militärische Verteidigungsfähigkeit, künstliche Intelligenz. Sie müsste dabei auch schon die Frage klären, wie sie mit anderen Parteien, Milieus, Unternehmern, Staaten, Märkten und der EU konstruktiv zusammenarbeiten kann, die ja alle nicht richtig links sind. Aber ja, wer mit Populismus gegen den liberal-emanzipatorischen Fortschritt eintritt, kann im Moment durchaus schnelle Wahlerfolge erzielen. Aber eben als Gegenprojekt. Also in der Position, in der wir früher waren. Wer aber den liberal-emanzipatorischen Fortschritt ausbauen oder zumindest bewahren will, der kann nicht mehr einfach mal ein paar Jahre radikal kritisieren und dagegen sein. Der muss im Mediengewitter der populistischen Kritik in verantwortliche Positionen kommen und dort reparieren. Jetzt. Nun ja, das wird wohl nichts. Das ist ja die Basis. Sonst soll doch eine Basis mitmachen. Ich weiß nicht, ne, glaube ich. Mondbasis Alpha 1 vielleicht. Die eine Frage. Und jetzt kommen wir zur himmelschreiendsten Drecksungerechtigkeit in dieser Woche, wenn ich das richtig sehe. Ach nee, doch noch nicht. Nee, das kommt gleich. Aber wir sind in unserem US-Wahlsegment, dem hoffentlich kurzen US-Wahlsegment. Und ja, also man kann eigentlich nichts, was irgendwie da durchs Dorf getrieben wird von den Kamala-Fans irgendwie für voll nehmen. Ich habe das auch wieder erst erlebt. Ein Arbeitskollege wollte mir irgendwie erzählen, hier, da und dort und was sie da nicht gesagt haben. Alles bei diesem, jetzt in New York, wo da diese Wahlkampfveranstaltung von Trump war, also die schneiden da ja immer nur so ein paar Soundbites irgendwie raus und bei dem einen haben sie irgendwie vergessen zu erwähnen oder sich trotzdem drüber aufgeregt. Es war so ein Comedian, der da irgendwie so Sachen erzählt hat, aber hier geht es jetzt um diese Geschichte, dass angeblich Trump gesagt haben soll, Liz Cheney wird irgendwie von einem Erschießungskommando irgendwie aufgereiht. Und hier haben wir einen Joe Walsh, keine Ahnung, wo der herkommt, aber das ist wohl ein Kamala Harris-Supporter, der sich hier halt drüber aufregt, dass dieser Clip halt aus dem Kontext gerissen ist und dass man halt nicht nur weil das irgendwie Trump schlecht aussehen lässt, so falsche Dinge behaupten sollte. Und das sollten ja, das ist auch ganz schön ausgeufert, finde ich auch. Ja, auf jeden Fall mal ein paar mehr Leute irgendwie auf die Fahne schreiben. Auch in der deutschen Presse. Und dann wäre das auch nicht so das Problem mit den Lügenpresse-Vorwürfen oder so oder dem Verlust des Vertrauens in die Presse. Ich habe nämlich heute auch einen Presseclub. Dieses Mal war an der Stelle der internationale Frühschoppen. Und da hatten sie auch so mehrere Amerikaner, die hier, der eine ist österreichischer Amerikaner, aber die halt auf Deutsch sich da unterhalten haben und halt in Deutschland irgendwie leben. Und sie hatten sogar einen dabei, der jetzt ein Trump-Unterstützer ist und der auch gesagt hat, dass er meint, dass die Demokraten die Gesellschaft eigentlich spalten mit dieser Identitätspolitik und bei denen alles immer nur noch Identitätspolitik ist und alles, was irgendwie gemacht werden muss oder gemacht werden sollte oder so, wird alles nicht gemacht. Und da ist nämlich diese Geschichte hier mit Liz Cheney auch zur Sprache gekommen, diese eine Journalistin da, die hat gemeint, ja, und er hat gesagt, Liz Cheney soll erschossen werden. Und die gleiche hat sich darüber aufgeregt, dass es so viel Fake News gibt und dass ja die Faktenchecker ja auch alle so viel Fakten da checken und bei Kamala Harris, die lügt ja überhaupt gar nicht und Trump lügt ja andauernd. Und zwei Minuten später hat sie irgendwie gemeint, ja, er hat gesagt, Liz Cheney wollte erschießen. Und dann ging es um den 6. Januar und der Trump-Unterstützer hat gemeint, ja, das ist vollkommen egal. Das ist scheißegal, ob da, also er hat natürlich nicht scheißegal gesagt, aber er hat gesagt, es ist halt egal, ob da Leute in den Kongress reinlaufen, genauso wie es in Deutschland halt auch egal ist, wenn Leute in den Bundestag reinlaufen, die können da nichts machen. Das dauert vielleicht ein paar Stunden, danach werden die gefangen genommen und abgeführt und wird den Prozess gemacht, das hat keine Bedeutung. Das ist kein Coup, das ist nicht irgendwie irgendwas an Macht an sich reißen oder so. Ja, also sie hatten auf jeden Fall, muss man ihnen halt zugutehalten, einen da, der es gesagt hat, aber die anderen, die waren halt alle so tralala und halt auch wirklich diese ganzen, da wurde wieder das Köfferchen halt gepackt und genau diese ganzen Beispiele, die halt überhaupt gar keine guten Beispiele sind, ne, so wie hier diese Liz Cheney-Geschichte, wurden da alle wieder aufgeführt, um daraus halt, also das ist wirklich, das ist so in der Debatte halt deren Standpunkt. Lauter so ein Zeug. Und die fühlen sich da so, als wären sie irgendwie die Verteidiger der Wahrheit. Also es ist echt, echt mega geil. Und auch eine lustige Stelle war, wo die dann plötzlich anfingen und sagten, ja, und Kamala kommt ja auch aus einfachsten Verhältnissen. Und sie hat hier dies und das und jenes erzählt. Und der Trump-Supporter meinte dann so, ja, die Eltern, die waren irgendwann mal arm, aber die waren nicht arm, als sie irgendwie hier die Eltern von ihr waren. Da waren sie College studiert und Kamala Harris hat in Harvard studiert und so weiter und so fort. Und ich habe noch so gehofft, dass der dann auch sagt, ja, und dann hatte sie eine Affäre mit dem Bürgermeister von San Francisco, der direkt nach der Uni einen hochdotierten Job gegeben hat, aber das hat er dann leider nicht noch gesagt, das wäre noch die Krone gewesen. Weil das ist halt auch wahr. Also aus der Frau irgendwie so eine, ja, die hat sich ja hochgearbeitet und gegen alle Widerstände. Bullshit. Und ja auch alleine, das hat ja auch keiner gesagt, aber auch, dass sie überhaupt Vizepräsidentin geworden ist, die war ja, als sie sich beworben hat ums Präsidentschaftsamt, ist sie als erstes ausgeschieden. Die war ja komplett Versagerin da und der einzige Grund, warum die Vizepräsidentin geworden ist, ist, weil ihre Haut ein bisschen dunkler ist und weil sie eine Frau ist. Das ist der einzige Grund. Ja, und das versuchen sie auch gut auszuspielen, ne? Also beide Fakten so. Ist Amerika bereit für die erste schwarze Frau? Ja, na klar. Alles, ne? Alles gleich. Sind amerikanische Männer bereit dafür? Das war auch so ein Ding. Und auch diese paar Soundbites, die da irgendwie waren. Sie hatten ja jetzt auch noch diese Woche eine hier in Deutschland, die da irgendwo stand in Amerika, also eine deutsche Journalistin. Und die hat dann auch irgendwas mit Bedrohung geredet und dass die Leute ja alle so bedroht sind von der Frau und so. Ja. Und deswegen würden ja jetzt selbst die Minderheiten würden sich ja bedroht fühlen. Von dem Lachen vor allem, glaube ich. Und was. Dann irgendwie den Trump wählen oder so, haben sie sich das irgendwie schön geredet. Also. Ja, kommen wir jetzt zur größten himmelschreienden Ungerechtigkeit. Das war ja vielleicht eine Sauerei. Ja, Peanut, ja. Das Eichhörnchen, ist nicht mehr unter uns. Peanut wurde von den Behörden eingeschläfert. Der Besitzer oder derjenige, mit dem Peanut zusammengelebt hat, im Staat New York, der hat Peanut aufgesammelt, nachdem die Mutter von einem Auto angefahren wurde und getötet wurde. Und hat Peanut mit der Flasche großgezogen und von Hand. Und das Eichhörnchen war zu dem Zeitpunkt, als die Behörden dort aufgelaufen sind, 7 Jahre alt und auch auf Instagram und videomäßig bekannt. Dann sind die Behörden da aufgelaufen wegen nicht artgerechter Haltung, haben das Tier beschlagnahmt. zusammen mit einem Waschbären. Man muss dazu sagen, der Mensch, der mit dem Peanuts zusammengelebt hat, macht es auch so hier am Auffangstation für Wildtiere und sowas. Also ist auch durchaus jemand, der sich mit den Tieren ankommt. Und der auch wahrscheinlich die Artgerechtheiten können sollte, würde man vermuten, oder? Ja, das jetzt, also, aber ich habe ein sehr gutes Video darüber gesehen und da ist ein wichtiger Punkt drin. Es geht halt nicht darum, ob man Recht hat, in dem Fall zum Beispiel sagen kann, ja, das Eichhörnchen lebt nicht artgerecht, sondern was man auch tut als Behörde, weil man muss das nicht tun. Man muss das Tier nicht A, nicht holen und B, nicht töten. Man kann einfach sagen, okay, das ist nicht richtig. Wir schreiben dem eine Mitteilung, dass man das nicht darf und dass er gerügt wird oder wie auch immer. Das Paar hat mehr als 300 Tiere gerettet. Hunde, Katzen, Pferde, Schweine und Peanut. Eichhörnchen. Peanut hat mit seinen Auftritten, zum Beispiel mit dem Cowboy-Hut, wie man es hier sieht, halt das Geld gesammelt. Auf YouTube und auf Instagram. Ja, sowohl Peanut als auch der Waschbär, der ist auch eingeschläfert worden. Ja, sich bereichern im Tierleid, das ist natürlich klar, das ist erhebt. Ne? Mich hat das sehr an irgendwie, also ich habe dann ein Foto gesehen von dem zuständigen Chef der Behörde. Er hat mich sehr an den Typ aus Ghostbusters okay. erinnert, der keinen Schwanz hatte. Und der halt auch gesagt hat, wir setzen jetzt hier mal eine Regelung durch, weil ich das kann. Wir wissen alle, wohin das geführt hat. Und in dem Fall hier hat es zu jeder Menge Memes geführt. Und da der Umstand, dass New York demokratisch regiert ist, hat zu vielen Memes geführt in den Trump. Peanut rettet. Ja, okay. Das oder, ist ja auch, ne? Kümmern sich um jeden Scheiß, aber nicht um das Wichtige sozusagen. Mhm. Am schönsten fand ich eigentlich jemanden, der ein schönes Eichhörnchen auf die Don't Tread on Me Flagge gebastelt hat. Also, ja. Das ist zutiefst traurig, weil ich meine, das haben halt auch viele gesagt, ne? In New York wird sich um so viel nicht gekümmert. Da werden Drogen gedealt, da werden Leute erstochen oder erschossen. Aller möglicher Scheiß passiert in New York, aber dafür hat man wohl irgendwie 4 Richter in Bewegung gesetzt, um einen Befehl zu bekommen, irgendwie, um da überhaupt durchsuchen zu können. Ich, ja. Sind die ja. allergisch gegen Peanuts oder wie? Oder gegen Eichhörnchen. Ja, ja ich meine, kümmern sich hier nur um Peanuts. Scheinbar. Ja, das meine ich ja. Ne? Das ist auch aber es ist wieder mal so ein Grund, der eigentlich einem wieder mal zu denken gibt, ob es nicht doch vielleicht eine komplett libertäre Ordnung doch ist. Ja, jetzt haben wir direkt wieder 30 Zuschauer mehr. Ja, ja also, Peanut hat mich wieder mal gerettpillt, was den Staat angeht, auf jeden Fall. Wenn jemand eine Sache hat, die er nicht besitzen darf und keine Genehmigung dafür, dann muss diese Sache. Aber ohne Staat, wer tötet denn dann die Peanuts? Da finden sich schon. Ja, Waschbären. Das ist eine Empfehlung für Spiked. Das ist eine sehr gute Zusammenfassung, warum, und das steht ja schon in der Überschrift, warum es möglich ist, dass die Wokeness die Demokraten die Wahl kostet. Weil sie komplett gaga ist und den Menschen halt. Den normalen Menschen draußen im Land halt nichts gibt. Ja, genau, das war ja quasi auch die Position von dem Vernünftigen, ja. den sie da beim internationalen Frühschoppen auf Phoenix hatten heute. Das kommt ja bei uns bei den ganz normalen Problemen noch oben drauf, ne? Das ist das identitäre Problem. Mehr noch als Biden verkörpert Harris die aktuelle Version der Linken, die ihre Wurzeln in einer zunehmend gentrifizierten Basis hat und nicht in der Arbeiter- oder Mittelschicht. Für die Demokraten hat sich das finanziell ausgezahlt. Die Superreichen und ihre progressiven Stiftungen haben fast doppelt so viel Geld gesammelt und ausgegeben wie die politische Rechte. Harris, die seit langem von denselben Leuten unterstützt wird, hat auf diese Weise eine beispiellose Kriegskasse in Milliardenhöhe für ihren Wahlkampf aufgebaut, die bis zu 3-mal so groß ist wie die von Trump. Linke wie Bernie Sanders geben zu, dass Harris' scheinbare Hinwendung zur Mitte während der Wahl eine reine pragmatische Finte ist. Doch da ihre Kampagne an Schwung verloren hat, warnt seine politische Aktionsgruppe Our Revolution nun, dass selbst der Hauch einer Mäßigung die Wahlbeteiligung progressiver Wähler einschränken könnte. Und da haben wir nämlich das Problem, wenn du einmal gesagt hast, ich mache das, was ihr wollt, ihr Bunthaarigen, dann darfst du da auch nicht mehr von abweichen. Und selbst der kleinste Wink irgendwie in Richtung, hey, vielleicht könnten wir Straftäter doch abschieben aus Deutschland, dann kommt dann die grüne Basis und du hast 1% weniger Pech gehabt. Wie gesagt, guter Artikel, der das Ganze schön zusammenfasst, wie man Wokeness im Spiegel der Parlamentswahlen sehen kann. Nochmal den Schluss für die Demokraten. Für die Demokraten könnte es auf lange Sicht viel besser sein, wenn Harris verliert. Denn dann könnten künftige Kandidaten die Aktivisten zurückweisen und die Partei wieder zu verkaufbareren Positionen in den Bereichen Kriminalität, Wirtschaftswachstum und Aufstiegschancen zurückführen. Bis dahin arbeiten die aufgeweckten Demokraten, die woken Demokraten, nicht zum Vorteil liberaler Ideen, sondern zum Vorteil Trumps und seines wahrscheinlichen Nachfolgers J.D. Vance. Ja, das ist eine gute Analyse, wobei ich nicht glaube, dass es passieren wird. Ich denke mal eher, wenn sie mit der fertig sind, dann kommt der nächste San Francisco-Politiker, nämlich hier der Gouverneur von Kalifornien, wird wahrscheinlich beim nächsten Mal antreten. Der war ja auch mal Bürgermeister von San Francisco. Ja, dann kann er das bestimmt besser erklären. Vergiss nicht, ein paar Blumen in deinem Haar zu tragen. Ja, nächste Woche ist ja auch Trump-Wahl, amerikanische Präsidentenwahl. Und da habe ich mal einen Artikel drüber geschrieben. Und zwar über das Buch, das sich nannte 13 goldene Schlüssel zum Präsidentenamt, zur Präsidentschaft in Amerika. Das ist von dem L. Lichtmann gewesen und dem Kompagnon. Ja, wenn ihr Lust habt, gehen wir da mal die 13 Punkte durch. Wenn nicht, dann auch muss nicht unbedingt, dann empfehle ich das Buch vielleicht nur. Er hatte die 13 Kriterien offengelegt, natürlich in dem Buch das ein bisschen ausgeschmückt und so weiter. Es geht im Prinzip darum, wie die Vergangenheit gelaufen ist und welchen Stand der aktuelle Präsident im Verhältnis oder im Vergleich zu dem Kandidaten hat. So, Punkt 1 betrifft die amerikanische Wahl des Repräsentantenhauses. Ja, ist ja schon 2 Jahre her. Hier gäbe es ein Plus, ein Wahr, wenn die regierende Partei im Vergleich zur gleichen Wahl von vor 4 Jahren nicht zu verwechseln mit Präsidentschaftswahlen, die 2 Jahre davor stattfinden, Sitze hinzugewinnt. Also, das weiß ich gar nicht genau, wie das hier ist mit dem Kriterium sozusagen. Die regierende Partei, das waren, glaube ich, die Republikaner im Vergleich zur Wahl von vor 4 Jahren. Sitze hinzugewinnt. Weiß ich nicht genau. Das ist schon mal ein bisschen doof, wie das in Amiland ist. Aber wer das weiß, der kann sich da ja schon einen Punkt aufmalen. An zweiter Stelle wird gefragt nach der innerparteilichen Konkurrenz des Amtsinhabers. Und das ist ja bei der Kamala Harris relativ dünn, ne? Um seinen ihren Posten, die offensichtlich im Regierungslager nicht existiert. Das habe ich dann über die deutsche Wahl noch geschrieben. Ja. Ja, das ist dann ein Trou. Sozusagen, wenn da keine innere Konkurrenz besteht. Punkt 3. Fragt dann, ob der Kandidat im Repräsentantenhaus stärkeren Partei bereits der aktuelle Präsident ist. Also, ne, das ist ja, glaube ich, aktuell nicht der Fall. Der Demokrat ist Präsi und im Repräsentantenhaus sind die Republikaner dran, soweit ich weiß. Punkt 4 wird vermutet, dass es keine signifikante dritte Wahlmöglichkeit gibt. Und das ist ja in den USA sowieso so, ne? Punkt 5 wird ein bisschen heißer oder heikler, habe ich geschrieben. Muss ich eben fragen, wenn ich scroll's. Da es sich erstmals um Wirtschaft handelt. Die Aussage, die Wirtschaft befindet sich während der Wahlkampfphase nicht in einem Abschwung. Kann für den aktuellen Bundestagswahlkampf, für den aktuellen Amerika-Wahlkampf nicht wirklich gesagt werden. Eigentlich sind die in einem Abschwung, oder? Auch Amerika hat Schwierigkeiten mit dem Inflation Act, also zu einer Inflation Reduction Act, haben sie ja doch stark dagegen gearbeitet, eben nicht in den Abschwung zu kommen. Aber so ganz geklappt hat das auch nicht, meine ich. Also müsste dann ein Wahl bekommen. Ja, 6. Punkt fragt dann knallhart die Fakten ab. Das Pro-Kopf-Einkommen während der laufenden Amtszeit das mittlere Wachstum der 2 vorangegangenen Legislaturperiode erreicht oder übertroffen. Da würde ich eher mal nicht von ausgehen. Sollte man ein Jahr setzen. Das wusste ich dann nicht. Genau. Punkt 6. Punkt 7 fragt, Wir können ja auch in Weser brauchen nicht ganz durchgehen. Es wird eben nach so nach Politik-Dings gefragt. Und nach Entwicklungen eben. Punkt 7 fragt, ob die regierende Administration weitreichende Veränderungen der nationalen Ausrichtung umgesetzt hat oder umsetzt. Und weiß ich nicht genau, die Energiegeschichte ist in Amerika ein bisschen, gehen die auf jeden Fall konservativer an als bei uns. Und nationale Ausrichtung ist nicht weitreichend verändert worden, die ist eher gleich geblieben, würde ich sagen. Also eher nein. So, Punkt 8, würde ein True vergeben werden, da wäre es nötig, dass in der laufenden Amtszeit keine anhaltenden sozialen Unruhen gegeben hat. Von dem Präsidenten, ja, wie war das mit den beiden? Da gab es doch, glaube ich, irgendwie Black Lives Matter, war das nicht unter Biden? Nee, das war noch unter Trump. Das war unter Trump. Ja, es war 2020 ja am Anfang mit George Floyd irgendwie im Mai oder so. Könnte das ein Punkt gewesen sein, weswegen der Trump die Wahlen verloren hat? Ne? Kann gut sein, ja. Muss aber nicht unbedingt, also könnte ich mir, nach Lichtman ist das vorstellbar sozusagen. Also das ganze Corona-Ding kann man ja eigentlich als soziale Unruhe bezeichnen. Vielleicht auch, ja, auch Trump-Zeit. Punkt 9 wäre dann, was für Amerikaner, wo es natürlich auch bei uns schon genügend Skandale durch höchste Stellen ausgelöst gegeben hat. Also es ging um Skandale, ob der Präsident der aktuell ohne Skandale das in seiner Amtszeit überstanden hat. Er gibt dann wieder einen Pluspunkt. Ja gut, bei beiden ja, Skandale. Wie man es nimmt. Na, also ja, das ganze Afghanistan-Ding könnte man ihm eigentlich vorwerfen. Seine Demenz. Ja, Skandale sind eher sowas wie mit der Blowinski, ne? Das ist ein Skandal. Vielleicht hat das mit genau Lutenberg, hatte ich hier aufgezählt damals, diese Plagiatsgeschichten. Ja, Aussage 10, nach der Vermeidung grober Fehler in außenpolitischen oder militärischen Angelegenheiten fragt. Ja, ist ja eine Frage der Beurteilung eben, ne, der politischen sozusagen. Ja, das würde ich ja schon sagen. Also da ist er da ja dann mit Afghanistan und so, wo er ja wahrscheinlich sagen würde, dass das von Trump ja geerbt hat, den Abzugsplan oder zumindest den Termin. Der Biden möchte sich ja trotzdem sicher das gerne ans eigene Revier heften und ja, meinetwegen. Wenn das dann machen. Ja, ist ja sehr beschissen gelaufen. Das ist ja das Problem. Ja, sicher. Also ist ja schon ein grober Fehler. Man sieht ja, wie die Taliban da wüten aktuell mit ihren Regeln. Ja, auch, dass sie die ganzen Sachen da gelassen haben halt, ne? Ja. Punkt 11 betrifft offensichtlich noch einmal die Außenwirkung des politischen Repräsentanten beziehungsweise die Wertschätzung des Normalbürgers für internationale Beziehungen. Hier heißt es nämlich, hat die aktive Administration einen großen internationalen Erfolg, diplomatisch oder militärisch zu verzeichnen? Gut, das ist ja eher nicht so, ne? Also, nee, das ist eher nicht so, aber das war zumindest bei Trump beim letzten Mal ja so. Da gab es ja auf jeden Fall schon viele diplomatische Erfolge, die man ihm natürlich nie angerechnet hat, aber die gab es auf jeden Fall. Aber ja, der Herr Gierserei hat sie ihm angerechnet. Der meinte nämlich, dass ein Trump im Internationalen wahrscheinlich besser wäre als Kamala Harris. Ja, ich denke auch, dass er die kürzeren Wege finden würde oder so, seine Sachen durchzusetzen. Außerdem weiß er auch ein bisschen genau, was er will. Und die Harris macht ja eben für andere Leute offensichtlich viel mehr. Ne? Vorne zu Punkt 12 fragt wohl weichsten Faktor ab, nämlich ob der Amtsinhaber besonders charismatisch ist. Und das ist natürlich jetzt recht eine Frage der Beurteilung. Ne? Also ein nationaler Held, Schwarzenegger, kam ja da auch in Frage, ist offensichtlich auch ein wichtiger Punkt. Zu guter Letzt spielt dann angeblich auch noch eine Rolle, wie charismatisch und Held geeignet der Gegenkandidat ist. Ja, da kann man jetzt zwischen Kamala Harris und Donald Trump auch nur Kurt Stulle und, ja, beides kann man und Rieseneinlauf bemühen oder also so. Also bei ihm kann man vielleicht charismatisch sagen, also ja, okay. Bei ihr kann man dann Held geeignet sagen, aber nur Held, weil Frau. Ja, so eine Art. Also nicht Held wegen Taten, sondern Held wegen Sein. Wer in der Lage ist, das für sich sozusagen zusammenzurechnen, kann sich dann ausrechnen, wer Präsident wird. Bisher hat Lichtman immer recht gehabt. Also diese 13 Punkte, wenn man das irgendwie ja richtig macht sozusagen, dann findet man noch einen richtigen Präsidenten aus. Auf mammonmagazin.de. Ja, wohl, bevor wir jetzt von der Wahl wegkommen, können wir vielleicht nochmal sagen, was habt ihr denn für ein Gefühl? Ja. Ja, ich habe das Gefühl, dass das ziemlich eindeutig wird, sagen wir mal so. Dass unsere deutsche Presse nicht so lange bis mitten in der Nacht machen muss, dass sie ja vorher schon eine lange Nase ziehen, also eine lange Mundwinkel machen. Bei uns sind sie anderer Meinung. Hier glauben sie immer noch, dass glaubt immer noch 70% der Leute, dass sie Harris da eine gute Chance hätte. Ich glaube da nicht dran, aber ich kann mich auch irren, ne? Wer weiß. So. Ja, ich finde ja auch eher zu Trump, wobei ich halt nicht weiß, wie viel davon meine eigene Hoffnung ist, weil ich halte das auch damit, dass der außenpolitisch auf jeden Fall der bessere Partner sein wird, so rumpelig und wie auch immer er ist, aber da weiß man wenigstens, woran man ist. Während das ist einfach eindeutiger, ne? Einem Lächeln noch ein Dolch in den Rücken stecken. Muss man vermuten und befürchten, ja. Ich auch. Und du, Chris? Ja, ich. Also beim letzten Mal war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass er gewinnen würde. Und beim dieses Mal wird es, glaube ich, höchstens scheitern, wenn ja diese 1000 Verkürzungen und so bei den Leuten halt irgendwie, die da noch unentscheidet waren, dann den Ausschlag geben. Oder halt ja, diese eine Debatte mit den Hunden und den Katzen, die irgendwie umgebracht, irgendwie gekocht werden oder so. Ja, oder die berühmte Abtreibungsdebatte wieder, ne? Die ist ja auch, spielt auch gerne mal eine Rolle beim Wahlkampf, aber sonst eigentlich nicht. Ja, aber ich weiß auch nicht, wie viele, aber es könnte natürlich sein, dass so ein bisschen, das haben ja auch schon Leute gemeint, dieses mit dem JD Vance, dass er da irgendwann mal gesagt hat, die Katzenladies oder so. Und da gibt es halt bei den Konservativen oder so natürlich auch einige von. Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Ja. Das ist, glaube ich, nicht nur so, dass. Also, das meinen die vielleicht alle gerne, dass irgendwie die feministischen Frauen alle nur bei den Progressiven zu finden sind. Aber das sehen wir ja auch immer ziemlich häufig, dass so viele von so respektier die Frauen und tralala Sachen irgendwie auch bei den. Die heute schon war jedenfalls der Meinung, dass Trump die Wahl sowieso nicht akzeptiert, wenn er verliert. Ja, das reden schon viele und so, ja. Wo ich da aber auch sagen muss, ich habe jetzt, das habe ich jetzt auch nicht dabei, aber diese Woche ist auch ein fast 4 Stunden langes Video von dem Shortfett Otaku aus seinem Kanal rausgekommen, wo er nochmal die ganzen Beweise dafür geliefert hat, dass also damals Trump da probiert hat mit irgendwelchen falschen Wahlmännern von irgendwelchen Staaten da diese Wahl halt zu kippen. Okay. Und das ist im Endeffekt schon wasserdicht, also das ist auf jeden Fall so gelaufen und es wird eigentlich noch nicht mal angezweifelt. Es ist eigentlich nur so, dass sie dann halt irgendwie meinen, ja, aber das war ja gerechtfertigt, weil da sind ja wirklich irgendwelche Sachen schiefgelaufen oder so, was aber halt nicht belegt werden konnte. Ja. Und dann ist es halt so, dass Trump sagt, ja, alles, was ich mache, ist irgendwie sowieso okay, weil ich bin ja der Präsident. Also dieses Executive Privilege-Ding irgendwie. Wobei aber auch diverse Leute sagen, ja, das kann aber sicherlich nicht im Interesse gewesen sein, der Leute, die diese Regeln da irgendwie geschrieben haben, dass du die irgendwie so auslegst oder so. Also dann würde man wahrscheinlich auch nicht mit durchkommen. Das stimmt, wenn natürlich beide ins Parteien sozusagen der Wahlfälschung verdächtig sind oder so, dann erhebt sich es ja vielleicht wieder auf. Ne? Ja, das Gute an dem Video ist auch, dass er da mal wieder richtig, also auch in die Vergangenheit halt geguckt hat und so. Und es gab halt wirklich schon so Fälle, wo es mit diesen Wahlmännern irgendwelche Unklarheiten gab und so. Also das ist eigentlich alles auch schon, alles schon mal da gewesen und alles schon mal irgendwie gelöst worden und so. Ja, ja, man kann sich fragen, wofür eine Maschine Software braucht sozusagen, wenn man da nur Ja und Nein hat oder A und B kreuzen kann. Und es ist auch alles schon von beiden Parteien halt schon passiert. Und gerade bei den Demokraten, die waren ja früher so richtig heftig drauf, ne, so mit Sklavereibefürwortung und so. Und die haben da halt in Südstaaten richtig heftig was abgezogen eigentlich, um die Leute einzuschüchtern und so. Also, wenn es danach geht, sind die eigentlich sogar die schlimmsten gewesen, historisch. Komm, jetzt erzählt Opa wieder vom Krieg. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr gutes Video. Ich glaube, es heißt irgendwie How Trump tried to steal the election with proof oder so. Auf dem Kanal von Shortfit Otaku ist das zu finden. Ja, und hier haben wir unser Mediensegment mit dem Klimaaktivisten Jakob Herr Blasel. Oder wie ich ihn gerne nenne, der Blaselbalg. Schön. Der ist ja jetzt Vorsitzender der Grünen Jugend. Und dann gab es ja dieses Ding, wo sich die Grünen darüber aufgeregt haben, dass man diesen Clip von ihm ausgegraben hat, wo er irgendwie meint, die Haustiere, obwohl wir sie mögen, sind ja so CO2-schädlich und wir brauchen sie ja eigentlich nicht, irgendwie so war die Formulierung. Ja. Und jetzt hat hier RTL hat nachgefragt, Weil er hat nämlich irgendwie erzählt, dass das aus seiner Moderationskarte so drauf stand, das mit diesem Tier-Kommentar. Und deswegen hat RTL hier mal nachgefragt beim ZDF und Funk. Und daraufhin ist die Haustierfolge verschwunden. Eine Funksprecherin zu RTL.de: Angesichts dieses politischen Amtes und die klare Trennung zwischen seinen politischen Aktivitäten und unseren journalistischen Inhalten aufrechtzuerhalten, haben wir uns dazu entschieden, die Inhalte offline zu stellen. Also ARD und ZDF im Klimaformat wollen uns erzählen, dass ein Klimaaktivist, der das moderiert, jetzt muss das gelöscht werden, um eine klare Trennung zwischen seinen politischen Aktivitäten und unseren journalistischen Inhalten aufrechtzuerhalten. Ja, ich hätte ja auch privat mal Sachen löschen können, einfach, ne? Ja, und daneben sehen wir dann nochmal den extra deutlichen Beweis, warum das Unfug ist, nämlich vom Klimaaktivisten zum Politiker, Fragezeichen. Jakob Lase will mitregieren. Y-Kollektiv, Mission Welt retten. Ja, junge Menschen wollen mitreden. Nicht nur auf der Straße, auch im Bundestag. Einer von ihnen ist Jakob Lase. Der 20-jährige Aktivist ist Mitbegründer von Fridays for Future. Das hat alles nicht gestört. Ne? Das war keine politische Aktivität, die man trennen muss von der journalistischen Arbeit. Mitbegründer von Fridays for Future Deutschland. Reporter Sarah Lehnert und Jonas. Sarah Lehnert, war das nicht auch eine von der Feminismus-Doku? Ich guck gerade mal. Kommt mir so bekannt vor, der Name. Kann schon sein, dass sie schon mal was gemacht hat für Y-Kollektiv. Y-Kollektiv. Ah, nee, ich glaube, das ist doch eine andere. Ja, junge Menschen wollen nicht mitreden, nicht nur auf der Straße. Wer auf der Straße wird überhaupt keiner gefragt. Jemand von der Straße darf auf jeden Fall nicht mitreden, sowieso nicht. Guter Text. Macht so Filme wie Plus Size und Selbstbewusst. Damn. Sarah Lehnert. Achso. Triggerwarnung. Gib mal ein Bild rein. Ist das auch Plus Size? Ich will sterben, wann ich will. Ist auch ein. Ja. Schön. Ja. Und eine, stimmt eben. Lieber HIV-positiv als Kondom, ist auch ein Y-Kollektiv von ihr. Und eins über Impfgegner. Das ist bestimmt nicht ernst gemeint. Also das mit dem Kondom. Achso, das ist auch ein Fragezeichen dahinter. Lieber HIV als Kondom? Fragezeichen? HIV ist auch unausweichlich. Und Akbar soll abgeschoben werden. Dabei ist er doch Admiral, dachte ich. It's a trap. Ja, und letzte Woche hatten wir so ein bisschen über Kulturzeit gelacht. Und ja, das gut, dann mache ich nicht. Das wäre eine Kultursendung. Eine Kultursendung im Dreisat, die man unbedingt erhalten muss, weil das ja die letzte Kultursendung ist. Mhm. Gut, jetzt haben wir mal wieder ein Beispiel davon, was bei Kulturzeit so läuft, nämlich Jagoda Marinic über gesellschaftlichen Wandel. Die Themen der Sendung, Jagoda Marinics Buch, Sanfte Radikalität, ja, auch bekannt, also auch bekannt von der Republika-Bühne, wo wir uns ja auch ihren Talk. Aber das haben wir ja auch schon quasi, öfter gesagt. Ich kann nur ahnen, was für ein Hirnverdrehen das Zeug da drin steht, also. Ja, da hat sie ja quasi daraus referiert bei ihrem Republika-Vortrag. Genau. Deswegen, ja. Also das haben wir da ja schon gesehen, was für ein Zeug da drin steht. Ja, Kulturzeit, ein so wichtiges Format, was unbedingt erhalten bleiben muss. Kein bisschen Vogue. Ja. Ja, hier hat es wohl im Iran hat es wohl eine Tötung gegeben eines Deutschen. Und die Deutschen haben jetzt ihre Botschafter auf den Stock gezogen. Die drei iranischen Generalkonsulate in Frankfurt, München und Hamburg werden auch geschlossen. Abgezogen nicht. Okay, hätte ich dann das verstanden. Als Reaktion auf die Hinrichtung des deutsch-iranischen Doppelstaatsbürgers, naja. Alle drei iranischen Generalkonsulate geschlossen. Ja, so ist es momentan. Haben sie sich mit Iran in der Haare, ne? genau, die Israelis haben sich auch mit dem Iran in der Haare. Und hier schreibt Kipuschi, ganz interessant, die Luftschläge gegen den Iran sahen moderat und unspektakulär aus. In Wirklichkeit gehörten sie zum spektakulärsten, was in den letzten 20 Jahren in der Region passiert sein sollte. Israel hat mit vollem Einsatz gespielt, keine Marschflugkörper oder Raketen, sondern Flugzeuge. Fast die gesamte Luftwaffe im Einsatz, keine regional konzentrierte Operation, sondern Angriffe in drei weit voneinander entfernten Provinzen. Ja, ich habe schon gedacht, das ist ganz anders als der Blitzkrieg. Normalerweise macht man das ja mit allem Mann auf einen Punkt, aber egal. Das Ganze verbunden mit einer komplexen Luftbetankungsoperation, ohne die es nicht gegangen wäre. Das wesentliche Ergebnis waren dabei keineswegs die getroffenen militärischen Produktionskapazitäten für Drohnen, Raketen oder was auch immer. Das kam erst hinterher, das war die dritte Welle. Das wesentliche Ergebnis war auch nicht jetzt unzweifelhaft vorhandene Propaganda erfolgt durch die Zerstörungen, nachdem die iranischen Luftangriffe von vor vier Wochen, zu großen, ich scroll's dann mal ein bisschen hoch, zu großen Teilen wirkungslos geblieben waren. Genau, das wesentliche Ergebnis war der Nachweis, dass die iranische Luftabwehr, die aus modernen russischen Systemen besteht, gegen die F-35 vollständig wehrlos ist und in der vorangegangenen SEAD-Operation nach Belieben ausgeschaltet werden konnte. Ein Ergebnis, das auch für die US-Luftwaffe von kaum zu überschätzender Bedeutung ist. Die Zerstörung der eigentlichen Angriffsziele mit der dritten Welle, über die jetzt überall geschrieben wird, war danach nur noch der Proof of Concept und die Kirsche auf der Torte, meinte er. Israel hätte nicht ein einziges Flugzeug verloren. Ja, ein wesentliches Ergebnis ist, liegt in unerwarteter Klarheit auf dem Tisch. Der Iran kann sich gegen eine moderne westliche Luftwaffe nicht verteidigen. Und ja, da scheint man ja auch drauf schließen zu können, wie die Russen sich verteidigen können. Ob das dann stimmt, keine Ahnung. Ob da nicht noch ein paar Sachen in der Hinterhand haben, die sie nicht auch verkauft haben oder so. Ist ja vorstellbar. Aber wenn da so eine Einseitigkeit vorliegt tatsächlich, oder ist eben so die Meinung so die Runde macht, dann wird das mit dem Angriff für einen großen Krieg dann schon ein bisschen naheliegender. Also das spricht jedenfalls für mehr Krieg und ich finde es auch so ein ganz interessantes Ergebnis, wenn das denn so stimmt. Ne? Iran. Ja, hier gab es eine ganz interessante Geschichte von den Clans in Deutschland. Ich muss hier nochmal aufrufen. Zur Berliner Zeitung. Hier sagt nämlich jemand, dass diese Clans ja praktisch durch den Multikulti-Trend, der überall befürwortet wurde, erst richtig mächtig gemacht wurden, weil eben so viele Fragen nicht gestellt wurden und Bezichtigungen nicht gemacht wurden, die vielleicht doch mal richtig gewesen wären. Er ist einer der Top-Experten beim Thema Clan-Kriminalität. Ist der Autor, Herr Dr. Ralf Gadban, 75 Jahre alt. Und der arabische Clans, die unterschätzte Gefahr, heißt sein Buch. In dieser Woche tritt er als Experte in einer Anhörung im Düsseldorfer Landtag auf. Der Anlass im Jahr 2022 gab es allein an Rhein und Ruhr 6573 Straftaten aus dem Clan-Milieu, eine Steigerung um 20,3%. Ja, wahrscheinlich zum Vorjahr. Die AfD-Fraktion hat das Thema für Donnerstag auf die Tagesordnung gesetzt. Multikulti-Ideologie mit Folgen. Ich hatte ihn vorab gelesen, neben einer schonungslosen Bilanz gibt Gadban der Politik anderen ein Konzept gegen Clans mit auf den Weg. Der Politologe kritisiert, dass die Verbreitung der Multikulti-Ideologie quer durch alle Parteien, das hat der Abdel Samad auch schon mal gesagt, und ist dann abgewürgt worden, dass die Multikulti-Ideologie quer durch alle Parteien die Auseinandersetzung mit dem kulturellen Hintergrund der Zuwanderer nicht nur verhindert, sondern sogar verboten hat. Man dürfte Kulturen, Ethnien und Religionen nicht in Verbindung mit Straftaten bringen, weil das diskriminierend oder rassistisch sei. Die verheerende Folge aus Sicht des Migrationsforschers, die Clans konnten unbehelligt Tausende von Bürgern misshandeln, ausrauben, erpressen und unsere Staatsorgane lächerlich machen, ohne dass man erwähnen darf, wer die Täter sind. Ja, das ist so die Kernthese von ihm hier. Da braucht es erst jemand, so einen Migrationsforscher oder so, der das dann ausspricht, dass man sich aussprechen darf, bevor man es wieder aussprechen darf. Also ich weiß nicht genau, ob das, also die Akzeptanz ist ja noch immer nicht da. Aber ja, es gibt eben auch Leute, die das tatsächlich so analysieren, dass das nichts geholfen hat. Ne? So. Ja, ich wollte das jetzt nicht ganz vorlesen, könnt ihr euch das ja weiter. Ja, am Ende stand noch, dass wir jetzt ein Aussteigerprogramm für Frauen Okay, das habe ich mir nicht gelesen, glaube ich, ja. Ja, für Frauen aus den Clans, dass die Frauen aus den Clans aussteigen. Ja, ja, er empfiehlt Familienzusammenführung nur noch auf diejenigen zu beschränken, die im Besitz von Aufenthalt, Arbeit und Wohnung sind. Ja, was mit den Familien, die dann zusammengeführt werden, die sind dann erstmal nicht in Arbeit wahrscheinlich. Aber ja, eine Arbeit, und in Deutschland müssen die Zwangsehen und Ehen mit Minderjährigen stärker verfolgt werden. Stärker verfolgt werden. Also außerdem braucht es ein Aussteigerprogramm für Frauen aus den Clans. Die sind auch das Problem, ne? Weil die rennen ja bestimmt immer rum und schüchtern die ganzen Leute ein und so, die Frauen aus den Clans. Ja, okay, das seine Lösungsansätze sind dann ein bisschen schwach für die Analyse, dafür, dass er die Analyse eigentlich noch so intensiv ist und stark ist. Ja. Ja, wie ich auch schon mal gesagt habe, sind die Linien auf dem Land, Bus oder Bahn ist vielleicht gar nicht so wichtig, wahrscheinlich energetisch zu teuer und jetzt werden sie langsam auch den Regionen zu teuer wohl. Die Städte da schlägt jedenfalls vor, als Kostensenkungsmaßnahme die Buslinien auf dem Land zu streichen, zumindest eben zum Teil, wo sie nicht gebraucht werden. Ich hatte ja gesagt, dass man vielleicht ja irgendwie auch Ersatz schaffen müsste in Form von Taxi oder so. Wenn da echt nur drei Leute im Bus sitzen, was ja vorkommt, fährt man eben im Taxi rum. Das ist dann eben die Möglichkeit, irgendwie Geld zu sparen und wie gesagt, vor allem Energie einzusparen. Ich habe nie verstanden, warum die Bahnen, wie gesagt, abends ohne Fahrgäste sozusagen auf dem Land rumeiern müssen. Aber klar, weil da eben dann noch ein paar Leute sind, die nach Hause müssen und so. Das ist eben der Nachteil an ÖPNV. Und ja, irgendwie kommen sie jetzt in langsam aller Punkte, wo sie was machen müssen. In der Politik seit etlichen Jahren, dass man das eigentlich alles ausbauen muss. Mhm. Aber ich meine, das muss man ausbauen, damit die Leute das auch abends nutzen. Wenn abends sind die Leute im Zuhause, nutzen das nicht. Das ist auch so eine Sand in der Augenstreuerei von der Politik gewesen, eigentlich. Nicht nur bei uns, sondern auch bei sich selber. Mhm. Wahrscheinlich ist das, wenn man das nur auf einen Tag beschränkt, auf tagsüber oder so, dann den Nutzen, vielleicht rechnet es sich dann gar nicht mehr. Das weiß ich nicht genau. Ne? Ja, gut wäre natürlich, wenn man einfach so ein Auto günstig betreiben könnte, dann bräuchte man auch keinen Bus vom Land. Ja, womöglich mit Atomstrom gereist hin oder so. Ja, nee, das will man nicht haben. Ja, außerdem von eben, hier schreibt auch jemand im Chat, das Aussteigerprogramm ist Clanfrauen ins Finanzamt. Und da gab es ja diese Meldung, habe ich auch gerade gesehen, dass irgendwie die Nichte von dem Abu-Chaka-Typen jetzt irgendwie beim Berliner Finanzamt angeheuert hat. Während er wegen Steuerschulden verfolgt. Der hohen Vertrauenswürdigkeit. Also. Ja. Das ist ja fast noch schlimmer als in Argentinien, wo das Finanzamt dann einfach abgeschafft wird oder so. Was ist schlimmer, das ist ja eigentlich eine gute Maßnahme. Ja, der hat das ja nicht abgeschafft, er hat sich eine andere Behörde ersetzt, die weniger Leute hat und wo die Leute weniger verdienen. Im Prinzip hat er ein Drittel der Leute rausgeschmissen und der Betrieb läuft da weiter, aber was wirklich gestrichen wurde, ist Finanzministerium, ne? Soweit ich das weiß. Das hat er wirklich aufgelöst einfach. Immer weg damit. Jo. Wenn du was fehlst, sonst ja nur beschweren. Afuera. Wo sind wir da? Ich habe ein bisschen runtergescrollt, weil ich das Bild so schön fand. Das war dieser Artikel. Ich hatte eine Farm. So ist unsere Ministerin auch, ne? Frau Schulze, die Ministerin in Burkina Faso. Nichts, was erklärt. Ja. Ministerin Schulze staring on things. Oh, schön. Ja, also sie behaupten ja hier. We call it Maiskolben. Das ist Banane, ja? Oh, das ist dabei interessant. Sie behaupten hier in diesem Artikel, dass wir für jeden Euro, den wir in Entwicklungshilfe stecken, irgendwie so und so viel 60 Cent. Oh ja. Irgendwie bei uns rausbekommen, wo ich mir dann denke, ja, lieber Frankfurter Rundschau, die das hier geschrieben hat, das bedeutet aber immer noch, dass wir weniger rausbekommen, als wir reinstecken. Und außerdem, das ist irgendwie schon komisch. Ne? Ja. Ich habe das so verstanden, er hat das, glaube ich, sogar so geschrieben, dass wir da regelmäßig mehr rausbekommen. Und zwar also für jeden Euro, den wir reinstecken, einmal kriegen wir regelmäßig angeblich Geld raus. Was ich auch also nicht glaube. Hier stand für jeden Euro 60 Cent oder so. 67 Cent oder so. Guck doch mal nach der Formulierung ganz kurz. Ja. Das steht da bestimmt irgendwo. Bringt einen Anstieg deutscher Warenausfuhr um 36 Cent. Jeder Euro Entwicklungshilfe. Ja, Anstieg deutscher Warenausfuhr um 36 Cent. Ja, haben sie 63 Cent bezahlt, 64. damit die das uns bringen. Also, okay, aber ich dachte, was noch weniger. 66% fängt die Gewinnspanne an. Ja. Mit 66%. Ja, offensichtlich sind es so zwei Drittel wert. Ja gut, da habe ich Quatsch erzählt, da sind es nur 36 Cent für jeden Euro. Ja, nur wie gesagt, ja, das ist ja noch besser. Ja, die Ökonominnen und Ökonomen der Universität Göttingen haben das ermittelt. Ja, genau, das ist nämlich voll gut für unsere Firmen, deswegen müssen wir das auch nicht weiter beibehalten. Und der staatlichen Bankengruppe KfW, die staatliche Krankengruppe KfW hat gesagt, könnt ihr mal feststellen, dass unsere Entwicklungshilfe von der Regierung ganz toll ist. Jährliches Exportplus von 7,9 Milliarden, ja, das dürfte dann ungefähr ziemlich genau ein Drittel sein, ne? Von dem, was das Ganze kostet. Ja, also irgendwie sagt das nicht das aus, was ihr wollt. Aber... Die Ökonomen und Ökonominnen vom Marcel Fratscher Institut in Göttingen haben das. Die waren das auch nicht mal. Die Studie zieht auch eine Jobbilanz und kommt zu dem Ergebnis, dass wir auch für jeden Job hier drauf zahlen. Ja. Dass die staatlichen Mittel für Entwicklung in ärmeren Staaten hierzulande insgesamt 139.000 Arbeitsplätze beim Staat wahrscheinlich. Ist das hier Frankfurter Rundschau oder was? Das ist ja auch eine Darstellungsweise. Ja. Hier kosten immer 140.000 Arbeitsplätze, sind das, können wir auch streichen eigentlich. Aber es ist natürlich eine ganz tolle Leistung, die gesichert zu haben. Vor allem sind die sicher. Ja. Die Entwicklungshilfe vielleicht mal ein bisschen gekürzt, dann sind die gar nicht mehr so sicher, weil da sind nicht mehr so viele Leute gebraucht werden, die Geld verteilen. Ja, ich denke mal, sie meinen damit die Leute, die dann dieses Export Plus irgendwie erwirtschaften, aber ob dieser Zusammenhang auch wirklich besteht, das wage ich mal zu bezweifeln. Also, vielleicht ist es auch beides zusammen, eigentlich müsste man dabei, müsste beides zusammen gemeint sein. Ja. Alles, was dadurch passiert, eben bei Staat und auch privat. Ja, wie so häufig behauptet wird und auch von dem Stefan Ramsdorf wieder in die Woche kam, ist ja ein extremes Wetter bei uns ein Problem. Angeblich mittlerweile würden das immer mehr zunehmen und so weiter. Und er hatte dann auch eine Studie dabei gepostet, wo angeblich vielleicht keiner eine Antwort oder so, ein Gegenargument für hätte. Ja, und das habe ich jetzt hier mal, das war da auch verlinkt, unter anderem eben hier eine Studie, die nicht direkt das Gegenteil behauptet, aber eben auch nicht so richtig von starken Signalen eben spricht, sondern eher im Gegenteil. Es wurden dann eigentlich hier so Statistiksignale gesucht, ja so Umschwungsignale oder Veränderungssignale konkret. Und eigentlich hat man davon nur sehr wenig gefunden. Es gibt zwar welche, aber die waren eben nur sehr schwach und so. Also ja, es gibt... Sorry, ich war das. Jetzt war man gemutet, aus irgendwelchen Gründen. Achso, oh ja, Entschuldigung. ja, also es gibt wohl einen Trend tatsächlich, dass das zunimmt. Aber wie stabil dieser Trend dann ist, das... Ein Trend, dass das zunimmt. Ja, also Extremwetterphasen zunehmen und so, das ist aber eben hier nicht so richtig ein ja, darum geht es nämlich auch nicht. Das war ich nämlich auch gespannt, was du meinst, worum es hier geht. Weil ich das spielt aber zusammen, mal... die Global Warming und Wetter zu und Wetterdings, das spielt ja sowieso zusammen. Das ist ja, aber dieses Ding hier sagt auch nicht, dass es keine Erwärmung gibt. Nee, das habe ich auch nicht gesagt, sondern sie haben kein Signal dafür. So richtig. Nee, auch nicht eine Wärme, sondern sie haben kein Signal für eine starke Veränderung. Ja, dann lass mich mal erklären. Sie haben sich beschäftigt mit irgendwelchen Pausen in der Entwicklung und starken Anstiegen in der Entwicklung, aber das ist nicht bezogen auf irgendwie erst war nichts und jetzt ist es dann angestiegen oder so, sondern das ist immer nur bezogen auf bestimmte Zeiträume. Und sie haben halt gesagt, dass diese Pausen, von denen man da redet, und diese starken Anstiege über einen gewissen Zeitraum, dass die halt alle in dieses statistische Muster fallen, wo man halt sagen kann, das kann auch daran liegen. Und außerdem geht es um Surface Temperatures bei der Geschichte, das steht ja auch gleich am Anfang. Also sie ziehen halt so ein bisschen in Zweifel, dass diese Surface-Temperature-Sache so aussagekräftig ist. Und sie sagen halt, dass diese ganzen Dinge, die da immer so, dass man sagt so, ja, jetzt aber in dem Jahr war es besonders schlimm und oder jetzt ist halt eben irgendwie eine Pause eingetreten wegen diesem oder jedem Effekt oder irgendwie so. Man weiß halt nicht genau, ob das dann wirklich so war, auch wenn dass die Messungen halt ergeben haben, weil das alles in so einem statistischen Rahmen sich bewegt. Das sind ja eh so Zusammenrechnungen von globalen Durchschnitt. Und da gibt es ja auch alle möglichen Grafiken, die das halt irgendwie zeigen. Ja, genau. Und ich meine, Sie haben dann auch am Ende geschrieben davon, dass dass sie noch einen Datenpunkten bräuchten, mehrere Datenpunkte, um das besser beurteilen zu können oder so, was ja auch irgendwie logisch ist. Ja, aber das, was sie da beurteilen wollen, ist halt wirklich nur so Sachen wie, in diesem Jahr ist die globale Erwärmung besonders stark gestiegen oder in diesem Jahr ist die globale Erwärmung nicht gestiegen. Aber ja, so wie ich verstanden habe, wollen sie, dann suchen sie nach Signalen, nach eben Veränderungen, starken Veränderungssignalen oder so. Und die kann man ja auf verschiedene Arten Sachen gewichtet und so weiter. Ich wollte damit eigentlich nur darauf hinweisen, dass so wie die arbeiten, dass das irgendwie. Worum es hier aber geht, ist nicht, gibt es eine Erwärmung oder gibt es keine Erwärmung. Darum geht es hier nicht. Es geht nur darum, ob die sich stark verändert oder gleich. Genau, bleibt. Recent Search. Genau, eine schnelle Search. Schnelles Wachstum sozusagen oder eine außergewöhnliche Recent Search in letzter Zeit. Stark gesteigert. Ja, es gab nämlich schon mal eine Steigerung. 1970, sagen sie hier, und die ist wohl auch wasserdicht, aber seit 1970 können sie halt keine starke Steigerung mehr, obwohl es halt gesagt wurde, dass das schon gewesen wäre in irgendwelchen Jahren, aber und es geht um diese Bodentemperaturen halt, und seit 1970 können sie die halt nach diesen statistischen Werten nicht mehr richtig nachweisen. Also es wurden zwar welche verkündet, aber die... Ich meine, an einer Stelle gab es ja zum Beispiel noch eine Erklärung, wie sie das gemacht haben mit Methode und so weiter. Da sieht man ja, wie mathematisch das Ganze ist. Ne? Ja, soweit ich weiß, haben die das selber ja gar nichts gemacht. Die haben sich das nur angeguckt. Also sie haben sich die Messungen halt angeguckt, die schon gemacht wurden. Ja, sie haben auch eine Methode irgendwie genannt. Und dann, ja, die Methode ist es, statistisch zusammenzustellen und aber ich habe jetzt die Gleichungen, diese Daten mir nicht so genau angeguckt. Ich hätte das vielleicht auch nicht verstanden, ehrlich gesagt. Aber es waren ja Gleichungen aufgeführt, nach denen sie da vorgegangen sind. Ne? Und klar, denken die sich, also, ich hätte die Daten irgendwo hergeholt. Hm. Ja, jetzt sollen angeblich voraussichtlich Bücher hier als Umweltrisiko behauptet, eingeschätzt werden. Aber es geht wohl darum, eben tatsächlich gedruckte Bücher oder den Druck von irgendwelchen Schrifterzeugnissen einzudämmen, weil das eben ein Umweltrisiko wäre. Also eben wegen des Holz, wie man sagt. Und dafür müssen dann für jedes Buch nachgewiesen werden, welche Bäume da, welche Stelle und hier hat fast gesagt, zu welchem Preis und in welcher Farbe umgehauen wurden und verarbeitet wurden und so weiter. Damit das alles in die richtige Bahn geht und im Möbelholz nicht plötzlich für Bücher verwendet wird oder sowas. Ja. Und eben, dass die Umwelt da geschont wird. Möglichst wenig Bücher. Vielleicht sogar gedruckt werden an sich. Ne? Wenn man das für ein Umweltrisiko hält, dann würde ich ja sagen, sollte man auch dafür sorgen, dass das eingedämmt wird. Aber ich wäre bei Büchern jetzt nicht so kritisch. Ich weiß nicht, ob ich für Bäume dafür draufgehen. In Deutschland gibt es nämlich, glaube ich, 14 Milliarden Bäume oder so, ich weiß nicht mehr genau, aber 5 Milliarden, so eine Zahl steht auf jeden Fall auf Wikipedia, mehrere Milliarden. Ob das für die Baumindustrie, Bücherindustrie wirklich ob die Bücherindustrie wirklich ein Problem ist, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber die EU muss eben alles regeln. Ja, und die jetzt darüber, eben dass das Kulturelle eben auch ein, kann man ja auch so sehen, ne? Auch ein Karlschlag ist. Ja, das. Und so, also das ist dann keine Zensur oder Zensur hintenrum, wie man auch will. Man kann es natürlich immer noch ein E-Book kaufen. Ja, das E-Book kann man ja auch verändern. Also da gab es ja diesen berühmten Fall, ich habe das Buch hier auch bei mir im Schrank. Es gab mal diese Edition von George Orwell-Büchern mit so einem Cover von diesem Shepard Fairey-Künstler. Und der hat irgendwie seine Lizenz zurückgezogen oder so. Und dann haben sie die ganzen E-Books haben sie einfach gelöscht von den E-Book-Readern, von den Leuten, haben denen eine Gutschrift gegeben. So ähnlich wie Sony mit dem Spiel neulich, ne? Ja, die wollten halt diesen Lizenzstreit aber an der Stelle nicht haben und dann haben sie einfach gesagt, ja gut, dann geben wir einfach den Leuten das Geld wieder und dann ist ja alles prima. Also das ist ja noch eine etwas harmlosere Sache, da kaufst du dir dann halt eine andere Edition davon. Aber es gibt ja auch schon so Sachen, wo sie irgendwelche Filme irgendwie nachträglich nochmal verändert haben oder so, die dann digital irgendwie sind. Also wenn das alles digital ist, dann kannst du da ja machen, wie du willst. Oder diese Star Wars-Version gibt es ja quasi auch nicht mehr von den Filmen, die da mal im Kino gelaufen sind, weil ja auf den DVDs und Blu-Rays und so kannst du ja immer nur noch die Versionen holen, die sich George Lucas zuletzt irgendwie da hinverschandelt hat. Special Edition, tralala. Okay. Und die andere Version kriegst du dann halt nicht mehr. Ja, wie war ein guter Punkt. Das ist, ja, Bücher sind nicht veränderbar sozusagen. Das stimmt schon. Kannst natürlich was rausreißen oder zustreichen. Oder ja. Das eben, ne? Hm. Jo. Ja, sollte man so nicht machen, aber die EU nervt sowieso ziemlich momentan, finde ich. Weil du eben das Spiel von Sony erwähnt hast, wollte ich zur Vollständigkeit halber noch sagen, das Spiel heißt Concord. Okay. Und diese Woche hat Sony das Studio geschlossen und ich denke, damit wird es auch nicht als Free-to-Play zurückkommen oder irgendwas, sondern Sony wird das Spiel komplett so, wie es ist, abschreiben. Jo, einfach die ganze Abteilung gekündigt oder was? Den Entwickler zugemacht, ja. Das war ein Studio, in das sie viel Geld investiert haben und jetzt haben sie gesagt, nee, hat funktioniert nicht. Ich meine, man muss halt auch dran denken, da saßen auch halt lauter Blauhaarige und haben gesagt, aber die Message ist doch wichtiger. Und ich glaube, Sony und viele andere Firmen sehen langsam, dass das so nicht funktioniert. Ich hatte gedacht, für Spiele programmieren muss man ein bisschen was auf der Pfanne haben. Ja, haben manche das Leute ja auch, aber ja. Du kannst ja auch was, also ja, A, gibt es ja irgendwelche Werk, auf dem du aufbauen kannst, ne, irgendwelche Game Engines oder so. Ja, also so richtig das Rad neu erfinden müssen die ja mittlerweile auch nicht mehr, ist ja alles schon wesentlich leichter geworden. Es gibt ein interessantes Video von dem YouTuber SmashJT, der hat in letzter Zeit ziemlich viel kontroverse Sachen zu Dragon Age Vanguard und ähnlichen Vorgängen gepostet und er sagt, es hat ihn jemand von BioWare kontaktiert, also dem Studio, das Dragon Age gemacht hat und hat gesagt, es ist halt genau so, wie wir uns das vorstellen dort, es werden nur Leute eingestellt, die passen, also queer, ja irgendwie marginalisiert und so und es ist wohl auch wirklich so, dass selbst schwarze Männer, wenn sie heterosexuell sind, haben sie nichts zu melden, weiße natürlich sowieso nicht. Es wird unbedingtes Befolgen aller woken Regeln gefordert und wenn du das nicht tust oder halt auch nur kritisierst und sagst, können wir das nicht vielleicht so machen oder so, dann bist du sehr schnell der Feind. Also das hört sich richtig spannend an momentan in der Spieleindustrie. Und er hat gesagt, das vervielfacht sich halt dadurch, dass die Leute halt überall sind, werden langsam alle großen Studios so. Ja, ich denke halt, ein Crash wird unter den Umständen unausweichlich sein. Und danach muss man genau gucken, wer noch blaue Farbreste an den Haaren hat, wenn er sich bewirbt. Oder im besten Fall haben diese Leute dann einfach keine Macht mehr, wenn wir das irgendwann mal geschafft haben. Ja. Ich befürchte das Gegenteil, dass die es dann gewinnen oder so. Ja, was machen wir denn dann? Naja, bei den Spielen wird es schwierig. Also, ja. Du kannst die Leute noch nicht zwingen, deine Spiele zu kaufen. Ohne Kundschaft ist es schwierig, das stimmt so. Ja. Und es gibt immer jemanden, der das ein bisschen eine Nummer kleiner macht. Ja. Vielleicht auch günstiger. Der halt da ist, um die Willigen abzuholen, siehe Black Myth Wukong, siehe Space Marine 2. Ja, da muss man eben am Start so lange agitieren, bis die Regeln wieder so machen, dass man da so eine Hilfsfirma braucht für Dings. Ja, ne? Zum Beispiel. Das wäre doch am einfachsten eigentlich. Und wird am sichersten funktionieren. Ja. Geht in den Wald. Ja, lasst euch nicht ändern. Ich war schon im Wald. Ich war es gestern. Ich hab's gesehen, ja. Ich habe mich direkt geärgert, dass ich schon länger nicht im Wald war. Muss ich mal echt mal, mal in den letzten Wochen habe ich echt einen Lauf. Wir fahren immer samstags morgens raus hier in die Nähe, so ein paar Kilometer raus aus der Stadt. Mhm. Und da kannst du sehr schön spazieren gehen und auf dem Rückweg liegt ein fantastischer Bäcker und ein toller Metzger. Also Bänke, ich zerfällt nicht mehr, falls es da welche gegeben hat. Bänke? Bänke sind da. Ich bin Waldbesitzer oder so, sind sie verpflichtet, wenn sie Bänke haben, die jetzt alle 2 Jahre zu kontrollieren. Dann Baum drauf liegt oder so. Okay. Ja. Das schaffen die nicht, oder? Das ist so TÜV-Dings, ne? Alle TÜV-Frequenz alle 2 Jahre. Ja, manche schaffen meine, die meine Familie hat schon mehrere Bänke gestiftet in Bayern. Oh, da in dem Kaff, wo meine Familie seit Ende des Kriegs eigentlich durchgehend bis heute hinfährt. Also nicht die gleichen Leute zum Teil. Und dann sagst du vielleicht dann in der Gemeinde, wenn du jetzt mal eine stiften willst, na, da müssen wir uns drum kümmern, weiß ich ja nicht. Ja, zündet eine Kerze für Peanut an, sagt der Kingsman, das kann ich nur unterstützen. Für seinen Kumpel Charlie, den Waschbär. Wir sehen uns am anderen Ende dieser wunderbaren Achterbahnfahrt, meine Freunde. Ja. Einmal quer durch die... Für die Wahl habt ihr keine Zeit, ne, zu streamen. Es ist ja mitten in der Nacht auch nicht was. Ja, mitten in der Nacht. Außerdem, was willst du dazu beitragen? Kann man sich ja nur einen Stream von irgendwelchen News... Wir machen einen Reaction. Ja. Ich kann immer irgendwas beitragen. Wenn ich nur sage, jawohl oder nein. Ach, nicht schon wieder North Carolina. Ja, genau. Lest Knicklicht und Miete pro Kopf. Geht auf thatsafespace.net. Abonniert das Mammon-Magazin. Es ist sehr gut. Und Price, wo auch immer du bist, du alter Hund, lass was von dir hören. Oh, Fred hieß der Waschbär. Ich dachte Charlie, verdammt. Entschuldigung. Ach so. Fred, der Waschbär. Wir haben ja immer noch die kleine, klitzekleine Chance, dass diese Woche die Regierung zerbricht. Dann könnten wir feiern. Ja, dann aber sonders gut. Ich klinge zu Blackpill. Ja, es ist Winter und schlechte Zeiten, das tut mir leid. Ich versuche wieder fröhlicher zu werden. Ich wüsste keinen Grund dafür. Ach, Mammon, machst du denn nicht gleich am Start kaputt vielleicht? Der Wald. Ja, hier auf Kirmes kommt den Bratapfel oder sowas. Das macht vielleicht ein bisschen glücklich. Der Wald ist super. Auf Kirmes, hier auf Kirmes, da komme ich zurück. Und ja. Schreiner mir eine Kiste. Das ist ein Mund verschmiert mit Zuckerkram. Macht's gut. Afuera Bundesregierung, das ist ein gutes Schlusswort.